Auswählen, genau. Ja, nee, alles klar, habe ich fertig. So, du startest auch Aufnahme. Ja, Begrüßung der Männer machst du immer. Genau. Wunderschönen guten Abend zu unserer neuen Folge der Schweigenden Mehrheit 2,5. Ich begrüße mal im Live-Chat heute Abend Dr. Ringding, das Erdmännchen-Team, Gleiter 74, natürlich unseren Schreiber, den Interceptor, Captain Kriegstrom, Lucky Joe 2211, Niemand ist dabei, Stellinger, Südmeister, Team 1966, Traveling Jack und Wolfsippi. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, auch von hier. 12 Leute diesmal. Wir sind immer zwischen 12 und 15, fällt mir auf. Da bleiben wir stabil. Eine stabile Fußballmannschaft. Ne? Der harte Kern, ja. Ja, wir hatten gerade ja auch drüber geredet. Letztes Mal war die Hörerschaft nicht so groß beim Download. Wir wissen auch nicht warum. Waren 350 nur. Ist auch nicht wirklich tragisch, also nicht, dass ich jetzt einer Sorgen mache, ich höre gleich wieder auf oder so. Das war mir schon immer egal, wie viel es letztendlich sind. Aber cool. Im Auge habe ich Zahlen immer, also gucke ich mir natürlich auch an. Genau, und wir waren mal ein bisschen höher, das ist schon mehr her, so von daher, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, das Sommerloch, ne, wir können wieder geocachen, ne, also sind ja neue Caches gepublished, vielleicht liegt es daran ein bisschen, dass die Leute Wir müssen mehr von Löchern berichten, naja. Ja. Ja. Früher war mehr Penis, ne? Genau. Ich muss das wieder in die Überschriften und so reinbringen. Dann wird sich das bestimmt lohnen. Dann kriege ich auch wieder irgendwelche Spam-Mails mit irgendwelchen Freundschaftsanfragen von kuriosen Damen. Ne? Ja, das ist doch die Würze im Leben, oder nee? So, fangen wir an mit den Postkarten. War ja wieder wenig, aber dafür gleich zweifach von dem gleichen. Dr. Ringding. Einmal an Holger. Ich habe extra mal nachgeguckt von der Neuapostolischen Kirche Stralsund und vom Marktplatz Stralsund an uns. Genau. Guck mal, Holger aus der Kirche und wir sind nur dem Marktplatz. Ja. Das sieht man mal, wen man heilig spricht hier. Ja. Und er wünscht sich einen 3-stündigen Solo-Podcast. Ja, den wirst Holger irgendwann leisten müssen. Wir warten eigentlich selber auch, dass er vielleicht irgendwann mal überraschend einfach reinguckt hier. Warten wir es mal ab. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er noch nicht die Termine so richtig auf dem Zettel. Wir müssen ihn noch mal ein bisschen mehr anstupsen und sagen, hier, denkt doch an Donnerstagabend. Ne? Ich war da aber auch schon mal, also das ist auch ziemlich gruselig, also WLAN-mäßig. Da schüttelt es ein. Ja, vielleicht mal ein großes LAN-Kabel holen vom Nachbarn rüber oder so. Ne? Ja, ich denke auch, wenn er da, die hat, glaube ich, zwei Personenzimmer. Wenn er dann da um 8 Uhr anfängt zu podcasten, weiß ich nicht, ob der zweite im Zimmer das jetzt so richtig geil findet. Das ist halt die Frage, was wird bei dem rehabilitiert, ne? Ja, genau. Das könnte natürlich dazu führen, dass er richtig abdreht, ne? Man weiß es nicht, ne? Wenn das jemand ist, der gerade seine Gehörgänge hat renaturieren lassen und dann fängt jemand an zu podcasten und der hört das in dreifacher Lautstärke, ist das vielleicht nicht so gut, ne? Ja, eben. Oder ganz im Gegenteil eigentlich, ne? Das müsst ihr ihn richtig aus der Hütte bringen. Ja, oder das, ne? Aber auch, wo wir halt gerade dabei sind, auf jeden Fall von hier auch mal Grüße an Holger. Ja. Und denk dran, der freut sich immer über Karten. Ne? Ja, das Karten, kann ruhig wieder ein bisschen mehr werden. Wir freuen uns auch. Also nicht nur Holger. Genau, wir auch. Es geht ja wieder los. Wir dürfen ja ein bisschen reisen. Ich hätte ja jetzt wieder nach Dänemark fahren können seit einer Woche. Ne? Also diejenigen, die Urlaub fliegen, fahren, wo auch immer, schickt uns Karten. Ja, ich bin auch ein bisschen, also im Moment ist so Hörerleserschaft etwas faul, muss ich mal sagen. Nicht nur die Karten fiel mir das auf. Auch wo ich mal fragte, ob nicht schon mal einer Kescherreisen benutzt hat und ob es da nur positive Resonanzen gibt und so, kam auch nicht viel. Also, ja, ein bisschen, wir betteln ja selten, nee, wir betteln gar nicht. Aber ab und zu können wir auch mal Hilfe brauchen, so ist es nicht. Alle ein bisschen altersmilde geworden sind. Ja. Ja, und wenn wir ein bisschen feuern wollen, brauchen wir auch Munition dafür. Kommentare. Müssen wir ein bisschen heute on the fly machen, weil wir hier so einen überraschenden Witterungseinbruch hatten. Kam ich jetzt nicht mehr da auch noch zu. Bei uns kam hier wirklich heute Gewitter des Herrn runter. Also das hatten wir ja kurz drüber geredet schon. Meine Eltern wohnen ja hier schon 70 Jahre und das haben sie noch nie gehabt, dass das Wasser im Keller lief. Hier ging echt was ab heute. Und das war natürlich sehr örtlich. Wir sind ja so nicht so weit auseinander. Ich konnte es nur am Horizont sehen, dass es dunkel war bei euch. Also und hier hat es gerade eben erst angefangen, so ein bisschen zu tröpfeln. Ne? Nee, war unglaublich, was hier runterkam. Ja, genau. Siehst du, da kommt der Erste, schreibt schon hier, der Stellinger. Er war in Dublin wieder zufrieden. Guck an. Okay. Ja, Kommentare. Einmal H. Michel, 20 Uhr unter der Woche ist ein eventuell ungünstiger Termin. Ja, das haben wir auch gemerkt. Aber wir werden trotzdem wohl beim Donnerstag bleiben, denke ich mal. Ja, ich denke auch. Mein Gott, also mir ist es egal, aber André hat ja nun Familie. Ist immer ein bisschen schwierig und da passte das eigentlich immer ganz gut. Und mir passt es ganz gut, weil ich den Freitag frei habe. Und irgendeinen Tag müssen wir nehmen. Am Wochenende finde ich immer schwierig. Dann wollen ja, alle weg und so. Und freitagsabends ist auch schon immer irgendwie im Wochenende drin. Ja. Und, da habe ich auch schon oftmals genug Termine. Und ja. Am Wochenende sind ja auch die anderen Podcasts, glaube ich. Ne, und dann würde sich das ja alles an einem Tag ballen. Also ich glaube, der Donnerstag, den... Oh, genau. Wir wollen den anderen Podcast dann ja nicht die ganzen Hörer klauen. Das ist ja, ne? Die wollen ja dann bei uns zuhören, dass wir ja unfair den anderen geben. Eben, da haben die ja gar keinen mehr, das können wir nicht machen. Ja, das Zakir meinte auch 20 Uhr, findet er wiederum gut. Braucht aber keine Live-Sendung. Doch, Zakir, das ist unser Konzept, das muss eine Live-Sendung sein, weil ohne Chat verliert das Ganze ein bisschen. Für unseren Geschmack immer. Das ist immer sehr subjektiv natürlich. Finde ich auch lustig von Zaki, dass er das erwähnt, dass ihm 20 Uhr in der Woche ganz gut passt, aber er nie live dabei ist. Aber okay. Ne? Das stimmt, ja. Ja, stimmt. Zwei bis drei Stunden ist etwas zu viel. Auf eine Stunde kürzen und dafür zwei Sendungen. Nee, ich weiß, das habe ich schon öfter mal gehört. Also erstmal, Boulevard ist nun mal Laberei und die dauert länger. Und zwei Sendungen im Monat, das hört sich immer an, als wenn das gar nicht so viel wäre, aber da gehört Aufbereitung zu, da gehören Themen zu und ich möchte auch nicht über diese Themen berichten, wie das manche andere macht, wo ich denke, nee, sorry, das ist mir zu langweilig, auch nur drüber zu sprechen. Ja, und das ist, wir merken, also ich gucke ja regelmäßig über den Sendungsplan, ne? So, und wenn man so guckt, gerade so, sag mal, am Anfang unserer Pause, in die ersten zwei Wochen, denkt man manchmal, oh, das wird aber jetzt, kommt da gar nichts, was passiert? Mhm. Und dann füllt sich's auf einmal. Das heißt, wenn wir zwischendurch nochmal eine Sendung machen würden, natürlich könnten wir Themen strecken über zwei Sendungen, aber es würde halt auch nicht viel, also manchmal passiert in zwei Wochen nicht viel. Eben. Und dann hat man so eine Durststrecke. Ich denke auch, vier Wochen sind von daher für die Themen ganz gut. Es wird auch einfach stressiger. Ja, das auch. Und ich habe auch keine Lust, dann so Sendungen zu machen, die wir dann füllen müssen mit Gewinnspielen oder irgendeinen Scheiß, was Groundspeak da wieder vermeldet. Da habe ich dann keine Lust zu. Das soll gar keine Kritik an irgendwem anders jetzt wieder sein. Bloß nicht falsch verstehen. Wer da Bock drauf hat, ist doch völlig okay. Aber für mich passt das nicht so. Würde ich das genau, sagen. Genau. Und wir machen das, was uns gefällt. Eben. Und du hast noch mit zwei Kindern, ich meine, muss man auch mal sehen, schön, dass ich immer Zeit habe, aber nee, ich podcast ja nur nicht alleine und mit zwei Kindern, glaube ich, hat man auch nicht Lust, dann alle zwei Wochen sich dahin zu setzen. Das geht der Familie wieder verloren. Also mit vier Wochen müsst ihr eher leben, das wird sich wohl nicht. Und wem zweieinhalb Stunden oder drei Stunden am Stück zu viel sind, einfach in zwei Steps hören. Ne? Genau, kann man ja mal unterbrechen. Ja, wir können ja mal zwischendurch immer eine kurze Pipi-Pause einschmeißen oder so, ne? So einen Jingle reinwerfen und sagen, hier ist eine Pause. Genau, und dann gehen wir auch, wir sind ja älter, muss man ja langsam. Genau. So, genau. Dann hat nochmal Zaki was geschrieben. Also lest das jetzt selber, ich will jetzt auch nicht hier auf jedes Einzelne eingehen. Zaki hat sich also auch nochmal gemeldet, dass irgendwas mit Archiv, achso, da ging um das Desi-Gelände, irgendwas mit Reviewer. Das ist mir ein bisschen lang, jetzt lest mal selber. Genau. Holger Michel hat recht. Alles unter 2,5 Stunden wäre doch nur ein Teaser. Das sehe ich auch so. So, was haben wir noch? Dr. Ringding. Stuff in Space fand ich auch geil. Habe ich mir auch noch ein paar Mal angeguckt. Das ist eine coole Seite, ja. Geschichte, ja. Ja, das macht echt Spaß. Dann Old Des hat recht, hatte ich letztes Mal irgendwie gesagt, GSAK kostet Geld. Stimmt nicht. GSAK ist mittlerweile Freeware. Das stimmt, das hat er irgendwann abgeschafft, weil er es ja nicht mehr weiterentwickelt sozusagen. Ich habe auch die Tage irgendwas in so einer Gruppe gelesen. Es ist auch quasi so, es läuft irgendwie noch so weiter, aber eigentlich mehr oder weniger aus. Ne? Ja, also genau. Man das hält es am Leben, aber irgendwann wird es vorbei sein. Spätestens wenn die API sich ändert, glaube ich nicht, dass sich noch einer beisetzt und das wieder anpasst. Also ich würde jetzt im Moment GSAK niemandem mehr empfehlen. Das ist einfach vorbei. Zum Einstieg zu komplex und dann... Kleider schreibt gerade Open Source oder ja, kann sogar sein. Ich würde sogar vermuten, dass wenn du jetzt wie heißt er denn überhaupt noch hier der Autor? Clyde. Wenn du Clyde anschreiben würdest, würde dir der wahrscheinlich sogar sagen, okay, wenn du das übernehmen willst, kannst du haben, hier ist die Sourcen. Weiß ich nicht, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen. Ich weiß allerdings auch, wie 10 Jahre alter Source Code aussieht. Ich würde das nicht mal gegen Geld machen. Also, das soll schon was heißen. Ja, ernsthaft. Also als Programmierer weißt du, was das bedeutet und das möchtest du nicht. Also das ist, dafür ist GSAK auch zu mächtig. Ich verstehe es auch nicht. Es gab ja mal einen Konkurrenten. Oh Mann, wie hieß der denn? Es gab ein Tool, wenn du das aufgemacht hast, sah das zu 99% aus wie GSAK. Gab es eine ganze Zeit und das ist vor 2, 3 Jahren irgendwo wohl eingeschlafen. Das ist dicht gemacht worden, leider. Weil nicht GDAK. GDAK ist die Variante für Android, damit man das da einlädt. Okay. Ich glaube nicht, dass das oder heißt das, hieß das auch GDAK? Ich bin da jetzt nicht sicher. Es gab also ein Windows-Programm, das im Prinzip genauso aussah, auch Freeware, und keiner wollte es haben, obwohl es Freeware sogar war. Genau, es war sogar Freeware, noch nicht mal diese 30 Euro hat es gekostet. Ich wollte sagen, und die 30 Euro waren ja auch einmalig, glaube ich, die man bezahlt hat bei GSK, ne? Nee. Geodat, ich glaube, das war das. Geodat war das, glaube ich. Okay. Das müsste das gewesen sein, genau, Geodat. Ich weiß nicht, warum das eingestellt wurde, weil das war eigentlich echt ein ganz cooles Tool, muss ich sagen. Ja, die 30 Dollar oder Euro hast du also alle zwei Versionen mal bezahlt, und dann hat er aber nie wieder kassiert. Also ich habe es für die 6 und für die 8 oder so bezahlt. Also so in der Art war das irgendwie. Ich habe es nur einmal bezahlt irgendwie, und da kam auch nie wieder dann danach. Nee, den hast du aber praktisch, also den hast du Glück gehabt. Aber er hat das eigentlich so alle zwei Hauptversionen. Okay. Ganz früher hat er das, glaube ich, sogar jede Version gemacht oder sowas. Also das hat er, zumindest hat es öfter gekostet schon. Okay. Dann hat sich der Gründel nochmal bedankt, dass er auch nochmal genannt wurde. Da brauche ich auch nicht bedanken für die Arbeit, die er sich da macht. Ja, zu seinen Schutzhütten, und hatte nochmal angemerkt, dass er jeder mitmachen kann und sich einfach einen User-Account anlegen, und dann kann man Hütten nachtragen. Ne? Ja, es gibt für viele Regionen halt Hütten so. Und ich habe auch schon mal geguckt, ich werde da auch mal ein paar Hütten demnächst mal anlaufen, die Koordinaten notieren und dann. Ja, ich finde das also auch eine schöne Sache. Ich sehe gerade, Dr. Ringling schreibt auch, ich habe nur einmal gezahlt. Ich formuliere es mal so, also wenn jeder da schreibt, er hat nur einmal gezahlt, der ist halt noch nicht so lange dabei. Ja, du ohne Fax. Also ich habe GSAK relativ spät mir geholt, ich sag mal vor 5 Jahren oder so. Das hat auch ewig gedauert. Ich glaube, ich habe irgendwie 2004 oder 2005 mir das tatsächlich schon gekauft, sehr früh. Als Programmierer hatte man da ja auch einen besseren Bezug zu. Mhm. Und habe dann irgendwie 2008 oder so nochmal bezahlt. Und das war's auch. Also wie gesagt, er hatte mal vor, glaube ich, jede Hauptversion zu bezahlen. Und das hat er sich dann überlegt. Aber es gab mal auf jeden Fall ein Update, wo ich für bezahlen musste. Okay, siehst du. So. Ja. Dann hat Markus noch geschrieben, einen Kommentar zum Nachricht an den Reviewer. Hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass ich halt immer was eintrage, wenn ich einen Cache anreiche. Wen hast du jetzt noch? Markus? Markus, genau. Der hat geschrieben, als er 2013/14 seinen ersten Cache einreichen wollte, musste er auch in dieses Nachricht an den Reviewer-Feld etwas reinschreiben, weil er es leer gelassen hat, und das Listing kam prompt zurück mit dem Hinweis, bitte was reinzuschreiben. Und das war halt tatsächlich wohl früher, vielleicht auch je nach Reviewer, aber ich habe es halt auch mal gehabt, dass da darauf hingewiesen wurde, ich möchte bitte eine Notiz hinterlassen. Ja, ich will noch nicht mal sagen. Und deswegen mache ich das halt immer noch. Wollte ich sagen, ich will noch nicht mal sagen, dass es bei mir auch nicht so war. Dann erinnere ich das einfach nicht mehr. Dann habe ich da nur Quatsch reingeschrieben und habe einfach einen schönen Tag an Reviewer, weil ich echt nicht wusste, was ich da reinschreiben soll. Aber ich glaube, ganz früher brauchte man es gar nicht. Aber will ich jetzt mich auch nicht zu sehr festlegen. Ich habe einfach sehr selten mal gelegt. Ja, machst ja nur OC-Caches, ne? Ach, ich lese gerade, einer hat es auch unter Linux zum Laufen gekriegt. Das habe ich auch hingekriegt mit GSAK, war aber auch ein Akt. Naja, ich kam eben durcheinander mit den Kommentaren, weil ich gucke hier gerade im Blog, und deswegen, da habe ich die anderen auch zwischen, die so noch kamen zu dem halbes Jahr Zwischenfazit. Da hatte Mika nämlich noch was zugeschrieben. Der hatte Vorschläge, wir können die ja mit reinnehmen, einfach, ist ja egal, wir gehen ja die Kommentare immer grob durch. Da ging es ja darum, dass ich mal so ein Zwischenfazit gezogen habe für unseren Podcast. Und von Mika kamen so ein paar Vorschläge, was man ja noch machen könnte. Telegram-Gruppe aufmachen. ja, ich weiß nur nicht, mit was ich die füllen sollte. Und ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie mir da irgendwas aus dem Finger zu saugen, hinter dem ich nicht stehe, so nach dem Motto. Also ich wüsste ja immer nicht, ich dachte mal so, Facebook und Twitter müssten eigentlich reichen, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, ich wollte sagen, er sagt ja auch, es ist eine gute Möglichkeit, mit den Hörern in Kontakt zu treten, da gibt es aber auch genug andere. Wir haben Facebook, ja, wir haben Twitter. Ja, das denke ich eigentlich auch. Wir haben jetzt mittlerweile Instagram, habe ich gesehen. Ne? Ja, also ich probiere es mal aus, da komme ich nachher nochmal zu. Führt Rubriken ein, genau das gleiche, so finde ich schwierig, weil dann bin ich wieder in so einem wie heißt das? Korsett. Möchte ich ja eigentlich nicht, ist halt ein Laber-Podcast. Boulevard ist auch immer labern. Wir haben ja auch eine gewisse Reihenfolge, versuchen die Themen so ein bisschen zu gruppieren, aber ob es jetzt Kategorien da, also das ist ja alles nichts, wo ich so das Gefühl habe, ja, damit kriege ich noch die Leute rein und haben die noch. Ja, und vor allen Dingen ist es ja dann auch was, wir haben ja am Anfang auch mal drüber philosophiert ein bisschen, was wir, in welche Richtung der Podcast jetzt gehen soll. Ja, genau. Und wenn du jetzt anfängst mit Wandern, Reisen, Ausrüstung und so, das ist ja jetzt aber nicht so ein Themengebiet, wo wir alle so unheimlich drinstecken. Ja, ne? Ja. Wir sind, natürlich gehe ich auch gerne wandern. Reisen tut auch jeder. Ja, aber klar. Also wenn jemand den richtigen Reise-Podcast macht oder Wander- und so ein Outdoor-Podcast über Wandern und Ausrüstung, der lacht sich dann tot über das, was wir hier erzählen. So, da können wir halt sagen, ja, wir wir reden über Geocaching und was so drumherum passiert, aber wir sollten halt bei unseren Fachthemen bleiben. Weil ich finde das auch, weil ich finde es schlimm, so Podcasts, wo ich merke, das sind Leute, die reden von was, von sie keine Ahnung haben. Ich finde das schon bei manchen Geocaching-Podcasts, denke ich schon manchmal, Ja, und hier hast du natürlich auch das Problem, denn du ziehst ja dann auch irgendwann Hörer aus der Sparte, Wandern oder Ausrüstung, und dann befriedigst du die nicht. Genau, und das möchte ich auch nicht. Ich möchte zufriedene Hörer haben, sehe ich auch so. Leider schreibt Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, das bringt auf den Punkt eigentlich. Ja. Also vielen Dank für die Vorschläge. Wir freuen uns wirklich immer über Vorschläge und siehst ja auch, wir machen uns da durchaus Gedanken drüber. Sonst würden wir sie ja auch nicht hier nochmal kurz behandeln und dazu sagen. Und sein nächster Vorschlag war ja auch, über den Tellerrand zu gucken. Und O10, ja klar, das machen wir auch ab und zu. Aber Mansi und Ingress zum Beispiel, also das ist ja nun wirklich, da ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es, aber ich bin da jetzt nicht fit drin, oder dass ich das drüber sagen kann. Vor 5 Jahren mal gemacht und hab's dann irgendwann gelöscht, weil ich das so langweilig fand. Und Ingress mache ich heute ab und zu noch und hab da trotzdem keine Ahnung von. Die beschimpfen mich. Ich musste irgendwann mal dieses, dass man einen anzwitschern kann, da abschalten. Die mich da alle volllabern wollten, wie ich das machen müsste. Mann, ich laufe mit dem Ding durch die Gegend, mach so ein paar komische Tore da und bin dann irgendwie, ich weiß nicht, Level 11 oder was und mehr kann ich nicht. Ich will auch gar nicht mehr davon können. Ich benutze das als Wandererweiterung. Was ist bei dir denn? Also bist du da auf Klo oder was? Meine Frau gießt sich gerade ein Wasser ein. Echt? Das hört sich an, als wenn du am Pinkelbecken stehst. Nee, ich sitze gerade nicht auf Klo. Diesmal nicht. Bierfüllgeräusche. Sonst nehme ich immer auf Klo auf, aber heute nicht. Ne? Ja. deswegen, also diese Sachen auch im Mansi und Ingress, wie gesagt, ich habe das auch auf dem Handy, ich habe auch mal Ingress mal ein bisschen probiert, aber wie gesagt, ich wüsste auch überhaupt nicht super zu, da steckt da gar nicht so richtig tief drin. Deswegen, ja, das ist das Problem. Ja. Das wir sollten dabei bleiben, was wir hier machen und können. Ja, dann können wir gar nichts. Stimmt. Die Cache geht noch, da haben andere weniger, das reicht. Ja, genau. Aber trotzdem vielen Dank, Mika, auch für das Schlussfazit. Er hat das dann nochmal gelobt. Ne? So, und wir machen einfach so weiter, wie wir es gemacht haben bisher. Ich denke, dann fahren wir alle ganz gut damit. Und entweder hört ihr uns oder halt nicht. Ne? Der Interceptor schreibt auch gerade, Ingress ist seit dem letzten Update der reine Horror. Ich weiß jetzt nicht, welches Update er meint. Die ich noch mitgemacht habe, fand ich auch schlimm, aber konnte ich irgendwann mit leben. Aber ich finde auch, dass die wollen immer alle zu viel. Das geht mir bei Groundspeak manchmal auch so. Bin ich immer froh, dass die so lahm sind, dass da nichts passiert. Weil warum bleibt man nicht eben bei seinen Leisten und lässt es so, wie es ist? Es ist auch, ich glaube, Ingress geht ja auch nur über die App, ne? Da gibt es, glaube ich, eine Homepage gibt es zum Beispiel auch nicht. Und ich finde immer so, nee, stimmt. So Sachen, die halt nur auf eine App laufen, so als Spiel. Das ist ja mit den Labcaches genauso, gehen ja nur über die App irgendwie so richtig auf dieser Homepage, kannst du auch nicht so richtig gucken da. Also das, Das liegt einfach daran, dass wir beide alt sind. Das kann sein. Ne? Ich denke, das lassen wir mal so stehen. Lass mal weiter gucken, das reicht als Aussage. Genau. Dann hat Josef uns auch wieder mal geschrieben. Er wird nicht so viel auf die Zahlen geben. Also nee, das deprimiert mich jetzt auch nicht, dass wir da irgendwie nur 350 diesmal hatten oder so. Vielleicht haben die auch tatsächlich mal falsch gezählt. Ich weiß ja gar nicht, wie die das machen. Mir fällt es halt nur auf und Cacher stehen auf Zahlen und ich finde, das gehört irgendwie auch mit dazu. Also ich habe ja mal irgendwann am Anfang gesagt, ich mache das auch für 20 Hörer. Ne? Ja. Ich mein, weil ich das mache einfach, weil mir das Spaß macht. Ne? So, genau. Eben, wir können andere belehren, was will man denn mehr? Richtig, genau. Ne? Und die können sie nicht wehren. Wie geil. Und wenn man dann zwischendurch einfach Penis sagt, dann können die nichts gegen machen. Ne? Stimmt. Das muss ich vor allen Dingen den Titel wieder einbauen, damit mehr. Naja. Dann kam Taki auch nochmal dazu, aber zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Achso, Moment, das ist ja die erste. Das Protokoll, ihr macht es auch für 20 Hörer, ja. Zack, ihr lasst sie jetzt mal raus, weil zu dem Thema kommen wir eh noch. Der hat sich über Caches erlaubt oder nicht erlaubt, da kommen wir aber zu. Genau, wie Michel, der hat auch noch was zugeschrieben, aber da das sowieso nochmal Thema wird, schieben wir das mal. Moment, das war auch, also zu legal, illegal kam sehr viel, deswegen lasse ich die jetzt hier mal raus, das könnt ihr in dem Beitrag dann selber nachlesen, den verlinken wir, ja. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion. Ja. Da gibt es viele Ansätze oder viele Sichtweisen. Ja, extrem, also das fand ich auch. Aber da jetzt 30 Kommentare vorlesen, nee, damit es dann irgendwie auch dann das so. Was kam noch? Coffee-Geheimnisträger, genau, Spezialkasch ist wegen Corona angeblich nicht vor Ort. Das war auch alles sehr merkwürdig. Also da beschreibt Mark Nielix nochmal, ach, das war mit der Kaffeegeschichte, da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal zu. Einer von diesen Spezialcaches vom Geheimpunkt, der so ganz toll, super affentittengeil ist und der dann da auch mal wieder nicht so richtig funktioniert, wie er sollte. Hatten wir aber, glaube ich, sowieso auf dem Pad. Genau, genau. Da kann man auch mit dem Reviewhaus reinschreiben, hat Markus noch was zu geschrieben, das hatten wir ja schon gesagt, kommt, schreibt halt was rein, fertig ist. Genau. Zack, hier ist noch aufs Handy eingegangen, der benutzt einen A40, ist ja so ähnlich wie mein M31, vielleicht ein bisschen kleinerer Akku. Da ging es um die Akkuleistung. Das M31 kann man ja auch im Blog nachlesen, fand ich einfach, das hält halt ewig mit dem 6000 mAh Akku. Und einen externen GPS-Doggle, also Dongle, ja, kann man benutzen, finde ich scheiße, ich habe doch keine Lust, 30 Geräte. Also ich kenne das tatsächlich, das haben wir früher auch mal ausprobiert. Dann hast du so einen kleinen extra Dongle, der besseren Bluetooth-Empfang hat. Ja, ja. Weil früher ja gab's GPS-Empfang, früher gab's ja gar keine mit GPS unbedingt, die Handys. Aber dann musst du schon wieder per Bluetooth mit diesem Dongle dich verbinden. Dann hast du auch, der muss ja auch irgendwo Strom herkriegen. Vergiss es, das ist, also für mich ist das gar nichts. Aber trotzdem danke für den Hinweis. So, was ist noch? Ich bin noch hier. Was ist hier? Neuer Cacher. Ja, achso, das ging nochmal um das, wo wir zu kommen. Verboten, nicht verboten. Auch nochmal zu den Guidelines. Ach, da war das mit der Reviewer-Note, dass das tatsächlich drinne steht auch, ja. Da hat Gerwin drauf hingewiesen. Naja, die Reviewer, das sind die einzigen, die noch mehr belehren als wir. Ja, die dürfen das auch offiziell. Ne? Ja, hat er auch recht gehabt, also um Gottes Willen. Das stimmt ja auch. Der hat die Guidelines dazu nochmal kurz aufgezählt. Das finde ich gut. Ich finde es nämlich gut, wenn das als Kommentar drunter steht. Dann kriegen die Leute es auch mit, wenn sie es im halben Jahr nochmal hören. Mika hat mal vorgeschlagen, DIN A5 Betrachter für die Postkarten zu nehmen. Ja, ich habe so einen komischen Bilderrahmen. Guckt man so ein Vierteljahr drauf und dann vergammelt er in der Ecke vor sich hin. Ach so, ja. Ach, er meint so einen digitalen Bilderrahmen dann, ja? Ja, genau, ja, genau. So Dinge habe ich auch auf der Arbeit stehen. Das war echt ganz schön am Anfang. Manchmal gucke ich auch tatsächlich noch drauf. Das ist schon nicht schlecht, so ein Teil. Aber für unsere Postkarten eigentlich nicht, weil ich mag gerade Papier anfassen, die können auch mal knitterig sein, Handschrift. Ach, das ist alles so, das ist so altarchaisch oder wie soll ich das nennen? Ja, wenn du eine Postkarte kriegst und ziehst sie aus dem Briefkasten und riechst dran und sagst du gleich, die war schon beim Yeti, ne? Ja, nee, aber tatsächlich ist, also irgendwie ist Papier doch also anders. Ja, oldschool, das trifft's, lieber Chat, das stimmt. Riechen, ja. Na, deine nicht, Dr. Ringding, aber manche Karten, die kommen, da ist aber Aroma so. Bei manchen wirst du auch rollig, das ist ganz verschieden. Siehst, da ist noch Luft. Unsere Fanpost, die hier nicht veröffentlicht wird, die riecht immer so, da. Die kommt auch in großen Umschlägen. Da brauchst du keine blauen Pillen mehr. Ne? Mit Scheinen drin. Ich habe sogar mal irgendwann eine Briefmarke gekriegt, die riecht. Kein Witz, auf irgendeiner Postkarte weiß ich, ist immer noch, die liegt da unten im Keller irgendwo, da riecht tatsächlich die Briefmarke. Steht auch drauf extra. Es gibt wohl so Geruchsbriefmarken. Wahrscheinlich ist das wieder von DJ OKW gewesen. Also der ist doch Spezialist für solche Geschichten. Vermutlich sogar. Ich weiß wirklich nicht mehr, aber eine war dabei. Das fand ich echt mal schön. Also, das ist eine platte Fliege, ja. nee, also ist tatsächlich gibt sowas. So, dann sind wir durch eigentlich mit dem ganzen Vorgeplepsel. Genau. Einen habe ich eben noch frisch reingekriegt, den musste ich einfach mal mit einbauen. Vermutlich wird alles denken, ach, was ein Idiot. Aber trotzdem, der hat mich doch irgendwie angefasst. Das ist GC 4R2 GV. Also GC 4R2 GV. Das Fenster von Neu-Alamö. Aha. Das ist echt zu geil. Das ist so ein, da haben so ein paar Künstler einfach, im Prinzip ist es einfach so ein Holzblock gebaut, wo du dich drin spielen kannst, die Kinder so. Am Wasser. Und das Witzige fand ich, ich habe den das erste Mal 2013 versucht und nicht gefunden, das Nano. Ach, das hast du die Tage auch irgendwie getwittert, genau, ne? Genau, Bild. 2013 war ich tatsächlich das erste Mal da, hab den nicht gefunden und jetzt war ich am 12.06. wieder da und hab ihn tatsächlich auch gefunden. Der war auch scheiße, das ist so ein Nano, wo du fast drunter kriechen musst unter das Teil und dann ist er da so zwischen den Holzblöcken, da wo die ekligsten Tiere leben. Aber ich habe ihn gefunden, habe ihn auch gelockt, am wohlgemerkt 12.06. Du hast ihn noch gefunden. Genau, und heute am 18.06. ist echt ein Witz, der 6 Tage danach kommt einer und hat gepostet, heute ist das Kunstwerk Stammplatz von 2012 leider ein Opfer der Flammen geworden. Mit einem Link auf die Zeitung. Vollkommen geil. Und der Owner schreibt auch, das Fenster ist heute leider abgebrochen. Ja, mit Bild dabei, der ist komplett weg. Also da kannst du darauf verwetten, dass der Nano geschmolzen ist. Die Qualität des Nanos war so bemerkenswert gut, dass wir die Dose an Ort und Stelle einsammeln konnten. Die ist nicht verbrannt. Das Schlimme ist, ich gucke gerade hin, tatsächlich ist der so gut, weil du siehst ja hier, für die Hörer, man sieht hier das Tor, in dem man da reingehen kann. Und das ganze Ding besteht aus ganz dicken Holzstämmen. Die sind natürlich nur außen angebrannt. Und man muss unter dem Tor auf der ganz rechten Seite am Metall praktisch reingreifen und unter den zweiten runden Balken fassen. Da zwischen den beiden Balken ist er sozusagen magnetisch befestigt. Und da hat es natürlich, auf dem Foto sieht man, der Fußboden ist quasi, wenn höchstens nur von oben leicht angekokelt, aber da ist eher nur Asche runtergefallen. Ja, das sind alles so eine Riesenstämme, die brennen natürlich auch nicht so schnell durch. Die brennen nicht durch so schnell, ne. Aber ist natürlich, ja, siehst du. Aber jetzt ist er temporary disabled, wobei ich das temporary, wohl das glaube ich, wird eher ein dauerhaftes. Aber ich fand es irgendwie eine schöne Geschichte, wirklich. Ach, 7 Jahre habe ich gebraucht, bis ich den das zweite Mal probiert habe, finde den und 6 Tage später fangelt er ab. Das fand ich irgendwie, das war süß. Ja, herrlich. So kann das Leben manchmal spielen. Ja, also das ist wirklich, das sind so Geschichten, die schreibt das Cashen. Da kommst du sonst nie drauf. So, dann haben wir es geschafft. Hast du das mitgekriegt? Verlinkung. Nee, ich habe das versucht nachzuvollziehen. Ich habe das nicht verstanden, was du da mir mit sagen wolltest. Ach so, letzte Folge haben wir uns noch drüber unterhalten. Mensch, wir verlinken heute alle Podcasts, ob das mal klug ist und so. Ja. Erinnerst du dich dunkel? Ja, ich erinnere mich. Und dann kam, habe ich auch einen Tipp drauf gekriegt, nämlich dieser Podcast vom Fegefeuer, wo der Marc Nielix sich vorstellt. Verlinken wir da natürlich. Fegefeuer, Marc Nielix, dann findet ihr das auch. Der ist also Fan von diesem Nielix aus der Star-Trek-Geschichte. Und der erzählte da, und erzählte schon in den ersten 2 Minuten, ja, er hätte von diesem Podcast, also vom Fegefeuer, im Podcast die schweigende Mehrheit gehört. Und deswegen hat er gedacht, kann er da ja auch mal mitmachen. Ah. Fand ich irgendwie süß. Also da siehst du, es hat auch, manchmal hilft auch Verlinkung. Also der ist wirklich von uns sozusagen zum Fegefeuer gekommen und hat dort dann jetzt für uns sozusagen Werbung gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ich weiß gar nicht, hat er uns da eine Kontoverbindung gegeben gehabt? Ne? Ich warte noch auf die Überweisung. ich muss ihm auch mal lassen. Beim Fegefeuer läuft es ja im Moment so, dass der Louis Cypher da einfach Leute sich vorstellen lässt, wenn sie Lust haben. Ne? Also die können dann was aufnehmen, schicken ihm das. Und dann veröffentlicht er das. Oh, das ist aber das ist aber auch ein gutes System. Ne? Ja, das, da braucht man selbst nichts machen und hat einen Podcast fertig. Ja, und das ist natürlich. Das hat der Hamburger doch auch schon mal gemacht damals hier, Rotkäppchen. Ja, und das ist natürlich was anderes, was Enciclia gemacht hat mit den Interviews. Ja, nee, die hat richtig Interviews. Nein, er lässt die tatsächlich selber erzählen und ich muss mal sagen, der Marc Nielix, ich habe da zwei Sachen jetzt mir von angehört, nachdem ich den Tipp da bekommen hatte. Der Marc Nielix hat das wirklich gut gemacht. Also das ist ein Podcast, den würde ich tatsächlich, zumindest die Folge, würde ich durchaus empfehlen. Ich habe sonst nicht so mit Vorstellungen und Interviewgeschichten, weil das eigentlich irgendwie immer das Gleiche ist. Also nicht, weil die Leute schlecht wären, sondern weil es halt immer bei den meisten das Gleiche ist, was sie machen. Ja, ja. Aber der war gut. Also auch seine Geschichte selber ist echt gut. Das ist, ich hab ihn gerade geguckt, der hat ja relativ gute Caches auch gemacht, ne? Also selbstgelegt, ne? Also die man auch kennt. Ja, ne? Ganz schräge Geschichte, auch wie er dazu gekommen ist, wie lange er Pause gemacht hat und warum er so gute gelegt hat und warum ihn was bewegt hat und so. Und auch nicht irgendwie so dieses typische, alles ist toll, sondern auch mit Höhen und Tiefen. Also ja, die Folge würde ich ohne Wenn und Aber empfehlen. Also der hat mir gut gefallen, was der da so erzählt hat. Ja, seht ihr, wenn ihr zwischen den 4 Wochen von uns eine Pause habt und euch ist langweilig, hört euch die Folge vom Fegefeuer an oder auch die anderen. Ja, natürlich. Die anderen müsst ihr selbst entscheiden, da kann ich jetzt, die waren halt, wie gesagt, das ist nicht abwertend gemeint, aber es ist halt immer dasselbe. ja, wir sind von dem und dem zum Cachen und jetzt machen wir das und danach, das kannst du fast austauschen. Mhm. Weil es halt bei allen so ist. Das ist ja nicht so, dass die langweilig werden, sondern einfach, es ist immer das Gleiche. Und der ist doch ein bisschen außer der Linie gefallen. Da muss ich sagen. Jetzt bin ich echt neugierig. Ich glaube, ich werde tatsächlich morgen bei der Arbeit mal reinhören. Also tu das. Der ist wirklich, das ist interessant. Ich glaube, das würde dir auch gefallen. Okay. So, Minkorrekt hörst du, glaube ich, auch, ne? Minkorrekt höre ich auch. Ich höre, weil ich ja jeden Tag 2 Stunden im Auto sitze zur Arbeit, so im Schnitt, höre ich eigentlich relativ viel Podcasts. Ich habe aber jetzt mittlerweile aufgehört, so ein bisschen. Weil ich habe dann, Minkorrekt höre ich immer noch, weil die 14-Tage-Rhythmus ist ganz gut. Ne? Da, mhm. die machen so 4 Stunden ja immer, da habe ich so 2 Tage, kann ich dann hören, wenn ich zur Arbeit fahre. Ja. Dann höre ich den Drosten immer noch. Der ist jetzt ja auch weniger geworden. Das ist auch gut so. Der ist jetzt ja nur noch wöchentlich. Den höre ich tatsächlich kaum noch, weil der einfach irgendwann, fand ich, die letzten 10 Folgen, hat er eigentlich nichts mehr zu sagen. Also ja, und das haben sie jetzt auch gesagt. Alle sind eigentlich relativ gut informiert und sie würden jetzt noch einmal die Woche den aktuellen Stand der Wissenschaft quasi mal präsentieren und aktuelle Studien. Die Idee ist gut. Genau. So und dann habe ich aber noch gehört, Alliteration am Arsch und Bratwurst und Baklava. Oh, diese Alliteration am Arsch konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen. Ja, genau. Und so gut ich den Minkorrektmann finde, so schlimm finde ich seinen Basti oder wie der heißt. Der genau. Und es ging mir mittlerweile dann so hin, dass ich gesagt habe, nee, ich höre jetzt tatsächlich im Moment nur noch Minkorrekt und den Drosten und höre zwischendurch jetzt mal wieder ein bisschen mehr Radio, weil ich, irgendwann hat man auch mal die Nase voll. Ja, ne? Klar. So, und von daher, aber Minkorrekt höre ich auch und da habe ich da musste ich neulich auch dran denken, als ich... Ja, ne? Das gehört hatte, da hatte mich jemand von denen gesagt, Finger an die Wunde macht die Welt nicht besser. Genau, ich finde die sonst sehr gut und auch immer sehr gut begründet, aber das fand ich nicht richtig. Nee, und ich denke, manchmal muss man einfach auch den Finger mit rein in die Wunde und es gibt so Menschen, da musst du auch noch mal ein bisschen mehr drücken und drehen. Also ich glaube, er meint es auch eher, also er hat es ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, ich glaube, was er auch meinte, also wortwörtlich hieß es, Finger in die Wunde macht die Welt nicht besser. Was er aber, glaube ich, meint, ist auch, dass Leute, die jetzt nur den Finger in die Wunde legen und nichts tun, die Welt nicht besser machen. Und selbst da muss ich ihm widersprechen. Ich glaube, er war auch ein bisschen angefressen. Er hatte wohl irgendwas veröffentlicht und das hat ihm einer zerlegt, der selbst noch so gut wie gar nichts gemacht hat. Ich weiß, es ging um Video. Die hat ein Video gedreht irgendwie. Ja. Der hat sich versucht, im YouTube-Video zu irgendwas. Genau, Und dann kam jemand an und hat da nur kritisiert, anstatt zu sagen, Mensch, das ist ja so ganz gut geworden, aber da könnte man noch verbessern. Nee, ich denke, grundsätzlich, egal wie die Kritik kommt, es ist richtig. Manche sind halt geradeaus und sagen direkt drauf, du, das fand ich scheiße, das hatte nichts. Selbst wenn sie nölig sind, ist es egal, dann ärgere ich mich zwar, aber ich werde doch meistens eher tätig, wenn ich mich ärgere. Und das ist nämlich das Entscheidende. Durch dieses Finger in die Wunde legen, wird irgendwer dazu gebracht, sich zu bewegen. Und das muss noch nicht mal der sein, der den Finger in die Wunde gelegt hat. Also, was uns das halt auch so betrifft, habe ich das mal mit reingenommen. Ich fand das einfach, Wir hatten es ja in der letzten Folge auch mit diesem YouTuber, der eigentlich gesondelt hat, ne? Ja. Der hat ja quasi auch mehrere Finger gleichzeitig in eine Wunde gekriegt, ne? Ja, das kann man so sagen, ja. So, und ich denke auch, ich habe von dem jetzt noch kein Video wieder gesehen, wo er geocachen war. Vielleicht hat er sich überlegt, ob das jetzt eine gute Idee war oder vielleicht arbeitet er an seiner Qualität und macht es nächstes Mal besser, ne? Eben, also wie gesagt, deswegen, also gerade weil ich mich da auch ein bisschen mit angesprochen fühlte, nein, grundsätzlich natürlich ist es immer gut, wenn man den Finger in die Wunde legt und auch was dagegen tut oder Verbesserungsvorschläge macht, gar keine Frage. Aber auch nur den Finger in die Wunde legen, würde ich noch nicht so schnell verurteilen wollen. Nee, und ich erinnere mich gerade an die Folge. Er hat dann auch gesagt, es gibt ja dann so, er hat dann gesagt, naja, aber der Typ, der da den Finger in die Wunde gelegt hat, der hätte selbst ja wahrscheinlich noch nie irgendwas für die Allgemeinheit getan oder so. Muss man ja auch nicht. Ne? Also ich kann ja auch sagen, Atomkraft ist scheiße, muss aber nicht selbst mal Atomkraft hergestellt haben. Ne? Ja, das sage ich auch immer. Also sonst könntest du ja nicht gegen Atomkraft demonstrieren, weil du ja nicht Professor der Atomkraft bist. Also sehe ich auch so. Von daher, da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen, so gut ich die sonst finde, die beiden, aber da den Weg gehe ich nicht mit. Ich glaube, er war auch, das war mehr, weil er ein bisschen angefressen gerade. Ja, er hat sich da... Ja, menschlich, mein Gott, also... Genau, er hat sich wahrscheinlich gefreut, dass er so gut hingekommen hat und dann hat er, glaube ich, von 3 Seiten was abbekommen. Der eine war so richtig nölig und da hat er wahrscheinlich gedacht, jetzt, Gut, ich denke auch, das ist so tagesformabhängig. Wahrscheinlich, wenn er sich das im halben Jahr anhört, wird er wahrscheinlich drüber grinsen. Ja, das denke ich auch. Er ist ja auch einer, der das sonst mit Humor nimmt. Also ich wollte es nur mal übernehmen. Ich glaube jetzt kaum, dass ihr uns hört. Ja, Traveling Jack schreibt gerade, er sieht das ähnlich wie wir, Finger an die Wunde, eventuell vorher in Salz tauchen. Ja, genau. Muss aber begründbar sein. Also wir haben grundsätzlich immer Gründe, ne? Ja, und ich glaube, da halten wir auch nicht in den Bergen. Genau. Dann, Milestones. Das fand ich sehr gut. hmichel777.de hat geschrieben über seinen 10.000. Pfund. So ein ganz faszinierender, wir nennen ihn sogar mal, da hat er angefangen, am 11.06. war das der? Ja. Ja, ja. Mit GC8PYT1, GC8PYT1, Hashtag 3/12 Weg der Eisenpferde. Die Knüllwaldbahn, also so richtig gar nichts. Da hat er jetzt sein 10.000 gemacht. Aber es war ein schöner Paddling mit einer umwickelten Drahthalterung. Ne? Ja, also so richtig 0815. Und da ging es natürlich sofort auch auf Twitter so ein bisschen, ist das jetzt das oder will man nicht was Besonderes? Und ich habe auch so gedacht, das ist wirklich auch so eine Diskussion. Muss das immer was Besonderes sein für eine runde Zahl? Also ich hab ja tatsächlich Anfang des Jahres mein 2000. gemacht. Und das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ich hatte das auf dem Zettel und dachte, oh, noch ein paar Caches. Und dann war ja nicht so Wetter, wo ich dann jeden Tag cachen gehe. Ja. Und habe dann tatsächlich dann in Cache gelockt abends und denke, ach du Kacke, das war die Nummer 2000. Und das war tatsächlich auch irgendein Paddling magnetisch an der Brückenleitplanke oder so. Also wie hältst du das oder wie war das mit der 1000? Bei der 1000, da war es tatsächlich so, da hatte ich mir schon einen ausgesucht, wo ich dachte, der ist ganz gut, der war auch niedlich, war so ein kleines Vogelhaus mit so einer nachgebauten, mit so einem Plumpsklo drin, ne, mit so einer kleinen Zeitung an der Seite und ganz kleines Toilettenpapier. Aber das ist ja auch schon 5, 6 Jahre her, wo ich den gemacht habe. Aber zum Beispiel hatte ich mir vorgenommen, meinen 2222. Da mache ich da so richtig einen, so einen richtig schön durch mir da aus. Ja, was ist geworden? Weil ich dachte mal, in der Statistik zählen sie nicht, ist es ein Labcache geworden. Oh Gott. Ja, genau. Labcache, oh, das ist überhaupt was. Ja, kann ich dir sagen, weil der Bonus dafür quasi 5 Meter neben meiner Arbeitsstrecke liegt. Ah, okay. So, und dann habe ich gedacht, oh, da ist ein Rätsel, guckst du an, Labcache ist okay. Und dann ist jetzt die 2222 ein Labcache geworden. Ja. Oh, traumhaft. Sehr gut, ich meine, wir haben es geschafft, ich weiß gar nicht, was der Tausender. Ich weiß es ehrlich nicht mehr, ich kriege die Zahlen dann auch durch. Also ich muss sagen, ich habe bei der 1000 echt drauf geachtet und also immer bei den Tausendern bis zur 10.000, dann haben wir aufgehört, das überhaupt noch drauf zu achten. Die 10.000, also, das war für mich ein ganz, also der Tausender war für mich ein ganz besonderer, den haben wir im Harz gemacht, auf fast 1000 Meter Höhe genau, da darf es heute nicht mal mehr hin, wo der lag. Und der 10.000er war die Walddusche. Weil die habe ich von Anfang an kennengelernt. Ach, die in Forum. Und fand die immer so spannend und geil und habe immer zu Heike gesagt, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann würde ich die 10.000 gerne da machen, weil das war für mich immer ein ganz, ganz, ganz besonderer Cache. Der ist ja eigentlich langweilig, aber der war immer wieder mal im Forum und ich fand diese Idee so geil, dass du da unter so eine eiskalte Dusche musst und fand das für einen 10.000er echt richtig genial. Und die anderen waren immer besondere, aber jetzt war, ich habe Germany's First aus Versehen erst den der daneben liegt, gemacht, der bei uns, glaube ich. So, dass Germany's First dann irgendwie der XX1000er erste war. Ja, ich hätte mich schon gefreut, wenn es bei der 2000 oder bei der 2222 was Besonderes jetzt wäre, aber so im Nachhinein sage ich, ja Gott, also ich erinnere mich eigentlich an die Caches, die ich schön fand und toll fand, den ich mir zum Beispiel auf so eine runde Nummer gelegt hätte, an die erinnere ich mich auch, wenn es jetzt Nummer 1316 waren. So, und also das, da merke ich, dass mir echt viele entfallen sind. Ja, aber es gibt so ein paar, an die erinnert man sich. Ne? Ob die jetzt ein knackiges Rätsel waren, weil mich das einfach genervt hat, weil es vor der Haustür lag, oder weil es ein Multi war, den ich mit mehreren Leuten gemacht habe, wo es einfach schön war. Also es gibt so Caches, wo ich sage, der war klasse und der hätte auch gut die 1000 oder 2000 sein können. Ne? Aber im Endeffekt war es jetzt nicht und ich erinnere mich trotzdem dran, weil er schön war. Ja. Und wie gesagt, an die 1000, die ich gemacht habe, den hatte ich mir ausgesucht. Der war okay. Der war nett gemacht, aber das ist jetzt so, eine Tausender würdig, würde ich jetzt so sagen. Bei denen, die ich vorher gefunden habe, würde ich sagen, da gab es bessere. Ne? So. Mhm. Daher ist es mir mittlerweile ja, eigentlich fast ein bisschen egal. Wenn es dann passt, ist schön, wenn nicht, ja, dann ist es so. Also bessere gab es bei uns sicherlich auch. Also ich habe es nicht irgendwie abgewartet. Aber wir haben tatsächlich den Tausender zum Beispiel, oh mein Gott, da hatte Heike sogar Sekt mitgenommen. Ich glaube, es war sogar fast auf meinem Geburtstag im Harz. Und dann da oben in der Nähe vom Brocken, das war ja schon immer Naturschutzgebiet, aber früher gab es da so 5, 6 Caches, die so ab vom Weg waren. Mhm. Und manchmal ist es ja so, du läufst dann dahin und wenn du vor Ort bist, findest du den Weg erst, weißt du? Aber wann hast du den Tausender gemacht? In welchem Jahr? 2006. 5, 6, ja, guck mal. 5 oder 6, ja. Da war aber ja die Anzahl der Caches, die es so ringsrum gab, ja auch ein bisschen weniger noch. Das heißt, ja, du musstest ja, um die 1000 zu kriegen, viel mehr arbeiten. Ja, das viel größere Strecken zurücklegen. Ne? Ja, das stimmt. Die Strecken schon, das stimmt. Aber also da im Harz war es dann kein Problem. Also die zusammenzukriegen war noch nicht mal das Problem. Aber welchen wir nehmen, da hatte ich damals auch gesagt, wir waren sowieso in Harz, hatten wir geplant. Ich sagte, lass es Brocken, 1000 Meter Höhe. Da gab es dann so 3, 4 Caches auch genau auf diesen 1000 Metern etwa. Und dann nehmen wir davon ein. Und das war auch wirklich, also ich glaube, die liegen heute ja auch nicht mehr da. Da gibt es irgendwo so ein Fliegerdenkmal mitten auf dem Brocken. Da kommst du aber, da gibt es keinen einzigen Weg hin. Also da geht's nur durch den Wald hin. Quer. Das ist eigentlich auch schade, ne? So, dass das dann nicht mehr begangen werden kann. Ne? Ja. Und das ist eine tolle Stelle gewesen da oben, echt. Und der Louis Seifer hat sich ja jetzt auch die Tage seinen 5555. gemacht und hat den gesehen. Quasi rausgesucht, den ich da gefunden hatte mit den Statuen. Und ist da extra hingefahren am nächsten Tag. Aber der ist ja im Moment auch extrem unterwegs, das muss ich mal sagen. Ja, ja. Gut, ist natürlich beruflich wahrscheinlich, kommt auch viel rum. Ja klar, aber jetzt, also er ist ja auf allen Kanälen, feuern mir die Bilder dann entgegen, deswegen fiel mir das noch auf. Also es, gut, es gibt viele, das sieht man auch so, die dann immer tatsächlich die Jubiläum auch feiern, auch ja, mit Sekt klar, auch nicht. So. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ja, ich versuche es irgendwie immer, aber wenn es dann nicht so ist, dann ist es nicht so. Und deswegen sehe ich es ähnlich so ein bisschen so wie Herr Michel. Ne? Der hat das in seinem Blog, in dem Beitrag ganz gut geschrieben auch, wie er das macht. Und so in vielen Bereichen habe ich mich da wieder gesehen. Ne? Also ich habe es gelesen, ich fand es sehr spannend, ist nicht meins. Also ich, wie gesagt, also jetzt auch nicht mehr, aber so die 1000 lag mir echt am Herzen, da hast du recht, das war natürlich aber auch eine Zeit, wo man wirklich, da bin ich hier mal bis Pinneberg gefahren, um überhaupt nochmal cachen zu können und hatte GPS-Gerät, da passten 200 Caches rauf und habe mich immer gefragt, warum da so viele raufpassen. Und der 10.000er war einfach, das ist 10.000 ist doch schon eine Hausnummer und wie gesagt, wir haben auch immer das Glück, so wie im Harz, diese Caches, die ab jeden Weges waren, das ist natürlich auch Abenteuer ein bisschen, war der 10.000er die Walddusche. Ja, uns fehlen noch 3 Caches. Pass auf, sag ich, Heike, wir machen den Multi. Wenn ich mir die Wegpunkte angucke, sind das so 3 Kilometer höchstens. Hm. Das waren dann 12 Kilometer nur hoch und runter im Pfälzerwald. Wir haben geschwitzt wie die Schweine bei 30 Grad. Wir sind aber halt gestorben. Ehrlich, wenn ich mittendrin irgendwo so eine Kneipe gewesen wäre, wo wir was zu essen gekriegt hätten, hätten wir die nicht geschafft. Also du hattest immer bis 300 Meter vom Wegpunkt und dann musstest du 3 Kilometer runterlaufen. Unfucking fassbar. Und weißt du, und dann bist du da schon so fertig und dann fährst du zu dieser Walddusche, hast 30 Grad und stellst dich unter dieses Wasser, was gefühlt Eis ist. Ja, herrlich, ne? Ja. Und wir gerade fertig, uns umgezogen und dann kommt, ich weiß nicht, Engländer, Amerikaner mit seiner Frau. Und jetzt Vorurteile hin oder her, Schwarze. Mhm. Und sie war auch wirklich, sie mochte die Wärme, das merkte man deutlich. Und sie hielt nur den Finger schon unter und fing schon an zu quieken. Und es war auch so eine, wie auf dem Laufsteg, wirklich. Also eine Prinzessin. Ja, aber auch eine richtig schöne Frau und aber auch eine kleine Prinzessin. Und die unter das Wasser, wir sind dann noch eine halbe Stunde sitzen geblieben und haben uns angeguckt, wir lagen wirklich unter den Steinen vor Lachen, was die sich einen abgekniffen hat, bis die unter dieses Scheißwasser gegangen ist. Also die Walddusche war schon... Aber wie gesagt, Herr Michel nochmal nachlesen. Ich finde es eine schöne Sichtweise. Also auch wenn es nicht meine ist, ich fand es auch sehr schön, die mal zu lesen. Ja, das ist... Wie gesagt, ich habe mich da an manchen Punkten echt wiedergesehen. So von manchen Ansätzen her. Von daher kann man ruhig mal den Blog auch allgemein mal lesen. So ein paar ganz gute Sachen sind immer ganz... sind dabei. Ne? Ja, absolut. So, was haben wir? Oh ja, das müssen wir jetzt mit Vorsicht mal genießen. Das ist eins, das... was uns so zugelaufen ist von anonym. Also wenn einer uns mal was mitteilen möchte, was wir dann nicht unter seinem Namen veröffentlichen, ist kein Problem, sagt das einfach dazu, dann lassen wir den Namen da auch raus. Lieber. Genau. Ich sag jetzt mal nicht den Namen. Nein, da gab es so ein bisschen Probleme mit dem Cacher-Reisen. Die haben ja jetzt Reisen absagen müssen, wegen Corona, ist ja völlig normal. Und dann war wohl nach 2 Monaten das Geld immer noch nicht zurück, so richtig. Trotz mehrfacher Nachfrage, Aufforderungen hast du nicht gesehen. Und dann hat die Reise eigentlich schon stattgefunden und das Geld war immer noch nicht wieder da. Schwieriges Thema. Deswegen hatte ich auf Twitter auch einfach mal gefragt, wie so die Erfahrungen mit Cacher-Reisen sind, ob es da wirklich nur positive gibt. Aber ich muss auch zu seiner Ehrenrettung ganz klar sagen, obwohl solche Situationen sonst gerne Leute nutzen, die ja, wenn sie mal sauer sind, was ja auch okay ist, kam da nichts Negatives. Muss man ganz klar sagen. Ist jetzt auf diese Zahlungsgeschichte, die jetzt aber wohl vom Tisch ist. Ja, und ich denke halt, das Problem ist halt dann, wenn es solche Probleme da gibt irgendwie und ich sag mal, jetzt so nach einem Vierteljahr Corona ist das nicht mehr so, wir hatten so viel Chaos und es ist vergessen worden. Ne? Also so langsam die Kommunikation, habe ich auch von mehreren Seiten schon gehört, soll manchmal sehr schwierig mit cacherreisen.de sein. Kann ich aber nur, wie gesagt, das, was ich höre, weitergeben. Also ich will das auch nicht schlecht machen und nicht gut machen. Das ist das, was wir hören und das geben wir auch gerne weiter. Wir selber, ich habe da noch nichts gebucht, von daher. Ich würde nur sagen, was ich gerne loswerden möchte, weil ich habe das 2-mal gehabt, dass ich habe hier so Titel zu Hause, da kann ich meine Wand mit zukleistern. Die kriegt man, wenn einer einem Geld schuldet und man das nicht zurückkriegt und das dann einklagt. Wenn ihr sowas habt, seid nicht ungerecht, meckert nicht, schimpft nicht, ruft nicht an, beschimpft ein. Schickt ein Schreiben per Einschreiben, wo ihr eine 14 Tage Frist setzt. Und wenn auf die Frist nicht reagiert wird oder nicht so reagiert wird, wie ihr das erwartet, dann nehmt euch einen Anwalt und macht das sofort. Ich kann da echt nur zu raten. Wir haben das 2-mal gemacht. Einmal hat mich ein Arbeitskollege beschissen, der mir gesagt hat, seine Schwiegermutter müsste operiert werden, hat sich 5.000 Euro geliehen und ist dann zur Fußball-WM gefahren. Und einmal ist es ein Mieter, der es übertrieben hat. Und jedes Mal haben wir einen Anwalt genommen und der hat dann unsere Forderungen eingereicht und dann glaubt ihr gar nicht, was dann abgeht. Also dann melden sich plötzlich Banken, ach ja, bei uns hat er auch noch Schulden. Ja, bei uns auch, bei hier, wir sind bevorrechtigt und plötzlich war er, also unser Mieter hat, wir hätten glaube ich 200 Euro gekriegt, ja. Plus Gerichtskosten und allem drum und dran, werden dann immer mal locker gleich 350 davon. Und dann meldete sich ein Krankenhaus, eine Krankenkasse und ich weiß nicht, wer alles noch. Und am Ende waren es irgendwie 130.000 Euro. Ich wollte gerade sagen, wenn es Krankenkasse schon losgeht, ne, dann wird es schwierig. Also da wird es teuer. Ne? Ja. Und dann, wie gesagt, 130.000, 140.000 waren es am Ende, die der Schulden hatte. Captain Kriechstrom sagt gerade, so ein Titel gilt doch 30 Jahre. Ich glaube auch. Ja, kannst du in Haare schmieren. Was willst du denn mit? Glaubst du nicht, dass du in 30 Jahren dein Geld wieder kriegst von solchen Leuten? Nein. Mein Arbeitskollege kann ich dir sagen, was das damals war. Der konnte dann immer noch nicht zahlen. Dann sollte er in Meinheit, hätte ich schon fast gesagt, hier ein Offenbarungseid leisten. Das wollte er nicht. Und dann musste ich nochmal 150 D-Mark, wenn ich wollte, nachzahlen. Das habe ich gerne getan. Und dann wurde ein Haftbefehl erwirkt und seitdem ist der Mann verschwunden. Frau und Kind wohnen immer noch hier in Hamburg. Ach, Wahnsinn. Ja, der hat sich tatsächlich nach Thailand abgesetzt, wo er vorher sonst immer im Urlaub war. Also ja, die gelten 30 Jahre, aber glaub mir, auch jetzt der Opa, der ist 80, von dem ich den Titel habe. Also bis zu 110, es gilt das. Die gelten zwar angeblich 30 Jahre, aber wenn der in diese, wie heißt das, selbst Schulden, kannst dich selbst entschulden ja irgendwie. Da kannst du ja, so eine Art Privatinsolvenz machen. Ja, genau, oder? Das ist das Wort, Privatinsolvenz. Dann lebt er halt 3 Jahre. 7. Nee, es gibt eine verkürzte Variante. Ach so, okay. Ja, das ist alles, aber oder lass es 7 sein, aber 3, ich glaube auf 3 kann man das verkürzen, lebt er dann halt wie so ein Mönch und dann ist er die Schulden los. Und ich glaube, nee, stimmt, es sind 7, wenn alle Schuldner zustimmen. Dann zahlt er so viel wie irgend geht in diesen 7 Jahren ab und dann ist aber auch Ende. Ja, ja. Habe ich bei Opi übrigens abgelehnt. Ja, du, also ich denke halt immer, und das gilt halt auf dieses Thema, wo wir gerade hier drauf kamen, dann egal wer es ist, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja, und da lasst euch auch nicht lange, keine 5 E-Mails, Gelaber, Gesülz, könnt ihr alles vergessen, geht schnell zum Anwalt. Guck mal, Interceptor schreibt auch, kann der Schuldner innerhalb von 3 Jahren mindestens 25% der Gesamtschuld sowie die Verfahrenskosten erstatten, ist eine Verkürzung der Privatinsolvenz auf 3 Jahre möglich? Jein, das ist nur ein bisschen so. Also ja, das stimmt erstmal, aber das stimmt in dem Moment nicht mehr, wo ich sage, nein, bin ich als Schuldner nicht mit einverstanden. Dann war es das mit seinen 3 Jahren. Und dem Opi, der möchte ich, dass der mit Schulden in den Knast geht, am liebsten. Dem haben wir alle Chancen gegeben, dem sind wir dahergelaufen und was haben wir nicht alles gemacht? Also glaub mir, da, ach, Und das Kuriose ist, es gibt Menschen, die laufen wirklich für in so eine Falle der quasi was jetzt so mit Titel und Offenlegen aller Vermögensverhältnisse. Die laufen in diese Sachen rein für ein Fahrrad, was sie sich für 700 Euro bestellt haben und nicht bezahlen kann. Wo ich mir denke, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr euch da antut? Ne? Also Opi, wenn wir davon machen, der Opi, wir haben dann ja alles veröffentlicht bekommen. Opi hat 1800 Euro Nettorente bekommen im Monat. Und das ist jetzt aber auch nicht gerade wenig, ne? Ja, das würde ich auch so sehen, wenn ich eine Wohnung habe, die ich 240 Euro warm bezahle. Ja, da wird er wahrscheinlich dann zwischendurch mal Besuch bekommen haben. Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich an der Krankengeschichte. Er wird wohl schlecht versichert gewesen sein. Naja, wollen wir hier auch nicht vertiefen. Auf jeden Fall. Ich kann nur empfehlen, wenn es sowas gibt, macht das konsequent. Nicht bösartig, das bringt euch sowieso nichts. Schimpfen bringt nichts, anrufen, bepöbeln bringt alles nichts. Immer Fristen setzen. Genau, und ich denke hier gerade auf diese Kescher-Reisengeschichte auch, das ist auch nicht böswillig, wenn man da mal mit dem Rechtsanwalt dann schreibt, weil das einfach dann zeigt, Leute, ich möchte einfach das Geld wieder haben. Ja. Denn es ist ja so, gerade bei, ich denke jetzt unter Geocachern, das haben wir auch bei der Aktion mit Tracer gesehen, das ist ja nicht so, dass die Geocacher keine Community sind. So. Und wenn Cacher-Reisen ist nun mal auf Geocacher ausgerichtet und wenn da jemand sagt, ich möchte auch jetzt nicht irgendwie umbuchen oder so, weil es irgendwie gar nicht passt. Ich möchte einfach mein Geld zurückhaben, weil das einfach jetzt doof gelaufen ist mit dieser ganzen Krise. Ich glaube schon, dass viele versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, zu sagen, komm, ich buche um, weil jeder im Moment irgendwie klarkommen will. Und genau. Da ist das, glaube ich, die Geocache eine gute Community, die sagen hier, ich versuche das irgendwie zu drehen und wenn es nicht anders geht, dann geht's halt irgendwie nicht und dann muss die Reise halt storniert werden für mich. Ne? So und also wer da, ich denke auch, wer da irgendwo Probleme hat oder so, da sollte man vielleicht einfach mal vorwärts gehen. Ne? Und dann regeln sich die Sachen anscheinend ja auch irgendwie. Wie sich ja auch Kleider schreibt, ich habe Ratenzahlung mit HQ vereinbart. Wegen der PR-Mitgliedschaft. Naja, so wie du Koordinaten einmisst, wenn du genauso mit Kontonummern umgehst, dann kommt da eh nichts an. Nein, das ist es ja. Wenn ich eine Ratenzahlung mit dem Headquarter vereinbare für die Premium-Mitgliedschaft, dann kommt dabei raus, dass meine Koordinaten nicht vernünftig eingemessen werden können. Ja. Na, weil man dann auf 50 Ende. Meter beschränkt. Ja. Das ist, eine Rechtsschutzversicherung ist nicht so teuer und ab und hilft das schon. Ja, aber nicht immer. Die hilft da nicht. Das ist alles wieder ausgeschlossen. Bei Mietsachen schon gleich gar nicht. Kannst du gleich mal wieder knicken. Scheidungssachen auch nicht. Nee. Das ist, ja. Aber dann wollen wir auch was Positives. Ne? Erst negativ, dann kommen wir auch was Positives über Kescherreisen sagen. Die bieten auch eine neue Reise an, wer das noch nicht hat, auf den Teide. Den Berg auf, wie heißt die Insel? Ist es Teneriffa? Teneriffa, ja. 3100 Meter oder so. Die kann man natürlich auch alleine machen, aber was viele dann gerne vergessen, wir haben es damals trotzdem nicht vergessen, wer auf diesen Teide möchte, vielleicht mal als Tipp, da oben ist ein Earthcache drauf, da muss man irgendwie die Fumarolen zählen oder irgendwie sowas. Fumarolen, das hört sich fast an, als wenn es eine Rektaluntersuchung gab. Ja, genau. Da musst du die raufsetzen. Nee, das riecht da oben auch wie eine Rektaluntersuchung, weil das ist ja wirklich Schwefel, der da rauskommt. Auf jeden Fall, wenn man da hoch möchte, man kann entweder zu Fuß gehen, das hat jetzt kescherreisen.de vor. Das würde ich nur bedingt empfehlen. Ich komme da nochmal warum. Man kann aber auch mit der Seilbahn hochfahren. Das heißt, man fährt mit der Seilbahn hoch bis auf, ich weiß nicht, 200 Meter unterm Gipfel hört die auf. Mhm. Da würde ich übrigens empfehlen, was Warmes anzuziehen. So warm das auf Teneriffa ist, da oben nicht. Was etwa 50% der Leute, die da hochfahren, oben dann sehr schnell merken. Da sind nämlich dann um die 0 Grad manchmal. Das kann bei Frauen interessant sein. Ja, war es. Die eine lief sofort wieder rückwärts rein mit ihren Badelatschen. Die blieb dann im Gebäude. Und da braucht man eine Permission, um, ne, da hochzukommen. Ja. Und zwar musst du, ich glaube, 20 Leute oder so können da innerhalb von einer Stunde nur hoch, weil das zu überlaufen wurde. Und das kann ich wirklich empfehlen. Das ist geil. Also diese 200 Meter sind echt schon die Hölle. Wir liefen echt blau an, weil das eine Höhe ist, die man so wenig gewöhnt ist. Und dann ist es noch richtig kalt. Aber dieser Ausblick von da oben, das ist unfucking fassbar. Ey. Du bist über den Wolken, wenn es wolkiges Wetter ist. Ich überlege, der ist 3000 und Meter hoch. Ne? 3100, glaube ich, oder so. Irgendwie ist da die Luft schon so extrem dünn dann? Also ich war mal... Nicht so extrem dünn, aber wenn du dich anstrengst und die letzten 200 Meter, die sind jetzt nicht der Harz, das ist eher schon so wie die Zugspitze, da geht steil hoch, da sind diverse Rentner umgedreht. Ja. Ah, okay. Und uns, also Heike und mir, obwohl wir topfit waren, wir sind da mit Seilbahn hoch, wir hatten beide ein leicht blaues Gesicht da oben, wirklich wahr, weil das, also für diese 200 Meter haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde oder so gebraucht. Du hast ja nur 2 Stunden Zeit und ich habe vorher noch gesagt, wieso braucht man denn da 2 Stunden für, ey, also das war nicht ohne. Oh, jetzt guck mal, Interceptor kommt. 3700 sogar, habe ich mir. Ja, gut, das ist eine andere Nummer, weil ich wollte mich sagen, ich war das Höchste, was ich mal so erstiegen habe, waren irgendwie 2300 Meter in den Berchtesgadener Alpen. Ja. Und da habe ich jetzt so rückwirkend, würde ich sagen, da habe ich jetzt nicht viel davon gemerkt, dass man sagen müsste, ja, anstrengend war es schon, aber dass auch die Luft so ein bisschen. Ja, ich glaube, du hast aber jetzt hier in Teneriffa natürlich noch den Effekt, du kommst ernsthaft unten von 30 Grad, erst innerhalb von 10 Minuten hoch auf irgendwie 10 Grad. Also das ist da richtig kalt oben, wenn der Wind pfeift. Und dann strengst du dich noch an. Also dein Kreislauf, der kriegt ja schon mal den ersten Hieb, bis du oben bist. Und deswegen auch so diese kescherreisen.de, überlegt euch das gut, wenn ihr das machen wollt. Das ist natürlich ein geiles Abenteuer. Man kann zu Fuß von unten gehen und dann übernachtest du auf einer Hütte, die auch in etwa auf der Höhe dieser Seilbahn ist. Also auch so bei 3500 dann ja in etwa. Und am nächsten Morgen gehst du zum Sonnenaufgang hoch. Das ist natürlich nochmal ein Stück geiler, ja. Kleiner Schreibgott, der Blick von der Trage war toll, ja. aber es ist ernsthaft so. Also wenn du, das ist natürlich toll mit dieser Hütte, aber ich habe mal mit einem gesprochen hier aus dem Umkreis, ein Kescher, der hat das gemacht. Und der hat gesagt, nee, also das hat er bitterst bereut. Er ist zu dieser Hütte hoch. Und durch diesen, das ist ja ein extremer Anstieg, bis du da oben bist. Du bist ja 8 Stunden da schon mal dich da hocharbeiten und Schweiß und dann in der Höhe. Und dann hat er nur noch Kopfschmerzen gehabt, 3 Tage lang. Ja, das ist natürlich, ich guck gerade mal, weil das ist ja, gut, die Reise von Kescherreisen ist ja nur 3 Tage, ne? 26. bis 29. Das ist ja wirklich nur, es geht ja nur um den Trip da hoch. Ja, ne? Du fährst da hin, läufst da hoch, machst das und wieder runter. Aber die Besteigung ist schon echt eine andere Nummer. Also, das sollte man sich vorher einfach nur gut überlegen und klar machen, ob man da wirklich zu Fuß hoch will. Also mit der Seilbahn fand ich schon ganz geil. Da sollte man auch früh hin, weil die auch sehr überlaufen ist sonst. Wie gesagt, Permission sowieso vorher, die kannst du im Internet anfordern. Ich glaube, die kosten noch nicht mal was. Damit du da ganz hoch darfst. Aber das über die Hütte. Man sieht es auf dem einen Foto da ganz gut. Tatsächlich, die Seilbahn ist ja wirklich oben auf so, ich sag mal, auf so einem Rücken und dann gehst du tatsächlich nochmal den letzten Zipfel hoch. Ne? Ja. Der ist ganz schön steil. Ja. Und dieser letzte Zipfel ist echt hart. Also das muss ich echt sagen. Wir waren ja oben, das war schon, da haben wir wirklich gut gepustet beide. Also ich glaube, so von Natur tatsächlich eine interessante Tour. Ja, das, also wenn man auf Teneriffa ist, unbedingt mitnehmen. Zu interessanten Touren kommen wir ja nachher auch noch, aber die ist tatsächlich auch also nicht schlecht. Da kann ich nur unterschreiben, würde ich machen. Ja, genau, Seilbahn hoch mit dem ADAC-Ambulanz-Jet nach Hause. Ja. Ja, dann haben wir. Was ist das für ein Video? Ist das von Kescherreisen jetzt hier? Aufriss? Nee, das ist irgendwas anderes. Achso, okay. So, dann. Nee, jetzt sind wir schon wieder bei unserem Geheimpunkt. Ich finde, er ist so ein bisschen wie Deister, ne? Er sorgt auch immer dafür, dass man was hat, oder? Ja, also ich sag mal, wer auf allen Kanälen, ne, auch breit postet überall und überall im Gespräch sein will, der soll das uns nicht unerwähnt bleiben. Ja. Ne? Und auch schlechte Werbung ist immer Werbung. Genau. Ja, also es kam wieder mal, wie es kommen musste. Wir haben so einen Tipp gekriegt auf den Cache GC85MHB. GC85M wie Martha HB. Kaffeepause heißt er. Das ist wohl wieder so ein Cash von Geheimpunkt, den er dafür Geld gelegt hat. Gehe ich jetzt wohl. Geheimnisträger, genau. Mit dem, den hatten wir schon mal besprochen. Ja. Ne, das ist ja, der hat schon. Dass wir den schon mal hatten. Genau. Und es soll ja immer kostenlos sein. Es wird ja ganz extrem darauf hingewiesen. Also steht im Listing ja auch drin, Variante 1 ist machbar von Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr. Genau. Und es gibt auch eine Variante 2, wo man dann halt das Geschäft nicht betreten muss. Genau, und dann kam ein Log von Kami 1. Ich lese das mal vor, auch wenn es ein bisschen länger ist. Ich lese schnell. Heute hatte ich beim Umsteigen in Hannover etwas Zeit, um mir diesen recht hochdekorierten Cache anzusehen. Da ich kein großer Starbucks-Kaffeetrinker bin, fragte ich die beiden vor mir in der Schlange stehende Frauen, ob sie mir ihren Kassenbon geben können, denn ich bräuchte diesen für ein Spiel. Noch ehe die beiden antworten konnten, rief mir die Bedienung schon zu, nein, das ist verboten. Etwas irritiert sagte ich ihr, dass das wohl nicht ihre Sache sei und dass die beiden Damen entscheiden können. Daraufhin erwiderte sie nur, dass die Spielregeln aber so seien, Ach so, dann macht der Cash-Sponsor Starbucks, steht schon im Listing, also seine eigenen Cash-Regeln. Den Rest brauche ich nicht. Also funktioniert wohl doch nicht ganz. Ich habe immer das Gefühl, dass er im Listing und gegenüber Groundspeak vorsichtig gesagt andere Dinge kommuniziert als gegenüber seinen Kunden. Könnte und, man manchmal so das Gefühl kriegen. Ja, und da wir über diesen Cash schon mal geredet hatten vor einiger Zeit, bin ich mir, also ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Listing ganz unten nicht stand, dieser Cash wird gesponsert von Starbucks. Genau, ganz unten im Listing, dieser Geocache wird gesponsert von Starbucks. Das ist auch neu, genau. Das sind schon mal zwei Punkte. Andere dürfen nicht mal auf eine Mittagstischkarte verlinken und er hat gleich den Starbucks komplett drunter geschrieben. Da ich das ja jetzt, ich habe ja jetzt gelernt, man soll ja nicht nur meckern und so und mir hat ja auch ein ehemaliger Reviewer gesagt, man muss ja dann einfach mal, also ich kann mal ja Groundspeak fragen, habe ich gemacht. Ich habe mal geschrieben an Groundspeak, ich habe eine Frage zum Cash-Kaffeepause, mit Link natürlich. Erstens, offensichtlich werden da vor Ort von Starbucks eigene Regeln aufgestellt, wie die in diesem Log zu lesen. Demnach entstehen hier Kosten. Ist das nicht untersagt? Fragezeichen. Zweitens, im Listing steht unten, dieser Geocache wird gesponsert von Starbucks. Das ist wohl Werbung pur? Fragezeichen. In anderen Events darf ich nicht mal einen Link auf die Speisekarte setzen. Wie so oft scheint der Owner irgendwelche Sonderrechte zu haben oder kann ich in eigenen Cache jetzt auch Zahlungsbedingungen vor Ort und Werbung ins Listing einbauen? Fragezeichen. Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen, damit wir diese im nächsten Podcast verwerten können. Das habe ich Montag abgeschickt. Dann kriege ich immer diese Mail, dass ich 24 Stunden später Antwort bekomme. Heute haben wir Donnerstag. Ich habe, wie auch zuletzt eigentlich immer, vielleicht bin ich jetzt so JRs Nachfolger und bin auf irgendeiner Liste bei Groundspeak, dass ich keine Antwort mehr kriege. Vielleicht musst du nächstes Mal schreiben. Aber wie fast erwartet, habe ich keine Antwort. Schau, und TJ schreibt hier gerade, er hat dir auch mal die Guidelines verlinkt. Ich hatte die Tage auch reingeguckt. Und es steht halt drin, wenn der Finder muss oder Folgendes tun soll, in ein Geschäft gehen, mit Angestellten reden, ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen, ist das entgegen der Richtlinien. Ja. So, davon mal ab, es steht auch drin, Name, Links or Logos of the following businesses, auch nicht. Ne? Und das ist ja mal ganz klar hier gegeben. Also hier sind mehrere Sachen gegeben. Das kann so nicht richtig sein. Gut, und ich könnte mir vorstellen, dass die Antwort, die uns fehlt auf die offizielle Anfrage, damit zu tun hat, dass die direkt in Kontakt getreten sind mit dem Owner. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, ich habe den Cash jetzt, hatten wir den hier live drin? Ist der aktuell oder? Nee, ich guck grad aktuell. Der aktuell steht noch Groundspeak drin, noch Starbucks. Ja, steht noch drin. Ja, ich bin mal gespannt, ob da nochmal irgendwann mal eine Antwort kommt, weil man soll ja Groundspeak fragen, habe ich jetzt brav getan. Und ich weiß, wir haben damals drüber gesprochen, da ging es glaube ich darum, dass viele halt nur nach einem heißen Wasser gefragt haben. Genau. Und eigentlich quasi. Waren die auch schon nicht mit zufrieden, ja. Genau. So, und theoretisch kannst du ja auch da reingehen mit der Thermoskanne und dann deinen Kaffee in deinen Pappbecher füllen. Ja. Ne? Also, ja. Ich war ja auch schon an einem dieser Caches von den Jungs und auch da war das Problem, da sollte man sich Gummibänder zum Schießen aus dem Laden holen und der Laden, die hinter der Theke, da war sehr deutlich zu merken, dass sie das nicht wollen. Deswegen habe ich immer das Gefühl, dass die Kommunikation von ihm sehr schizophren stattfindet, muss ich formuliert. Ja, ich hatte neulich noch ein Video gesehen, da wird dann auch ganz klar drin geworben damit, dass dem Geschäft keine Kosten entstehen. Ja. Da wird dieses Versteck quasi platziert und dass jeden Tag neue Kunden deswegen kommen. Ja, so genau. So, und da sind gesagt, das keine Kunden, das vergessen wir nämlich. Ja. Also schwierig. Ich denke mal so, ich meine, so vom Ansatz her kann ich ja mal verstehen, was sie wollen und das ist ja vielleicht auch eine Idee, da kann man sagen, gut, das kann man vielleicht machen, aber es es kann halt nicht sein, dass die Guidelines immer mal wieder so ein bisschen hin und her gebügelt werden. Ne? Ja, das finde ich eben auch. Also wenn ihr das für alle oder für keinen. Richtig, denn ich habe auch schon mal so richtig mal einen auf den Deckel gekriegt, weil ich ein PDF zu einer Speisekarte für ein Event verpostet hatte, wo ich dann gedacht habe, Leute, es ist doch, also das ist ja wirklich eigentlich keine Werbung, weil derjenige, der sich das Listing anguckt und sich da anmelden will und auf den Link klickt, der will ja auch wirklich sowieso dahin. Der sieht doch die Karte nachher vor Ort auch. Ne? Aber gut, es sind die Regeln und dann ist es in Ordnung so. Aber es muss halt wenn für alle gelten. Und das ist hier nicht gegeben. Ich finde es echt schwierig. Ja, jetzt fehlt mir ja wieder ich weiß nicht, wo unsere Stammhörerin hier geblieben ist, die Frau Schlemmer-Kescher. Ich glaube, ich muss sie mal antweeten da, was eigentlich mal los ist hier, ne? So geht das einfach nicht. Die könnte bestimmt was dazu sagen. Wir haben nämlich gefunden unter www.companyhouse.de/geocaching-events-stuttgart-ev-stuttgart. Mein Gott, was bescheuerter Link. Und da gibt es jetzt ein Geocaching Events Stuttgart e.V. Genau, ein neuer Verein. Am 19.05.2020 steht hier neue Bekanntmachung. Genau, Handelsregister Bekanntmachung vom 19.05.2020. Frage ich mich natürlich gleich, was kommt denn da auf uns zu? Also riechen wir da das nächste Mega oder was muss ich mir da wohl vorstellen? Weiß da vielleicht schon einer von den Hörern was? Wir wissen es nämlich nicht. Nur den Link. Genau, es ist zum Glück ein Verein und keine Firma. Dann wirst du mir gleich, was kommt. Denn so kommerzielle Events ist ja so eine Sache. Ne? Ja, das ist wieder, da kommen wir auch noch einmal. Aber wenn da jemand mal Infos hat, das wäre mal interessant. Vielleicht auch mal zu wissen, was da so von denen geplant ist. Ne? Ja, das klingt ja doch, als wenn da was kommen könnte. So, wir haben es ermittelt sozusagen. Genau. Detektive. Was haben wir noch? Das fiel mir jetzt wieder auf. Das hat mich betroffen. Du hast die ganzen guten Caches gemacht. Ich habe so eine Scheiße hier gefunden. Nee, das stimmt nicht. Ich habe nur von der Scheiße nichts erzählt. Ach so, okay. Ja, aber ich habe wirklich nichts, also war alles nicht überzeugend. GC8J50X. Nochmal, GC8J50X. Der heißt sportlich. Der Cache ist 0815 schlechthin und ich war am 12.06. da. Das Logbuch ist also wirklich hingerotzter Papierklumpen, mehr ist davon nicht mehr übrig. Das wurde auch schon irgendwie 47 Mal erwähnt. Am 28.04. gab es schon das erste Mal Need Maintenance. Achso, da war noch mehr falsch, das hat HL dann bemängelt. Dann habe ich Needs Archive gelockt, weil der Owner auch schon wieder, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr angemeldet war. Also es ist völlig offensichtlich, den Owner gibt's nicht mehr. 26.04.2020 Last Visit und ja, ich weiß, man kann sich auch anmelden, ohne dass es auffällt, aber der Owner hat also, was hupt denn hier so? 3 Funde, 8 Versteckte und 5 Favoritenpunkte. Also ja, glaub mir, der Owner ist tot. Ist bei dir irgendwie Sirene? Nee, hier ist Burns, ist Feuerwehr, glaube ich. Oha. Feuerwehralarm draußen zu hören. Deswegen höre ich immer so ein Heulen im Hintergrund. So, das habe ich in die Archive gelockt, weil ja, Logbuch hin, Dose hin, könnte vergessen. Das ist unfucking fassbar, ey. Am 15.06. schon wieder der nächste. Schneller Fund, ein neues Logbuch habe ich auch noch hinterlassen. Ah. Am 18.06. der nächste gefunden. Vielen Dank für den Cache. Merken die denn nicht, dass sie dadurch, das ist so dieses Zombie am Leben erhalten. Ich denke immer, das kann doch nicht wahr. Lock doch ein Found ist ja okay, du hast ihn gefunden, schreib auf diesen Papierklumpen von mir aus drauf, mach was du willst, aber tu doch nicht noch ein neues Logbuch wieder rein. Dr. Rending schreibt gerade, der Owner ist tot. Echt? Nach so kurzer Zeit? Naja, kann natürlich sein. Ich habe auch gar nichts gegen den Owner, nur man ist es einfach, also entscheidend ist, deutlich ist zu merken, dass da nichts mehr passiert. Der ist ja nicht mal ein Vierteljahr alt geworden, der Cache. Also, ja. Ach so, das ist okay. Ach so, nein, mit Tod meine ich jetzt, dass er einfach nicht mehr als Geocacher ist er nicht mehr da. Also wenn Cache halt nur ein Vierteljahr quasi mehr oder weniger überlebt, ne, dann ja. Ja, also. War das nicht so pralle, ne? Das ist auch, die Dose muss weg. Ja, aber wer soll das denn machen? Mir fällt das ja auch, mir fällt vor Ort auf die Dose Scheiße, ich unterschreibe, weil man da immerhin noch drauf schreiben kann mit einem guten Kugeli, komm dann nach Hause, guck nach und dann fällt mir das auf. Ja, erst dann kann ich NA locken. Außerdem Dose wegnehmen finde ich immer, ach, den kommt da doch noch wieder ein Owner irgendwo aus der Versenkung gehüpft und ich habe dann seine Dose da weggenommen, das will ich auch nicht machen. Nee, das ist so ein System, aber da muss man auch mal drüber nachdenken bei Groundspeak. Ich meine, die zum Veröffentlichen der Dose haben Reviewer. Ja. Ich habe neulich auch mal einen A-Log gemacht beim Cash, weil der war durch mit dem Thema, der war wo ich auch nur Po schreiben konnte und dann war es vorbei beim Schreiben, weil ich durch war durchs Buch. Ja, klar. Den habe ich dann quasi auch archivieren lassen. Und da bin ich hingefahren und habe die Dose abgeholt. Habe ich auch in den NR-Log geschrieben, ich würde mich auch bereit erklären, den Müll zu entsorgen. Und eigentlich müsste Groundspeak für das Archivieren auch wiederum eine Truppe haben. Und das müssen ja dann regionale Leute sein, wo man sagt, ja, okay. Die gab's ja sogar. Das muss ich dir mal vorstellen. Ich glaube, der nicht Hoja, sondern wie heißt sein Kumpel? Oh mein Gott, der Name. Benebelte. Der Benebelte? Der hatte doch tatsächlich mal so eine Seite gemacht, wo die ganzen archivierten Caches sozusagen die hatte er aufgelistet waren und da sind die Leute losgegangen und haben die dann eingesammelt. Und das wollte Groundspeak ja irgendwann nicht mehr. Der hat doch noch richtig, der hat doch sogar noch eine Sperre gekriegt oder so, weil er dafür die API benutzt hat. Irgendwie sowas war da, wo ich echt dachte, Mann, was soll denn das? Ja, aber im Endeffekt, da hakt es ja so ein bisschen bei Groundspeak im System. Ne? Bis zum Archivieren ist das alles durchstrukturiert. Und aber dann nach dem Archiv dafür zu sorgen, bei Ownern zumindest, die nicht mehr aktiv sind, dass da jemand hinfährt und den Scheiß abholt, ne? Das wird halt nicht gemacht. Ja. So, ja, ich meine, beim Owner, der halt noch cachen geht, ne? Und ist das ja alles gut. Aber wenn es wirklich zwangsarchiviert wird und da kommt keine Meldung zwischendurch mal vom Owner oder so, dann muss es da ein System geben. Ich habe bei mir auf der Arbeit auch einen Cache archivieren lassen, weil der halt auf Bahngelände war und definitiv weit auf Bahngelände und das da überhaupt nicht ging, da hinzugehen. Und jetzt, den hatte ich noch auf der Watchlist, komischerweise. Jetzt die Tage kam ein Log rein, da ist jemand hingegangen und hat ihn einfach wieder gelockt, obwohl der schon seit 4 Wochen archiviert war, weil natürlich das Logbuch noch da liegt. Ja, klar. So, und da werde ich jetzt aber nicht hingehen, das holen, weil ich auf dem Bahngelände bestimmt nicht irgendwas auseinanderschraube. Er schreibt Traveling Jack auch, der Geomüll sollte vom Owner entsorgen. Ja, mein Gott. Ja, sollte. Man sollte auch guten Morgen, danke und so sagen. Macht auch nicht jeder. Also ja, hat er vollkommen recht, aber ist nun mal nicht die Realität. Und also was ich verstehe ja, dass Groundspeak da nicht ran will, weil das kostet sie letztendlich dann wieder Geld und das wollen sie nicht und so. Das Problem ist, warum kacken sie dann so einen wie den Benebelten an, der das sogar auf freiwilliger Basis für gesorgt hat? Also ach, das verstehe ich manchmal nicht. Ja, aber die Reviewer kriegen doch auch kein Geld für ihre Arbeit, oder? Das ist doch ehrenamtlich. Ja. So, und warum wird nicht ein System aufgebaut an Ehrenamtlichen, die dann halt, in ihrem Landkreis, in ihrem Bereich einfach den Müll einsammeln und dann zweimal im Jahr. In Groundspeaks Stelle hätte ich doch den Benebelten unterstützt. Ja, zum Beispiel, klar. Oder Kleider schreibt gerade ehrenamtliche GC Müller vor. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und warum nicht sogar, man kann es doch sogar so machen, dass man sagt, pass mal auf, wenn du den einsammelst mit Foto oder Beleg, dann kriegst du einen Punkt. Ja. So, mit 100 Punkte wissen, hast du schnell, kriegst eine Coin. Oder nee, tatsächlich, als gefundener Punkt. Oder so, ja. Das reicht schon, glaub mir, da bin ich fest überzeugt, da findest du keine einzige Dose mehr draußen. Und es müsste ein eigenes Icon dafür geben, ne? So einen kleinen Mülleimer. Ne? Das wäre natürlich geil. Ja. Da glaube ich, würde einen Wettbewerb geben. Ja, definitiv. Das ist eine gute Idee. Ja, das müssen wir vielleicht mal Groundspeak vorschlagen. Vielleicht schreibst du das in den Appeals mal, damit die dir auch mal wieder antworten. Aber ich kriege immerhin gerade Antwort von einer Schlemmercacherin hier. Ups, ist heute Podcast, also Mädchen. Ey. Ich dachte, du wartest eigentlich auf den monatlichen Podcast. Die sind auch erst vor einer halben Stunde heimgekommen. Die sind ja ewig unterwegs. Das ist ja schlimm. Aber sie will sich bessern, also von daher. Ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Ne? Ja, sie hört ja bestimmt nach. Da gehe ich jetzt von aus, wie ihr erzählt mir, sie hört uns auch nicht mehr. Also dann fahre ich doch mal wieder runter nach Stuttgart. Da gibt's Ärger. Also das sollten wir vielleicht tatsächlich mal, das können wir mal in die Community hauen. Mal sehen, wie die das überdenken. Das sollen wir mal anfragen, glaube ich, auf den Kanälen, wie da so die Meinung ist. Also tut eins, ich finde Pflegen von fremden Caches schon komisch, ohne dass das mit dem Owner abgesprochen ist. Selbst das finde ich schon echt schräg. Aber wenn da so wie hier ein Owner nicht mehr gibt oder ihr das feststellt, oder hört auf, da noch mehr Logbücher reinzustecken. Das wird wieder so ein Kack-Cache. Da liegen am Ende 30 Logbücher drin. Das ist alles ekelig. Den Owner gibt's nicht mehr. Was soll der Dreck? Lass das Ding dicht machen. Liegt irgendwann neuer Cache. Viel bessere Variante. Ja, ja. Und wenn man dann tatsächlich da vielleicht auch einfach mal sich an die Nase fasst, wir wollen alle unsere Umwelt ein bisschen schützen und man wohnt in der Nähe und sieht, dass ein Cache archiviert wurde, also geht einfach hin, sammelt den Scheiß ein, wenn du bist der Owner, den gibt's nicht mehr. Ne? Ja. Denn so viel Platz in der Mülltonne nimmst du auch nicht ein. Ne? Der Chat fängt auch schon. Wer kümmert sich um offiziell und so? Ja, um die Details kann man sich alles kümmern. Es müsste sie überhaupt erstmal die Anregung geben, was zu machen. Und dann kann man darüber diskutieren und eine Lösung ausdenken, aber Groundspeak fängt ja nicht mal an. Hallo Mika. Sehe ich, ja, Mika auch noch da. Daran sehe ich immer das Problem, dass da noch nicht mal einer anfängt, irgendwie irgendwas sich auszudenken. Wobei das, guck mal, für Mika auch ein Vorschlag wäre, für OC. Vielleicht sollten die damit anfangen und dann macht Groundspeak uns Verzweiflung das auch. Muss Mika einfach mal den letzten 5 Minuten nachhören. Mika hört sowieso mal den Podcast noch nach. Das habe ich mal, dass er mir das erste Mal erzählt hat, habe ich auch gedacht, jetzt will er mich verscheißern, aber der hört tatsächlich live und dann nochmal nach, damit er das in Ruhe hören kann. Ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht, aber früher hat er das gemacht. Ja, doch, genau, macht er. Das ist schon, der ist echt, also Mika ist einer von den ganz Harten. Der kommt auch in den Garten. Ne? So. Safari zu Ende. Safari, das ist halt mit Cashen. Schmeiß den raus. So, dann haben wir, ach ja, jetzt kommen die, wir nennen die Folge ja heute kreativ. Wieso steht oben drüber eigentlich immer noch Folge 10? Heute sind wir schon bei Folge 12, ne? Genau, kreativ hieß ja das letzte Mal. Wir müssen diesmal, wir finden nur einen anderen Namen, ne? Nee, diesmal habe ich ihn auch locker loggen genannt, genau. Wir könnten auch nur gucken, nicht anfassen nennen, ne? Nee, da kommen ja verschiedene Varianten. Von daher passt locker loggen wieder besser. Ja, müssen wir mal gucken. Wozu Bildthema? Wozu eine Bildthema kaufen? Das ist auch Furzkram. Wir haben hier die. Oh, da muss ich wieder gucken. Ich glaube, über die Loknummer kann man das doch auch suchen. Die wäre GL11E9ZGP. Also GL11E9ZGP. Da hat Meo, wir unterstützen ja immer, wie gesagt, gerne, Meomi68. Das sind auch mal so geile Namen, ne? Der ist ja noch mal jung, weil das ist ja wahrscheinlich das Jahresdatum, wa? Ja, oder das ist die Anzahl der Funde, die er hat, ne? Ach, sie ändert seinen Namen täglich. Meomi 68, Found Wander 01. Das ist ein Bildthema-Cache. Er hat geschrieben, also ein Log lese ich mal kurz vor. Gefunden, aber nicht geangelt. Da wir erst seit kurzem, seit kurzem mit N dabei sind, haben wir noch keine Angel. Ja. Er wollte vielleicht schreiben, ich habe einen kurzen und auch keine Angel, ne? Ja, also irgendwie ist das, also ich finde auch, so eine Bildthema kostet viel Geld, so ist das viel geiler, geht's los. Der ist seit 2017 dabei, muss man mal sagen, fällt mir jetzt gerade auf. Also, naja. Mit 89 Pfunden, das ist aber auch eine komische Cash-Karriere. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Der hat 89 Caches gefunden. Ein Multi und 88 Traditionals. Ich gucke ja auch mal gerne in sowas rein. Radl mal da lang. Hat er das denn wenigstens mit dem Rad gemacht? Oder? Ja, vermutlich mit dem Auto. Der hat tatsächlich von Gerdi diesen Radl mal da lang gemacht. Das sind ja schon fast 80 Caches. Und das war's. Ja, super. 2020, ja, am 31.05. Jetzt lege ich da wohl los, oder was? Es ist, also ich habe jetzt ja seit neuestem auch ein Bildthema, also eine Angel, ne? Ja. Und ich muss sagen, es ist verrückt, ich musste meine Ignore-Liste ja wieder aufräumen, wie viele Caches in meiner Ignore-Liste waren, die zu angeln waren. Und zwar sind nur Caches, die, ich sag mal, 2 Kilometer links und rechts meiner Arbeitsstrecke sind. Da sind es allein, glaube ich, 40 Caches gewesen, die ich aus der Ignore-Liste rausgeholt habe. Wahnsinn. Ne? Ja, also, glaube ich. Und ich muss mal sagen, ich habe mir für 22 Euro eine Angel, eine 8 Meter lange Angel bei der Bucht geholt. Und ich bin da hochzufrieden mit. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich würde auch nicht viel mehr ausgeben wollen, weil dann wäre es mir wirklich egal. Wie viel hast du bezahlt? 22. Ah, okay. Und also das letzte Element habe ich rausgelassen, sie ist ungefähr 7,20 Meter lang. Ich sag mal, bis 9 Meter habe ich jetzt schon geschafft zu angeln. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da. Ja, ich hatte ja mal diesen Artikel drüber gemacht, das sind dann wahrscheinlich die gleichen Angeln, weil für die 8 Meter habe ich auch irgendwie so 20 Euro bezahlt. Hm. Also drüber 30 waren es bei mir oder so. Nee, 20, weil es ein Angebot war, genau. Und für die 12 Meter Angel habe ich auch 50 bezahlt, da war die erste ja schnell kaputt. Das hattest du ja noch gesehen, das Ding da. Ja, ja. Aber die zweite hält jetzt vor sich hin. Wenn man da mal ein bisschen pfleglich mit umgeht und nicht so wie ich, muss ich sagen, jetzt hält die. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ja, also man muss natürlich aufpassen. Ich hatte jetzt die Tage, dass ich irgend so ein Idiot hat da in die Bäume da so eine Eisenrohre gehängt, ne? Also die gefühlt schon irgendwie 3 Kilo wiegen. Also ich meine, das ist ja nur doch echt ein bisschen bescheuert, ne? Und da musst du natürlich aufpassen, dass du sie halt vernünftig wieder hochbringst und nicht da irgendwie den Stab so kriegst, dann ist halt gegessen. Ne? Aber wie gesagt, für den Normalfall reicht's. Ich wollte gerade sagen, und für viele andere reicht's halt nicht. Die kaufen sich dann lieber keine, denn dieser Kollege hier ist ja nicht der Einzige. Der macht's wie gesagt ohne, genau. Das ist auch cool. Und dann haben wir noch Moment, ähnliches Block, hatten wir. Das Block ist hier GL11MQ8ZC. Da kriegst du auch echt ein GL11MQ8ZC. Genau, das hat Family Coisen heißt die. Family Coisen. Oder Coisen. Family Coisen, genau. Und die hat geschrieben, gefunden, aber ohne Leiter kann rankommen. Das ist unfassbar, oder? Ja. Und das ist ein junges Mädel, sehe ich gerade. Ja, die ist aber nicht so lange dabei, ne? Ich habe seit 20.03. angemeldet und last visit is never. Ja, das sind dann die über App. Die App gehen, ne? Ja, genau. 16 Funde. Ja. Na gut, also bei ihr da, ja. Na gut, der andere ist natürlich auch so ein bisschen, ja, das ist, glaube ich, noch nicht mal böse Absicht, sondern einfach keine Ahnung. Aber sie wollen berühmt werden und Punkte sammeln. Wie gesagt, wir helfen. Das ist aber, also dadurch, dass ich diese ganzen Angelcaches im Moment so nach und nach mal angehe, das siehst du den Logs aber öfters mal. Das ist kein Einzelfall. Das wird halt so hingenommen, ne? Also viele dann, ja, beim T5er hätten sich früher zerrissen, ne? Wie nur von unten gesehen, ne? Oder du hast nicht mal, warst nicht mal oben an der Dose, hast unten gelockt und so, weißt du? Für die mitgekommen sind zum Aufpassen, ey, das ist, wenn ich drin stehe, stehe ich drin, ne? Ja, und, macht man nicht nur bei Bildthema so, ne? Ist auch bei Webcams. geil, ey. Ach, warte mal kurz, Gleiter schreibt gerade noch hier Sicherheitshelm wegen der Metallhülsen ohne Flachsgleiter. Mir ist die eine runter, die ist wirklich runtergekommen und ich hätte sie fast auf der Motorhaube gehabt. Also das, du fährst auch mit dem Auto bis in den Wald rein, ne? Nein, es war eine geteerte Straße. Nee, komm, gib mal ruhig zu, ist schon okay. Ja, gut. Ich hab heute Morgen Cash gemacht, ein Rätsel, das muss ich noch kurz reinwerfen, weil das passt gut. Dann habe ich gestern Abend den Owner angeschrieben. Ich sag, du Mensch, von welcher Seite komme ich denn da eigentlich ran? Ich kann doch da bis zur Sackgasse fahren. Ne? Und dann schrieb er, nein, du kannst auch den anderen Weg fahren, dann kannst du bis 20 Meter vor die Dose fahren. Wenn dir sowas einer schreibt, ne, mach es nie. Ich habe heute Morgen gedacht, ich muss da einen Trecker rausziehen. Also, ja, es ging, es war auch erlaubt, aber es war grenzwertig. Ne? Ja, das kann ich mir nicht. Das Problem war, ich konnte auch nicht zurück, weil die Straße war lauter Kurven, total eng, also der Weg, dieser Pfad, es war ein Pfad. Ich konnte nur wirklich bis zur Dose fahren, weil man da wenden konnte. Also das war, nee. Also da habe ich tatsächlich das Glück mittlerweile, da kommt dann die Enduro und dann ist mir das egal. Ja, ich habe tatsächlich, eigentlich hatte ich zuerst gedacht, ich fahre halt so weit, wie der Weg vernünftig war, dann halte ich an und laufe da die letzten 200, 300 Meter. Ja, die Vorstellung. Aber es lief so gut und dann wurde es immer schlimmer. Ja, ich weiß, dann fährt man doch noch ein Stück. Ja, ich weiß genau was. Ja, ja. Deswegen nehme ich tatsächlich, wenn ich das schon auf der Karte oder so sehe, dass das so ein Wald geht, schnappe ich mir echt das Motorrad und dann ist das kein Thema. Damit komme ich überall durch. Das ist dafür gebaut. Oder wir haben uns jetzt ein neues Auto bestellt. Wenn wir das dann haben, dann wird das auch etwas einfacher. Das ist ein bisschen höher dann. Ich wollte sagen, wie Gleiter hier steht, stehst du auf dem Autodach, Cache 12 Meter. Genau, das ja, geht dann auch. Ne? Genau. Ich überlege schon, ob ich mir einen Drehleiter kaufe, eine gebrauchte. Ne? Ich habe ja ernsthaft schon mal so damals mit Zibaiba drüber nachgedacht, mal für einen Tag so einen Anhänger zu leihen. So ein Arbeitsanhänger mit so einer 8-12 Meter Bühne hinten drauf, weißt du? Ja, ja. Und die sind gar nicht mal so teuer, ich glaube 200 Euro oder so. Das wäre uns der Spaß fassbar nett gewesen. Und dann loszufahren und damit T5er abzugreifen. Und zwar mit Bild für die Cacher-Ehre. Oder einfach die ganzen T5er abzuräumen und unten liegen zu lassen. Ja. Nee, ruhig schon wieder hinzulegen, aber so richtig schön mit Bild, wie ich da oben in dieser Kabine sitze und nicht den Arsch bewegen muss, um da ranzukommen. Ach, herrlich, aber irgendwie sind wir nie dazu gekommen. Das ist ja nur das Icon Special Tool Required. Ja, ne? Genau. Und von daher ist ja egal. Ja, hätte keiner was sagen können, also Gottes Willen. Also wir hatten schon immer so, deswegen haben wir uns ja damals auch die Schreckleiter gekauft. Wir wollten es einfach anders lösen. Das hat ja auch alle Kletterer echt auf die Palme gebracht. Aber naja, mein Gott. Wie gesagt, aber jetzt wird es auch einfacher. Auto, jetzt kommt unser Golf weg. Jetzt kriegen wir so einen komischen T-Rock da. Der ist ja höher, dann kann ich da vielleicht auch weiter ranfahren. Mal gucken. Paar Freunde machen. Ja, wo waren wir bei der Webcam? Webcam, genau. Genau, das war GCK3XK, oder ist eine kurze Nummer? GCK3XK, Fish from the Baltic Sea. Und der erste Webcam ist mit Blick über die Ostsee und dann sollte man da ein Bild machen. Und diese Webcam gibt es wohl schon eine ganze Weile nicht mehr. War das nicht so, dass die Webcam im Restaurant war? Das Restaurant war geschlossen wegen Corona? Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist im Moment definitiv nicht. Ich mag Webcam Cache wirklich. Ich habe diesen Cache neben dem GPS. Ich weiß nicht. Er ist deaktiviert. Und dann haben sie alle ein Foto von sich selber da einfach gemacht. Also das hat so gar nicht. Oh mein Gott, der guckt doch noch so doof. Der zweite guckt wirklich seltsam. Nee, der dritte ist das. Oh Gott, Praha, der guckt, als wenn er das anstecken will, oder find's nicht. Sieht aus wie einer von den Wikingern, ne? Ja, der guckt also ziemlich ernst, muss ich sagen. Wo ich aber denke, ja, dann geht die eben nicht, dann macht ihr die jetzt nicht. Punkt. Also, boah. Ich finde da, ja. Ja, aber es Stellinger schreibt gerade, da wurde mein NA vom Owner gelöscht. Im Juli 2019 gab es kein Corona. Guck mal. Ah, okay, siehst du so lange schon. Ja, und ich verstehe halt immer nicht, das wird einfach so hingenommen. Also, ja. Das muss ich auch sagen. Bitte den Code wiederholen. Moment, das machen wir. Das ist. Jetzt muss ich. Verarsch dich doch. Nein. Leider kommt nicht hinterher. Interceptor kommt nicht hinterher. Ist er weg? Leider kommt sowieso nicht hinterher. GCK3XK. GCK3XK. Ja, das ist auch einer von denen, den habe ich schon vorgesorgt. Also das wäre nicht mal ganz so schlimm gewesen. Wer dann endlich immer, also irgendwann kam dann Hoja. Ach, jetzt ist er wieder aufgewacht, der Interceptor. Und hat einen Didn't Find It gelockt und mit dem NA. Ein Webcam-Cache ohne Foto der Webcam zu loggen, ist wie ein T5er mit von unten gesehen zu loggen. Sorry Leute, was geht in euren Köpfen vor? Pure Punktegeilheit? Ohne, bitte lösche die Logs ohne Webcam-Foto. Finde heraus, ob die Cam wieder online geht, wenn nicht Archiv. Hat wohl auch nicht viel gebracht, kam auch wieder keine Reaktion, wie man das so kennt. Aber dann kamen Kanne und Siki und haben ihn jetzt schon mal auf die Verwarnliste gesetzt und erstmal temporary disabled. Und das ist auch vernünftig so. Das geht ja gar nicht. Was ist denn mit dem Owner? Ist das auch wieder einer, der 100 Mal nicht mehr... Doch, der ist sogar täglich angemeldet. Das finde ich aber faszinierend. Die sind dann auch täglich angemeldet und ignorieren das weiterhin komplett. Ja gut, das ist natürlich jetzt ein 16 Jahre alter Webcam-Cache. Das wäre natürlich auch schade drum irgendwie. Ne? Das ist ja auch sein einziger versteckter Cache. Und der ist seit 16 Jahren dabei und hat 307 Funde. Also das ist so ein richtiger Mega-Cacher. Ja, jetzt kommt er natürlich auch irgendwie nicht aus der Nähe da irgendwie wahrscheinlich. Ne? Das kommt aus Niedersachsen anscheinend. Der Cache ist, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Ne? Ja, aber ich staune manchmal auch über diese, also ich stalk dann ja auch immer hinterher. Also ich staune immer wieder. Also wirklich 16 Jahre dabei, 307 Funde. Ja, aber er hat den letzten Cache 2015 gefunden, ne? Ja, aber trotzdem täglich fast angemeldet. Last Visit 16.06.20. Ja, vielleicht haben sie seinen Account gehackt und gucken einmal täglich rein, ob irgendwelche Tittenbilder da sind. Das kann natürlich auch sein. Na, also da haben sie einfach die Fotos von sich selber gemacht, fertig ist das. Und dann kommt der Cache, wo du mir gesagt hast, ja, den kannst du trotzdem machen, der ist ja noch da. Rotenburgs Webcam Cache, den hatten wir nämlich auch. GCQQT0. GCQQT0. Da sagtest du, der ist da in der Nähe, den kannst du auch einfach machen. Nee, der ist wohl auch nicht mehr da und die benutzen jetzt einfach irgendeinen, der in der Nähe ist. Das fand ich, also die Variante fand ich. Ja, das hatte ich mir heute noch angeguckt. Sind die alle nicht mehr ganz dicht? Die Webcam ist ja quasi, würde ich mal sagen, was sind das hier, 300 Meter von dem eigentlichen Cache entfernt. Ja. Aber das, was die da jetzt gemacht haben, die haben ja eine Webcam gefunden, die ein ähnliches Bild macht irgendwie. Ja, ich habe, also Barney 87 war das. Der hat am 7.6. dann geloggt. Leider scheint es die Webcam am angegebenen Ort nicht mehr zu geben. Wir haben uns für die Webcam in der Nähe entschieden. Zusammen mit Schaffi Bla und Blauer Regenschirm. Achso, wir wollen die Namen ja nennen. Schaffi 21, Ace Walker und Cordi. Cordi. Die sind dann einfach zu irgendeiner anderen Webcam gelaufen und haben dann da ein Foto gemacht. Aber die Bilder... Stellinger schreibt gerade das schon länger, so 3 oder 4 Jahre. Ist denn völlig oder was? Also, mach doch einfach das Foto zu Hause. Ja, beziehungsweise kann man da nicht einen Reviewer anschreiben und sagen, pass mal auf, verleg mal bitte die Koordinaten. Ja. Das, also, ne? Das ist ja nicht, dass er ins Archiv muss oder so. Wenn es da jetzt eine Webcam in der Nähe gibt, dann pflegt ihn doch um. Ja, aber das ist auch schon wieder so ein... Der ist 15 Jahre dabei, hat immerhin 2100 Funde und 18 Versteckte. Ist aber nicht so, dass ihn das irgendwie interessieren würde. Ja, aber da gibt's genug Leute, die trotzdem auch da, wenn man sich die Galerie durchguckt, den Cache locken, aber einfach ein Foto, ein Selfie von sich reinstellen. Das habe ich tatsächlich früher auch schon mal gemacht, muss ich aber zugeben. Aber würde ich heute auch nicht mehr. Das ist einfach, dann ist der nicht da, fertig. Wieso geht verlegen nicht? Stellinger schreibt, dann geht er ins Archiv, verlegen geht nicht. Wieso kann man stimmt, die gibt doch keine neuen mehr. Du kannst auch beim Tradi, wenn du dich total. Ja, aber hast. Es ist eine andere Webcam. Ah, okay. Und Groundspeak will die eigentlich nicht, also kann ich schon glauben, dass das so ist. Ja. Ich finde es auch ein bisschen schade, ich fand das mit den Webcams jetzt auch nicht so, aber das wird dann auch wieder überhand nehmen, also von daher ist ganz gut, dass es die Dinger ehrlich gesagt nicht mehr gibt, muss ich auch wieder sagen. Ja, ich habe mal einen einzigen irgendwie gemacht oder so, ich ignoriere die eigentlich ein bisschen, weil, weiß ich nicht, ja, also wenn ich da vorbeikomme irgendwie, dann mache ich den mit, aber das ja, ist genau, extra genau. Hinfahrt. Dann, ja, genau, ja, das sehe ich auch so, wenn ich da vorbeikomme und dann ist es auch, muss es noch einfach sein, ich stelle mich da nicht 5 Minuten hin oder 10 Minuten, um zu warten, bis der irgendwann ein Bild macht, nö, also. Ja, und dann die meisten sagen irgendwie, den sollst du eine rote Hose haben, was soll ich denn da machen? Ne? Ja, da habe ich ja die ganzen OCs erstmal rausgeschmissen, also Zakir hat ja da, also wirklich, da muss ich mir in die Deutschlandfahne um den Schwanz binden und auf dem Rücken turnen oder was, also völlig absurd und dann soll man ihn auch noch anschreiben und hast nicht, nee, also sofern die Owner irgendein Recht bekommen, irgendwas an Bedingungen zu stellen, ne, ist sofort tot. Wirklich. Weiß ich auch nicht, die können da nicht mit umgehen, die meisten. Ja, das ist wie in diesen ganzen Filmen, die es auch so gibt, ne, die Welle und sowas. Ja. Ne? Wenn sie Macht kriegen, ja, dann drehen sie ab. Das hast du damals in unserer Bindestrichgruppe ja gesehen bei Facebook. Alle hatten Adminrechte. Das ging bis 500 User gut und dann kippt es um. Ja, genau. Ja. Dann kam irgendeiner und dann ist es vorbei. Es ist traurig. Ja, dann haben wir deswegen nennen wir es ja heute auch locker loggen. Dann kommt die nächste Variante. Wohlgemerkt ein 5-5, also T5-D5. Also nicht irgendein Furz-Cache. Wobei, eigentlich ist ein Furz-Cache. Ist nur, weil das ein Bonus ist, so hoch angesetzt. Den braucht man gar nicht mehr finden. Sondern da sagt, ja, wir haben die Rätsel gelöst und der Cache war leider nicht mehr da, aber dann hat der Owner gesagt, naja, ihr habt ja den Rätsel gelöst, den lockt man. Genau, das war ein 44 also Dosen musste man finden für den Bonus. Ne? Die Nummer habe ich noch mal gesagt. GC78PF8. GC78PF8. War das langsam genug? Genau, da hat dann jetzt haben wir ihn am Schlaffittchen gepackt. Jetzt ist er ehrgeizig. Jetzt der Toro wieder an, du. Genau, und der Owner, der hier empfiehlt, auch den lockt doch einfach so, du hast ja die anderen hast du gemacht, heißt Team Black Dogs. Genau. Müssen wir auch mal lobend erwähnen. Ja, also wir wollen da das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Genau. Und jeder seine Erwähnung bekommen. Nachher ist noch einer beleidigt sonst. Und Adrianko mit seinen fast 5000 Pfunden hat dann geschrieben, die Rätsel wurden in mühsamer Vorarbeit gelöst und manchmal hatte ich vom Owner Hilfe. Es hat einige Stunden gedauert, bis die Runde vollständig war. Nach Fertigstellung wurde die Runde wegen Sturmschaden deaktiviert. Mist. Also warten und immer wieder nachschauen, ob sich was tut. So zogen sich Wochen und Monate ins Land. Gestern dann die Nachricht, die Runde wird archiviert. Oh nein. Nach Rücksprache mit dem Owner habe ich noch eine Logfreigabe erhalten, da ich ja nachweislich die Rätsel gelöst habe. Ja, also ich habe auch schon nachweislich einige T5er mit dem Auto unterfahren. Ne? Ja. Ja, ich meine, man kann das so machen. Ich finde es aber, es hat immer so ein Geschmäckle. Also ich, wie gesagt, ich will das gar nicht zu sehr verurteilen. Und es hast ja das Rätsel gelöst und so. Aber das ist nun mal das Problem, weil du hast halt das Rätsel gelöst und es ist zugemacht worden. Pech. Ja, ich habe auch schon Rätsel gelöst und dann sind die ins Archiv gegangen, hat mir der Owner dann auch gesagt, Mensch, dann kommst du vorbei, kannst du hier nochmal die Logbücher signieren. Nee, dann ist es Pech. Dann ja, ich einfach, warum kann man dann nicht einfach genau für sich selber sagen, aus Anstand, ja, dann nehme ich diesen einen jetzt mal nicht mit. Ja, genau. Dann habe ich halt leider Pech gehabt, bei mir waren sogar ein paar mehr und die lagen quasi auch direkt auf dem Weg zur Arbeit, aber wenn ich da halt nicht anhalte, so doof bin, ja, dann ja, Pech, genau. Habe ich Pech. Ne? Ach, guck mal, übrigens, der Interceptor war eine Brause holen. Der trägt doch gar keine Brause. Deswegen konnte der so nicht so schnell nachkommen da. Aber ich lese das auch schon, selbst im Loch kommt schon wieder gleich. Captain Kriegsturm hat da auch schon so eine Mail bekommen, ob da einer seinen Bonus und so. Also das wird immer üblicher. Das finde ich das Schlimme daran. Deswegen gibt es uns. Wie war das nochmal? Der Schutzwall gegen, ich weiß gar nicht mehr was, gegen die Dummheit. Irgendwie sowas hat uns mal einer genannt. Fand ich schön. Das ist aber ein schöner Titel. Der Schutzwall gegen die Dummheit. Das ist wirklich ja, oder die dummen Kescher oder irgendwie so. Also irgendwie kam es da mal einen sehr schönen Spruch zu, muss ich sagen. Fand ich gut. Und wir haben, es ist aber nicht so, dass das also nur Anfänger machen. Nein, also es gibt ja wenige, die wirklich, wo ich sagen würde, das ist wirklich, also das ist ein richtiger Geocacher, ne? Genau, bis jetzt hatten wir ja sogar Anfänger. Also ich meine, das mit dem Bildthema vor, und da kann man immer noch so ein bisschen sagen, okay, der hat irgendwie 89 Caches, ja, dann kann das mal passieren. Aber wir wollen auch mal positiv erwähnen, dass es auf Sylt jetzt eine neue Geotour gibt. Und auch da kann man sich vorstellen, wenn die Geotour draußen ist, von wem die kommt, ne, wer die Geotour gelegt hat. Und da gibt es einen Log, ich lese mal den Log Code GL 11 KJEP8. GL 11 KJEP8. Da hat nämlich Hermann Hesse, das ist auch schon so ein Name, wo ich sagen würde, okay. Ne? Ja, da habe ich auch einen Moment geschluckt, wo ich so dachte, wie kann man sich denn so einen Namen geben? Hat dann gelockt, am Bonus eine ganz tolle Idee vorgefunden. Leider gab es technische Probleme, Ona ist informiert und hat uns den Log freigegeben. Vielen Dank. Ja. Was mich interessiert, hat er das kostenfrei gemacht? Ja, ich meine, wenn man natürlich, wenn man eine Geotour legt und möchte seine Leute da dann auch dementsprechend unterhalten und hat dafür auch Geld bekommen, weil man gute Dosen legt, dann darf es natürlich auch keine Kritik geben, ne? Ist das schwierig, gerade am Anfang. Oh, wobei ich jetzt, jetzt würde ich mal, ich stalke gerade wieder das Profil, ne? Und hätte jetzt gesagt, naja gut, das ist ein kleines Mädchen, die sieht so aus wie 7, 8 Jahre alt, wenn du dir jetzt anguckst. Ne? Ja, da drücke ich dann auch alle Augen zu, weißt du? Was mich aber dann irritiert, wieso gibt man seiner Tochter? Ich gehe mal davon aus, dass die das noch nicht selbst da stimmt doch irgendwas hin und vorne nicht. Warte mal, das ist von 2013 das Bild. Ja, okay, da ist sie so. Wie alt ist sie da? 7? Oh, die macht, ne? Ich muss gerade mal gucken, hier, warte mal. Aber wieso gibt man ihr den Namen Hermann Hesse? Sind die ja da ganz dicht? Also da habe ich auch geschluckt, weil ich dachte, ja. Schwierig, oder? Ja, absolut schwierig. Also das geht nicht. Nee, das finde ich auch. Aber ich finde es halt auch schwierig, tatsächlich, also wenn wirklich Leute, die, also jetzt mal ernsthaft, jetzt verdienst du mit Geocaching dein Geld. So, und jetzt hat es vielleicht eine Dose nicht funktioniert, weil die halt neu ist und irgendwas hakt da oder so. Es ist ja nicht der einzige Log gewesen. Es gab ja noch dann irgendwie einen anderen Cacher, der ja, ich gucke gerade Osterhase MS, können wir gleich dazu nennen, denn ist das am Stück. GL11MTVV6, im Prinzip das Gleiche. So, und dann muss ich halt sagen, tut mir leid, hat nicht funktioniert, den kannst du auch nicht locken. Aber die einzig klare Regel sagt nun mal, du darfst dich online ins Logbuch eintragen, wenn du vor Ort im Logbuch stehst. Ja. Das ist eine der einfachsten Regeln, die es gibt. Nur locken, wenn du ins Papier-Logbuch eingeschrieben oder gestempelt hast. Ja, Dr. Ringling schreibt, es gibt doch schlimmere Namen. Ja, aber nicht mit meiner 7-jährigen Tochter. Ja, ich finde es auch immer wieder, also wobei du das Wort Stempeln bitte nicht nimmst. Ja, Kommen wir auch noch zu. Genau. Ja, also wie gesagt, selbst Profi-Owner geben dann ihre Caches einfach so zum, ich finde es schwierig. Vermutlich hat er gesagt, dafür müsst ihr mir aber ein blaues Schleifchen geben. Ich muss ganz, Hermann, ich, achso, ja, Hermann Hesse, genau. Ja, Hermann Hesse, die sieht aus so wie 60 Jahre. Was hat der Nobelpreis für Literatur? Ja, 1946. Oh, das war mir auch gar nicht bewusst. Ist ja nicht aber trotzdem umstritten oder verwechselt? Nee, ich glaube, wir meinen anderen Hesse. Ja, dann heißt der nicht Hermann? Ich gucke gerade, da gibt ist. Ist doch so Zweiten Weltkriegshesse. Er Hesse, ja, genau. Auch Hermann Hesse irgendwie, das passt doch alles nicht. Ist seltsam. Also irgendwas, mir liegt ja auch noch was im Hinterkopf mit Hesse, aber okay. Ich meine auch, dass der nicht so ganz unumstritten war irgendwie, aber egal. Ich mag eher Herrn Morgenstern. So, was haben wir? Nochmal Profis. Ja, also wenn wir schon bei den Profis sind, also der Profi kann jetzt doch Announcement. Ich hätte es nicht, also es gab jetzt tatsächlich endlich ein Announcement über die Geoburtstagsparty. Hallo zusammen, ein kleines Update. Wir haben das Event bisher noch nicht abgesagt, weil wir hoffen, es durchführen zu können. Im Moment gibt es ja jede Woche neue Infos. Wir arbeiten an Lösungen und haben ein paar schöne Ideen. Wer schon mal einen Blick auf die Coins werfen möchte, kann das hier tun. Dann ja. Instagram. Genau, die Coins gibt es leider nur bei Instagram. Ja. Dieses Announcement gab es auch zuerst bei Instagram, mehr oder weniger. Ja, stimmt. Es wurde dann quasi nochmal bei GC announced. Ja. Das ist natürlich auch, ja, also die Announcements bei dem Geo-Geburtstag sind sowieso ja so ein bisschen. Wenn es denn welche gibt. Ja, richtig. Und da denke ich mir halt auch immer, das ist im Moment nicht zielführend. Ne? Es sind sowieso alle sehr verunsichert. Ja. Und da kann man ruhig mal zwischendurch öfters mal kommunizieren, wie eigentlich der Stand der Dinge ist. Ne? Was die ja, das tut er ja über seinen eigenen Podcast. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ihn mittlerweile abonniert, weil es einfach zu viel ist und zu viel Werbung vor allen Dingen. Aber als ich las, dass er irgendwas mit seinem Event ist, habe ich natürlich mal reingeguckt. Interessiert mich ja auch. Und die prüfen jetzt wohl, wie nannte er das, ein dezentrales Event sozusagen. Man könnte auch sagen, lauft alle durch Hannover und lockt das trotzdem. Das ist das, was da eigentlich so. Also es gibt quasi keine Party, sondern es gibt quasi die Empfehlung geht nach Geocachen in Hannover, haltet ja, Abstand genau. Und irgendwo gibt es noch ein Logbuch für ein Event. Ne? Ja, naja, vermutlich wirst du noch ein paar Lost Places besuchen können, vielleicht wo du sonst nicht reinkommst, was ja sowieso geplant war. Keine Ahnung, was er da genau vorhat. Also das muss man mal abwarten, das wird er ja vermutlich. Vielleicht wird er das ja doch kommunizieren, man weiß es nicht. Werden wir dann ja mitkriegen und melden wir immer gerne weiter. Wir machen ja da auch gerne den Service-Podcast. Ne, irgendeiner muss es dann ja announcen, dann machen wir das. Also ich find's tatsächlich da echt ein bisschen schade, weil das, was da eigentlich mal so geplant war, es hörte sich alles wirklich gut an. Ja. Also es hatte wirklich, war mal interessant. Ja, nur könnte Frage, ja immer noch klappen, ne? Also genau, das ist halt nur dahingehend blöd, dass es so schlecht kommuniziert wird. Und ich frage mich jetzt aber trotzdem halt noch, es sind bis Ende Oktober alle Großveranstaltungen in Deutschland verboten, glaube ich, ne? Ist jetzt der Stand. Ich wollte ja sagen, ich weiß den Stand gar nicht so genau. Ich glaube, die haben jetzt diese Tage nicht darüber beschlossen, bis Ende Oktober, glaube ich. Ja, aber was, bis zu welcher Größe ist dann schon die Frage? Und wenn ja, Großveranstaltungen sind über 1000 Personen. Ja, eben. Und ob er da dann hinkommt, ist die erste Frage. Die zweite Frage ist natürlich, wenn er das tatsächlich dezentralisiert, könnte das ja tatsächlich eine Lösung sein. Also grundsätzlich ist die Idee ja erstmal nicht schlecht. Ich persönlich glaube, dass das irgendwann sang- und klanglos abgesagt wird. Naja, ich sag mal, dezentrales Mega-Event haben wir in Stade gehabt. Da sind auch alle mit den Bussen durch die Stadt gefahren, wer weiß wohin. Und auf dem Eventgelände war quasi gar nichts los. Ja, aber die Stade haben also einen entscheidenden Vorteil gehabt, die haben wenigstens überhaupt irgendwas organisiert. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich da in Hannover irgendwas tut. Also sorry, das ist gar nicht böse gemeint, sondern alle anderen Events sagen, oh, wir haben jetzt dies noch und das machen wir und jenes und da steht exakt gar nichts. Da kommt immer viel, ja, wir machen vielleicht das und vielleicht könnte man auch dies, aber Fakt, da steht eigentlich gar nichts. Also Schwierig. Also ich bin da auch mal gespannt. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass das Event stattfinden wird. Aber wir warten mal ab. Vielleicht werden wir überrascht. Und es wäre schade drum, weil es füllt doch immer wieder einige Minuten unserer schönen Sendung. Ja. Aber ich glaube, es wird es auch so noch tun. Weil ich, wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass da jemals so richtig geplant wurde, dieses Event. Und das vielleicht jetzt auch ganz gut passt. Dank Corona hat man jetzt auch einen Grund und man ist nicht selber schuld und so. Also das kommt mir, das ist mir sehr seltsam. Was das ja, zumindest habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es nicht direkt von Ihnen organisiert wird, sondern dass sie das ganz geschickt machen und viele andere, sagen wir mal, vielleicht Vereine oder Träger das organisieren lassen, ne? Ja, also wie gesagt, und es kommt ja gar nichts darüber, also null, und das ist nicht mehr so lange hin, also wir werden sehen und hören. Also Mika schreibt gerade, die haben in Hannover aber schon Coins, ja, das haben die in Seattle auch. Ne? Ja, das, für Sachen, die du bezahlen hast, haben sie alle schnell was, das ist kein Problem. Ja. Also von daher ist es kein Grund, nicht zu sagen, vielleicht nachher, gut, dann gibt es die Coins halt nächstes Jahr immer noch. Ich meine, in Hannover geht es ja sogar noch, eventuell, ich weiß gar nicht, wie der Schriftzug da drauf aussieht. In Seattle ist halt doof, da steht 20 Jahre drauf. Ja. Ne? Das ist natürlich blöd. Ne? Ich finde es auch selten beknackt, dann den 20-Jährigen am 21. Jahr feiern zu wollen, so ein Schwachsinn. Also das ist mir alles, das ist so absurd. Ne, ich hätte dann auch, wenn hätte ich das ganz anders gefeiert, sondern irgendwie mit, was ist ein Zoll? 2,14 oder so, ne? Boah, da fragst du den richtigen, ja. Ey. Ja, ich hätte 25 Jahre gefeiert und fertig. Ja, oder so, aber auf jeden Fall würde ich jetzt nicht mit Gewalt da versuchen. Das passt alles nicht. Naja. 2,5 Interceptor ohne dich. Ja, siehst du, also. Sogar Zentimeter. Das ja, aber ich sagen, er hatte die Einheit vergessen, er war wieder Brause holen. Ja. Nächsten. Stempeln, was wir ja gerade so schön hatten wieder. Gibt es so einen Cache, der heißt GC83Z7K. GC83Z7K. Das ist ein völlig 0815-Cache, darum geht es nämlich nicht. Aber das ist einer der seltenen, wo ich mal im Listing sogar schon gelegen habe. Da ein wasserfestes Logbuch im Döschen ist, würden wir darum bitten, keine Stempel zu nehmen. Sie trocknen nicht, sie werden im Nachhinein gelöscht. Oh, das hat er geändert. Ich habe nämlich nicht verstanden, was im Nachhinein gelöscht heißen soll. Da stand vorher, dass die Logs ohne Nachfrage gelöscht werden. Das hat er geändert. Da bin ich mir sehr sicher. Ah, okay. Er hatte das nämlich extra drin schreiben. Und ich komme dahin, ey, mach das Ding auf. Was ist das Erstes? Habe ich wieder Stempelfarbe an den Finger? Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht. Ich habe ja sowieso schon so meine eigene Einstellung zu diesem Stempeln. Für mich ist und bleibt das assig. Weil, sorry, kauft, was ihr wollt. Die Scheißfarbe ist irgendwann im halben Logbuch verteilt. Das wird einmal nass und schon arbeiten sich diese Drecksstempelfarben immer durchs Logbuch. Das ist einfach widerlich. Ist es so schwierig, seinen Namen, der aus 5 Buchstaben besteht, da mal eben hinzuschreiben? Ja, das ist, ich habe ja tatsächlich den Stempel, ich habe ja einen Stempel. Oh. Aber Moment. Bis ich dich das nächste Mal sehe, dann hattest du einen Stempel. Nein, wir haben doch schon mal zusammen gestempelt, wo ich schön einmal quer über 4 Einträge gestempelt habe. Ja, stimmt. Nee, ich habe den Stempel tatsächlich mir mal angeschafft bezüglich der Lettercaches. Ja, dafür habe ich sie auch. Für Letterbox habe ich mir auch gekauft. Genau. Aber den habe ich auch immer dabei, aber ich logge eigentlich, ich sag mal, zu 95% mit dem Kugelschreiber oder Bleistift. Ja. Und nicht mit dem Stempel, weil ich einfach, meistens sind die Logbücher nicht groß, also das heißt, dann hast du eben so einen kleinen Logstreifen, da passt dann halt nicht rauf. Am besten noch ein Nano-Logbuch. Ja, und ich muss immer gucken, bei meinem Stempel, wie rum muss ich ihn eigentlich drehen, aber den nicht über Kopf. Ja, und, so. Und da habe ich dann, da bin ich schneller mit dem Kugelschreiber. Ja. Ne? Weil ich ja eben eine Kugel schreibe. Das ist einfach so, es schmiert nicht. Diese Stempel, wenn ich das schon mal höre, nee, ich benutze einen, der hat so tolle Stempelfarbe, ja, lege ich den Tag ins Wasser, ist das auch durchs ganze Logbuch. Erzählt mir nicht so einen Scheiß. Das erlebe ich einfach zu oft. Mein Gott, ich habe jetzt 16.000 Cash, ich habe genug in der Hand gehabt. Die Stempel schmieren auf Dauer alle. Wie soll denn das auch nicht der Fall sein? Gerade wenn es dann irgendwie mal nass wird, ne, weil die Dose dann doch irgendwie mal nicht dicht war oder bei Regen gelockt wurde, du hast halt irgendwann verschmiert die Scheiße. Und dann kannst du auch bei diesen wasserfesten Logbüchern, dann kannst du nachher, dann ist das so verschmiert, dann kannst du die Rückseite nicht mehr beschreiben, weil das gar keiner lesen kann, weil das alles schon schwarz ist. Und wenn der Owner das dann noch extra dazu schreibt, mein Gott, dann kann man es doch auch mal, nee, manche können es einfach nicht. Nein, wozu? Ich habe die Tage tatsächlich ein Listing vorbereitet für einen Tradi, da schreibe ich gar nichts rein. Der kriegt einen Namen. Und er kriegt einen Hint. Weil das liest sowieso keine Sau. Ja, da kannst du auch reinschreiben, Penis. Ne? Ja, liest auch keiner. Ne? Absolut. Nee, aber es ist wirklich, also ich finde manche Angewohnheiten von Cachern, und kurz danach habe ich wieder Nano zu packen, was ich ja sowieso, ach genau, das war dieser Nano, der jetzt abgebrannt ist, ne? Schraub den auf und denk immer, liebe verkackten Arschgeigen, könnt ihr dieses Logbuch nicht mal abrollen und auch den letzten Eintrag mit benutzen, ihr Flachwichser? War das deutlich genug? Ehrlich, ich verstehe das nicht. Muss man immer mitten ins Logbuch schreiben, weil man so dumm und faul ist oder zu blöd, ein Logbuch aufzurollen, oder was soll das? Ich habe die Tage einen neuen Cache gefunden. Ich hab sogar einen zweiten Platz gemacht. Der hatte eine Filmdose in so eine Pfostenkappe obendrauf in so einer Absperrmarkierung da, so Standard, ne? Ja. So, jetzt hatte der in der Filmdose einen Lokstreifen drin und hat den nicht irgendwie jetzt mit einer Klammer zusammengetackert. Nein, der hat 5 von diesen langen DIN A4 Lokstreifen aneinander geklebt. Ey, ich hab da 5 Minuten gewickelt und habe ich dann irgendwann gesagt, so, jetzt habe ich die Faxen dicke. Dann habe ich das Ding gefaltet auf eine Länge, die 5 Seiten, und dann gerollt. Ey, ja, der Lokstreifen war so hoch wie meine Autotür, weißt du? Aber da würde ich es noch verstehen, aber so bei, das machen die bei ganz normalen Lokstreifen, ehrlich, das ist was, was ich im Moment auch immer mehr erlebe. Oder noch schlimmer auch, wir haben hier in Hamburg, ich würde ihn sogar nennen, ich habe nur den Namen gar nicht im Kopf im Moment, wer das macht. Egal wo der Lok, der steht immer irgendwo mittendrin. Der macht einfach nur das Logbuch auf und schreibt irgendwo, was er als erstes aufgeschlagen hat, schreibt er sich rein. Mittendrin. Wo ich mir denke, möge der Blitz dich beim Scheißen treffen. Kann man, also ich bin der Letzte, der Respekt vom Owner verlangt oder sonst was, weißt du, das ist mir alles Wurst. Aber beim Loggen kann man da nicht so einen gewissen Restabstand, Anstand behalten, sein Nämelchen reinkritzeln, das braucht man nicht stempeln, das kann man auch schreiben. Na gut, manche können vermutlich nicht mehr schreiben, aber und das Logbuch abrollen und wieder aufrollen. Ja, aber es ist ja auch, selbst wenn du unterschreibst wie ein Arzt, ne? Ja. Und das kannst du nicht lesen. Du kannst ja immer noch erkennen, eigentlich, wenn du die Logbucheinträge anguckst und vielleicht online vergleichst, ah, okay, das ist der. Ja. Also, ne, es muss ja nicht unbedingt leserlich sein. Leider schreibt gerade Abstand halten. Genau, im Logbuch. Stimmt auch wieder. Ja, sehr guter Einwand, ja. Ja, aber dann kann ich jetzt immer wieder. Also. Das Problem ist dann, der nächste Log da drüber, der andere da drunter, und dann stehen da auf einmal 6 Leute. Und keiner blättert mehr weiter oder rollt weiter und dann ist das halbe Logbuch quasi ungenutzt, aber irgendwann schreibt, Logbuch ist voll. Ja, es ist, ja, manche Sachen, die gab's aber, also davon ab, die gab's auch schon 2004, also das erlebe ich nicht jetzt erst. Es wird aber zurzeit echt schlimmer, also es ist so, die Leute werden immer fauler. Ja, also sind nicht mehr bereit, irgendeine Kleinigkeit noch zu machen. Also was ja richtig, also Nano-Caches sind ja wirklich scheiße. Wenn du die aufrollen musst und ich sag mal, der Cache ist vielleicht auch schon 2 Jahre alt und wird selten gesucht und das Ding ist dann wirklich schon, also du willst es dann nachher vielleicht noch ein bisschen zusammenziehen und spannen, ne, dass es auch reinkriegst in den Deckel und dann reißt die Kacke auseinander, weil das schon so flatterig ist. Ne? Nee, das finde ich ja nicht mal schlimm. Schmeiß ich weg, ist mir egal. Das mache ich tatsächlich mittlerweile auch schon, dass ich das dann einfach in die nächste Tonne werfe, weil das, was willst du machen, ne? Das lasse ich einfach fallen, weil das Papier, das nach 2 Tagen löst sich das auf. Aber könnte ich halt verstehen, also da, wenn ich den als erstes aufmachen würde, den Cache, ne, und eine FTF hätte, ne, ich würde das Ding nicht komplett abrollen, ich würde hinten anfangen zu locken. Und dann nach vorne locken, weil ich wollte auch nicht die ganze leere Ding. Ja, auch, aber auch das würde ich ja noch verstehen, aber es ist ja mittendrin zum Teil. Ja, ja. Und das ist das, wo ich immer denke, Jungs, könnt ihr euch nicht ein bisschen, das ist doch nicht so schlimm. Guck mal, wir sollen den Tipp unbedingt noch nennen, das schreibt leider gerade, hat er natürlich nicht mal Unrecht, dass man die Rückseite von Lokstreifen auch benutzen kann. Ja, das stimmt. Oder ich benutze einfach die Stempelfelder, die lösen sich eh kurz auf. Gut ist, wenn die Leute wie der Ritter Ramon in Rot locken, dann kannst du tatsächlich immer noch mit dem Kugelschreiber drüber locken. Ne? Das der Stempel rot. Ja, da ist überhaupt was dran. Ne? Und da würde ich tatsächlich sogar so ein roter Stempel, also den kannst du nachher tatsächlich noch überschreiben, das ist vielleicht noch halb okay. Ne? Ja, ich reiß die mal raus, die Stempelzeiten, dann färben die sich nicht so durchs Logbuch, ist viel besser. Naja. Dann, wo wir grad, der hatte gerade den Tipp, oh, jetzt ist gerade unser Blog gesichert worden, sagt er mir gerade. Wo wir ja gerade, wenn wir Tipps nennen wollen. Ich wollte gerade sagen, das passt ganz gut zusammen. Ja, ne? Wir eine schöne Zusammenfassung. Also nicht, da haben ganz viele schon drüber geschrieben im Laufe der Zeit, gar keine Frage. Aber wer jetzt wieder angefangen hat, wohl zu schreiben, wusste gar nicht, dass sie das eine Weile aufgehört hat, war Ferrari Girl Nummer 1. Die hat drüber geschrieben, was tun, wenn mit einem Cache etwas nicht stimmt. Und ich sag mal, stellvertretend für ganz viele andere Blogs auch. Also es ist jetzt nicht, dass das erste einzig richtige wäre, aber sie hat es am schönsten aktuell im Moment Stimmen zusammengepasst, weil da ändert sich ja auch manchmal was. Ja. Und da kann man echt mal nachlesen, also sie gibt da wirklich Tipps, wie man damit umgeht, wenn dies, jenes, welches als Problem vorliegt. Genau, und ich finde, sie hat das auch gut gemacht, weil ja gerade im Moment viele neue dazugekommen sind. Und auch mit Bildern und roten Pfeilchen, wo du klicken musst. Also wirklich für jeden verständlich. Genau, das können wir definitiv mal empfehlen. Guckt euch das mal an. Da ist auch für alte Hasen wie uns ab und zu mal nochmal eine kleine Erinnerung drin. Ja, das stimmt. Wo man sagt, Mensch, oh, das habe ich ja irgendwie schon vergessen. Ja, also das ist wirklich bis jetzt die beste Zusammenfassung, die ich dazu gelesen habe. Das ist wirklich eine schöne Sache. Absolut zu empfehlen. Ach, dann der kam auch noch rein hier, ne? Ja. Den habe ich heute noch gesehen vorher und habe gedacht, ach Mensch, irgendwie sagt mir der Name von dem Owner was oder der Ownerin. Der Owner, wer ist denn das überhaupt? Vergissme.net? Genau. Habe ich noch nie gehört. Wir reden von einem etwas längeren Cache, nämlich GC7NBEV. GC7NBEV. Deutschlands längster Weg. Einmal quer durchs Land, rund 80 Tage, 2000 Kilometer. So, das ist, ich sag mal, der ist jetzt schon 2 Jahre alt, der Cache, ne? Ist ja schon, ich habe gar nicht geguckt. 20.04.2018 versteckt. Ja, stimmt, 20.04.2018. Wurde im November 19 gepublished allerdings erst. Und es hat noch keiner ihn gefunden. Nee, es kommen so ein paar wenige Ride Notes, die jetzt wohl sich auf den Weg gemacht haben langsam. Eine Station gibt es wohl schon wieder nicht mehr, obwohl man die braucht, um den zu lösen, was ich dann auch schon wieder schwierig finde. Ich gestehe, obwohl ich Wanderer bin, für mich hat der also null. Ja, und weshalb ich der Name dieses der Vergissminet mir bekannt war, ich habe für mich als großes Endziel, sag ich mal, ne? Ja. Wenn ich später mal Rentner bin und noch fit bin, möchte ich GC11 PTE machen. Was? Der ist nämlich unten auch verlinkt. Graz-Monaco. Einmal quer über die Alpen. 100 Tage, 2000 Kilometer. Und was hat denn der Chat für ein Problem mit Endziel? Wir haben von Endziel geredet, nicht von Endsieg. Genau. Da verwechselt ihr, glaube ich, was. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt habt ihr es auch gemerkt. Ja, guten Morgen, Leute. So, und das ist halt, den habe ich tatsächlich schon länger auf der Watchlist. Und diese Ownerin, ich glaube, das ist eine Sie, vergiss mich nicht, die hat den nämlich gefunden. Die hat den abgelaufen in einem Stück. Deswegen kannte ich sie. Viele machen den in Etappen und sie hat das nämlich auch irgendwie verblockt, das Ganze. Und das ist so das Ding, wo ich sage, den möchte ich eigentlich später mal machen, wenn ich. Hätte ich nicht mal als Rentner Lust zu. Doch, ich ja. Weil ich die Alpen mag. Ne? Ja, also den zu laufen, aber nicht am Stück. Ja, das müsste man gucken halt, ne? Ob man das, da muss man natürlich dieses, Vorbereitung haben und. Nee, ne? Auch dieses Übernachten in Hütten ist für mich völliger, kompletter, absoluter und hundertprozentiger Nutzung. Im Elefanten, ja, stimmt, das wäre eine Maßnahme. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich sagen würde, die möchte ich also landschaftlich halt gerne gehen, ne? Ja, also wie gesagt, wir sind ja auch den Rheinstieg ein ganzes Stück schon gelaufen, da sind wir dann aber auch immer hingefahren. Das sind immer, glaube ich, 30 Kilometer Stücke. Ja, das sind so etwa 30 Kilometer Stücke. Und dann sind wir hingefahren, haben uns zwischen zwei, also das sind immer, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele, 12 Stück oder so, ne? Mhm. Fährst du zwischen 1 und 2 genau in der Mitte und dann fährst du mit dem Bus hin praktisch, 30 Kilometer weg, gehst zurück zu dem, wo du übernachtet hast. Und am nächsten Tag gehst du von dem, wo du übernachtet hast, 30 Kilometer weg und fährst mit dem Bus zurück. Dann hast du 2 Stück erledigt. Ah, ja, das klar. Okay. Klappte ganz gut. Das ist unten am Rhein entlang. Das war sehr schön, muss ich sagen. Bis auf den ersten, weil der durch die Stadt führte noch, war das auch eine tolle Runde. Also kann ich nicht anders sagen. Aber dies hier ist mir so, dass es geht an mir vorbei. Also finde ich gut, deswegen erwähnen wir ihn ja auch. Kann ich verstehen, wenn man ihn machen will. Aber es ist mir so, das ist so wieder diese Penisverlängerungs-Caches. Also, ja. Ja, und der hier auch durch Deutschland 80 Tage, 2000 Kilometer. Ja, so spannend finde ich Deutschland auch nicht. Also. Ja, wenn man jetzt mal einmal über die Strecke guckt, ja, gut, geht viel an der Küste längs, dann durch die Heide hier. Ja, landschaftlich mag das vielleicht gehen. Der wird auch vielleicht nicht so anspruchsvoll sein vom Gelände. Na, ist ein also, T5. Ja, durch die Länge halt. Ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass er so viel durch hohe Mittelgebirge geht und so. Doch, da stand irgendwie, da stand glaube ich sogar drin, dass das gerade das Mittelgebirge, dass da dann nochmal langsam ein bisschen hoch und runter geht oder so. Das hatte ich gelesen. Okay. Ja. Aber ja, guckt euch das an, wer Interesse daran hat, klar, warum nicht? Also ich, für mich ist es, nee, kann ich nicht sagen. Ja, viel schlimmer, D5 habe ich auch schon gedacht. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie schwer das ist, die Punkte da rauszufinden, aber ja, wie gesagt, Penisverlängerung, und mehr geht's da nicht. Ich finde D5 sogar fast okay, weil es halt so ein Extrem-Cache ist. Ich weiß gar nicht, was Nothing But Stones ist. War das nicht auf 5-5? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich sag mal, hier ist, naja, ja, wenn man sich das ja anguckt, D5, es sind natürlich viele Fragen dabei. Ne? Du hast virtuelle Stationen, wo du halt Fragen beantworten musst. So, und wenn du jetzt da eine verkackst, ne? Also, ich, ja, aber trotzdem sind es, also, ja, also, ich kann das verstehen, dass man da D5, T5 von macht. Ja, ja. Kann man machen, muss man nicht. Dann bin ich jetzt noch, ach, das, wir sind wieder bei den Tipps. Deswegen haben wir weniger Hörer. Merkst du, wir werden so zum Bildungspodcast. Da ist natürlich die Hörerschaft kleiner. Wir müssen also die Intellektuellen. Ach, ich hatte es gesehen, das kam von dem Gründel, ne? Mhm. Hat das wieder rausgehauen, genau. Zum auf, Thema. Auf Facebook. Genau. Was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, seit wann das Mode ist und wie die Leute darauf kommen, tatsächlich Smileys und irgendwelche Emojicons in die Listing-Namen zu schreiben. Ja, ich finde das auch immer, das ist mir alles zu viel bunti. Aber manche machen es halt und, wie soll man es sagen, ist eher von abzuraten. Genau, weil auf dem Garmin zum Beispiel steht dann gar nichts mehr. Der Name ist komplett weg. Beziehungsweise nicht mal bei allen. Ne? Er hatte irgendwie, ich weiß nicht, dass laut ihm kommen die damit klar, die Garmin-Geräte, indem sie es einfach überlesen. Das heißt, da verschwindet einfach der Smiley. Aber bei den Älteren, ne? Er hat bei älteren Geräten, Dakota, Oregon 6, 62, Etrix Touch, da verschwindet der gesamte Name dann wohl drin. Dann kam ein anderer und sagte beim 35er, was bei ihm wohl funktionierte, da ging dann aber wieder, bei dem ging das, also die Garmin-Geräte reagieren da wohl sehr schräg. Also manches kann das, manches nicht. Also ich würde von sowas immer abraten. Also Umlaute ist schon immer schwierig. Auf amerikanischen Seiten würde ich immer die Finger von lassen. Kann man machen, aber warum? Also versuch da echt lieber international zu bleiben und lass so ein Smiley-Mist und so im Cash-Titel weg. Das bringt doch nichts. Was bringt es auch? Ich meine, in dem Moment, wo ich das Listing einmal angucke, sehe ich es. Ja, aber taucht ja nachher auch nicht irgendwie in meine Statistiken auf oder so. Also, und jedes Tool, das du benutzt, wird damit mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit Probleme haben. Und Stellinger schreibt gerade da auch recht, noch geiler sind Listings in einem Foto. Ja, das finde ich auch mal klasse. Ja, vor allen Dingen gerade auf dem GPS-Gerät, das weiß ich auch noch, machst du auf und kriegst exakt gar nichts angezeigt. Das ist immer riesig, ja, das stimmt. Ich verstehe auch nicht, sind die Leute alle nicht mehr in der Lage, normal zu schreiben, auch auf Facebook immer. Jedes Posting fängt plötzlich mit so komisch bunten Hintergründen auf denen dann irgendwie ein Satz steht. Ich weiß gar nicht, was das für einen Sinn haben soll. Nee, das habe ich auch noch nicht. Der ist wieder unser Alter, siehst du? Oder es kann halt einfach daran liegen, dass unser Penis schon lang ist. Ja, das stimmt. Ja, dann wird doch Zeit, dass Holger wiederkommt. Nee, der ist ja jetzt mittlerweile auch alt. Das ist ja auch, ja, müssen wir mal gucken. Wir brauchen einen Jungen, merkst du das? Wir brauchen einen Nachwuchs. Vielleicht muss ich mal gucken, dass der Junior mitmacht hier. Ne? Aber der ist zu jung eigentlich. Naja, aber der bringt eine ganz neue Sichtweise dann da rein. Ja, das stimmt. Mit dem habe ich übrigens neulich versucht, einen Nachcash zu machen. So, das war jetzt nicht so seins. Da müssen wir noch mal 2 Jahre warten, würde ich sagen. Wieso? Noch ängstlich, oder? Ja, das war eben nicht so. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe diese komischen Nachtcaches da bei Sittensinn gemacht. Ne? Ja. Viele gibt es ja im Moment hier nicht mehr. Und ich habe gedacht, machst du mal einen so in der Nähe von der Ortschaft und nicht mitten im Wald. Jetzt ist Sittensinn natürlich auch so ein Pflaster. Naja. Den im Ort oder den am Rand? Den am Rand. Das war der in diesem Baugebiet da irgendwie, wo du da so die 3 Reflektoren immer an den Bäumen hattest. Ach so, den habe ich gar nicht. Den hast du tagsüber gemacht, glaube ich. Ach, das kann sein. Den habe ich über Tag. Ja, okay. Ich habe den nicht mehr in der Nacht gefunden. Das war viel schlimmer. Ja, die sind auch, also. So, und aber wie gesagt, also das war halt nicht so seins, deswegen, ich denke, vielleicht müssen wir einen anderen Nachwuchs-Podcaster holen. Also nachts im Wald ist auch komisch, fand ich schon immer. Also selbst als Erwachsener finde ich es immer noch komisch. Also ich habe meinen ersten Nachtcash. Der erste Nachtcash war in Verden, NC Nightflight. Richtig, die gibt es jetzt auch noch, schon über 10 Jahre alt, der Nachtcache, ein richtig guter Nachtcache. Und da waren wir, ich glaube, zu dritt jeweils mit den Kindern dabei. Ja. Beziehungsweise, nee, meine war nicht mit, aber wir waren zu 3 Erwachsene und, glaube ich, 4 Kinder. Und die eine Tochter vom Bekannten, die hat tatsächlich, die war so 8 oder 9, die hat die ganze Nacht an meinem Arm geklammert, an meinem und dem von ihrem Vater. Und jedes Mal, wenn es geknackt hat, hatte ich einen blauen Fleck mehr. Aber es ist, bleibt halt einem in Erinnerung. Es war ein schöner Abend. Ja, klar, ne? klar. Aber es ist, wie gesagt, ist halt nicht jedermanns Sache. Ne? Was kommt jetzt? Nightfly NC. Achso, ja, die müsste ich, glaube ich, auch damals gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr. Wahrscheinlich hast du den schon gemacht. Der jetzt so. Gemacht. Dann haben wir legal, illegal, scheißegal. Eigentlich war das ein eigener Artikel, den hatte ich nur mal so zwischendurch rausgehauen, aber der hat ja derart für Resonanz gesorgt, dass wir zumindest mal kurz ansprechen wollen, weil wir ja vorhin auch schon so ein paar Kommentare da ausgelassen haben. Es ging einfach darum, ich habe halt einen Cache da an der Elbe gemacht und ja, wie immer, ich kann es 87 Milliarden Mal dazu schreiben, 1 oder 2 ignorieren es dann trotzdem und pöbeln wieder rum, aber ist auch nicht weiter schlimm. Es geht um den Cache GC8NJ97, Corona Tour Hash 1 Stader Sand. So, da hat einer halt einen Cache gelegt. Ich habe den auch nur als Beispiel genommen. Alle hackten oder einige hackten dann gleich auf diesem Cache rum. Nee, finde ich jetzt überhaupt nicht so schlimm. Da hat sogar das Cache ist defekt, sobald wie möglich erneuert. Oh, also tut sich gerade was. Ja, stimmt, der war ein bisschen nicht wasserdicht. Aber entscheidend war es eigentlich, man geht da wirklich hin und dann ist da der Leuchtturm. Und vor dem Leuchtturm ist praktisch noch ein Podest. Und von dem Podest geht man erst zum Leuchtturm rüber, sozusagen. Und die haben jetzt natürlich, damit der Leuchtturm nicht beschritten wird, ist das Podest gesperrt. Man kann das auch auf dem Listing-Bild sehen. Hatte ich das Listing eben vorgelesen? Nee, hattest du nicht, aber. Doch, hatte ich gesagt. Hier. Hat er auch schon im Chat hier. Nee, hat er noch nicht. Ist egal. Findet man auch in dem Artikel. Nee, da drüber ist er auch schon, jetzt sehe ich es. Doch, da ist er. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ja. Und wenn man sich das Bild im Listing anguckt, sieht man das so. Man braucht auch nicht mal meins nehmen. Da sieht man, dass da so ein Podest ist und auf diesem Podest ist die Leiter befestigt, die zum Leuchtturm hochführt. So. Und das ist der typische Übersteigschutz dran. Ja. Genau. Und jetzt hängt der Cache, das sage ich jetzt einfach mal, weil mein Gott, das gibt es nicht mehr. Was gibt es nicht mehr? Ist egal. An dem Podest da hängt praktisch eine Kaffeekanne an der Leiter befestigt. Es hängt da so an diesem Podest hinten runter. Aha. Wenn du jetzt um das Podest rumgehst und von der Rückseite rangehst, kommst du da, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert, ich glaube nicht, dass du rankommst. Und wenn, ist es gefährlich, weil es da glatt ist, die Steine. Aber du würdest erstmal, auch wenn sie dich da natürlich nicht haben wollen, gar keine Frage, sehe ich da noch nicht, dass das illegal ist, weil ich komme da hin. Stell da eine Leiter ran und komm da hin, ohne das Podest auch nur zu betreten. Deswegen habe ich diesen Cache gewählt, weil ich hier sagen würde, ja, das ist nicht gesetzesgewünscht, aber es ist jetzt auch nicht illegal. Du bist jetzt ja quasi um diese... Ich bin dickfällig, wie ich natürlich bin, um die Spitzen. Also, ja, genau, seitlich. Du gehst dieses Podest hoch, das geht ja noch, da ist eine Treppe. Ja. Und oben ist jetzt ein Gitter vor, das rechts und links so ganz lange Spitzen hat, damit du da nicht rumkrabbelst. Genau. Also das, was ich gemacht habe, sollst du genau da nicht machen. Und bin da so an den Cache ran und war vorne und dachte mir, wie sehen die Leute das? Und habe darüber einen Artikel geschrieben. Und da an dem Tag ist unser Blog geplatzt fast. So, ja, und der Punkt ist ja einfach, weshalb die nicht wollen, dass man da raufgeht, ist ja, weil man die Treppe nicht hoch soll und nicht an das Leuchtfeuer ran soll. Ja, das habe ich auch gedacht. Deswegen habe ich immer gefragt, wie seht ihr das? Und wir haben ja nun von, ich mache das genauso wie du und scheiß drauf, bis zu, dich sollte man an der Wand stellen. Also wirklich, Das war alles dabei. Ich wurde wirklich von irgendeinem, ja, du glaubst, dass von hinten ist das legal, was spinnst du rum? Ach, habe ich geschrieben, komm, hast recht, alles gut. Und dann wusste er nicht mehr, was er machen sollte, weil ich ihm jetzt nicht gegen Rede geboten habe. Ja, auch Traveling Jack schreibt, Zaun verboten. Nee, nix Zaun verboten. Da ist kein Zaun. Ich gehe ja den Podest nicht hoch. Ich gehe um das Podest rum und da ist kein Zaun. Und von der anderen Seite vom Podest komme ich ja mit der Leiter da ran, ohne irgendeinen Zaun zu übertreten. Ich hatte es auch geschrieben, es ging nicht um diesen einen speziellen Cache, sondern es geht einfach darum, wie geht ihr damit um und mich interessierte das so. Und ich habe das auch so wie du erst gesehen eigentlich. Die möchten nicht, dass du auf den Leuchtturm gehst, ganz einwandfrei. Das ist erstmal der Beweggrund. Das sieht man auch auf dem Foto. Um nichts anderes geht's da. Was sollen sie das Podest schützen oder was? Wenn du da alle auf dem Podest unter der Treppe stehst, also was machst du denn da? Kannst du am Stahl lecken und sagen, oh, guck mal, ein Earthcash. Ne? Eben, ja. Absolut. Also so. Und deswegen hatte ich den auch rausgesucht, damit nicht gleich noch einer am besten NA lockt. Also es war mir alles ein bisschen viel des Guten klar. Aber dann kam ein Einwurf, ich glaube, das war. Ach, von wem kam denn das? Lass mich kurz überlegen. Vom Gründel. Ja, der hat das sogar geschrieben. Und der kam mit dem Einwurf, ja. Und dann sieht dich da einer. Also er kennt jetzt die Stelle nicht. Und man, also ich glaube, da sieht den nicht mal einer. Du hast eine gewisse Entfernung bis zu dem Strand. Also es gibt in der Nähe gibt's so einen Aussichtspunkt. Da treffen die Leute sich, parken und gucken aufs Wasser. Und ob die dich von da wirklich erkennen würden, da bin ich noch nicht mal so ganz sicher. Das ist schon eine extrem abgelegene Stelle da. Du musst über den Strand dahin laufen und so, da führt nicht mal ein richtiger Weg oder sowas hin. Ach, jetzt weiß ich auch, wo das ist. Das ist da am Dings vorbei, ne? Am Chemiewerk vorbei, ne? Ja, genau, da in der Ecke ist das, genau. Mhm. Und ob sie dich da überhaupt sehen, aber der hatte den Einwurf, ja, und dann sieht dich da einer rumkrauchen und wie das heute so ist, dann rufen sie bei der Polizei an, sagen, oh, da ist was Schlimmes. Und dann ist da Polizeiaufgebot vor Ort. Da hat er nicht ganz Unrecht mit. Das muss ich tatsächlich zugestehen. Wobei auch jetzt schon, der Traveling Jack fängt auch schon wieder an. Wenn der Besitzer darstellt, dass er keine Besucher möchte, ist das zu akzeptieren? Nö, ist auf dem Bild nicht so. Da sehe ich nicht, dass der das darstellt, dass er keine Besucher akzeptiert. Der will lediglich nicht, dass ich zu seinem Turm hochgehe. Und ich glaube auch kaum, dass der Begriff zu akzeptieren oder Besitzer darstellt, irgendeine rechtliche Relevanz hat, ehrlich gesagt. Nämlich gar keine. Also ja, ich denke in diesem Fall tatsächlich auch, das, was sie verhindern wollen, ist den Turm hochzugehen. Ja, das ist einwandfrei der Fall. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, weil es unten leichter zu konstruieren ist als oben, ja. Machst du so einen Übersteigschutz immer unten. Genau. Wenn du zum Beispiel jetzt aber in der Elbe schwimmst und ich sag mal, hast dich vielleicht verschätzt und rettest dich da gerade mal so auf das Podest, wird ja auch keiner kommen und die Polizei rufen. So. Ja, stimmt. Ne? So, aber grundsätzlich grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, ja, gäbe es dann nicht für diese Kackdose auch eine andere Möglichkeit vor Ort? Ne? Ja, darum ging es mir auch gar nicht. Also auch jetzt, nein, da war kein, weil gerade gefragt wird, nein, da war kein Schild betreten verboten. Da war tatsächlich gar nichts. Das hat mich auch etwas gewundert. Wie gesagt, es ging jetzt auch nicht um diese eine spezielle Dose, sondern mir ging es echt mehr darum, wie die Leute damit umgehen. Ja. Das Stimmungsbild fand ich ganz interessant, weil es wirklich, wie ich fast erwartet hätte, nee, ich hätte eigentlich fast erwartet, dass noch mehr das ignorieren und hatte aber befürchtet, dass aber jetzt mehr aus, weil sie es wieder anders, sie möchten das ja nicht zugeben und dann jetzt eher so sagen, nein, da würde ich nie hochgehen. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch noch mehr das ignorieren als das Stimmungsbild so darstellt. Das Stimmungsbild war absolut ausgeglichen von. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das wird eher so sein, dass viele jetzt am Internet schreiben, ja, also nee, das macht man ja nicht, genau. Das will man ja nicht. Genau. Aber wenn du da vor Ort stehst und guckst, dann denkst du, Mensch, Wetter ist eh schlecht, es ist ein bisschen neblig, sieht doch ja. Eh keiner. Komm, die 2 Meter. Ne? Das glaube ich auch, weil ich sehe es ja an den Logs, da hat sich kein Mensch wirklich beschwert drüber, gar nichts. Also ich fand es echt spannend, also muss ich echt sagen. Nee, da geht schon wieder los mit Traveling Jack. Er möchte das immer wieder. Nein, das ist nicht zu vergleichen mit dem Funkturm im Wald, weil hier gibt es keinen Zaun, hier gibt es kein Schild, hier gibt es gar nichts. Und wenn ich von hinten rangehe, überwinde ich exakt 0. Das wird rechtlich einfach keinerlei Halt haben. Oh. Ne, also Vertical Limit ist eine ganz andere Geschichte. Da sind die bewusst über einen Zaun gestiegen. Hier, wenn ich eine Leiter mitbringe, tue ich das nicht. Und selbst wenn, also wie gesagt, es geht mir auch gar nicht um die rechtliche Bewertung. Also die Diskussion ist hier sowieso müßig. Ich garantiere dir, wenn ich da hinten mit der Leiter rangehe, werden mir alle vorwerfen, dass ich das nicht soll und keiner wird was tun können. Rechtlich. Also ich sag mal, wenn das rechtlich vorm Richter steht, das Ding, ne? Ja. Und der Richter sieht ein Foto von dieser Tür, ne? Ja. Dann wird der dir ganz klar sagen, also auch wenn da kein Schild dran steht, sieht man doch, dass da Besucher nicht erwünscht sind. Ja, ich bin ja auch nicht auf dem Podest gewesen. Genau. So, und dann, so. Ne, aber wahrscheinlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass man dann sagt, okay, im Zweifel für den Angeklagten, weil es halt kein Verbotsschild da und man war ja nicht da, wo man nicht hin soll, sondern eigentlich nur unten. Genau. Hätte auch hinschwimmen können oder bei Hochwasser hätte er hinschwimmen können. Ne? Also ja, aber es ist im Endeffekt, rechtlich ist das halt hier eine Grauzone, ja, ganz klar. Heiner kam ja auch gleich wieder mit dem selten dämlichen Beispiel. Ja, dann könnte ich ja auch mit dem Leiter bei dir zu Hause am Balkon, ja, wo ich so dachte, ja, kannst du auch damit rechnen, dass du auf die Fresse kriegst. Eben, genau. Das sind so Schwachkopf-Vergleiche, wo ich echt schon nicht mehr hinhöre. Das tut mir leid, aber das ist einfach, das ist ja nicht zielführend. Mir ging es wirklich darum, wie gehen die Leute damit um? Und daran siehst du auch, dass sie sich alle ihre eigene Moral bauen. Der eine sagt, das geht noch, der nächste sagt, das geht nicht. Das finde ich immer zu geil da dran, weißt du? Deswegen logge ich auch selten NA und sowas, weil ich mir immer sage, ja, ich sehe das jetzt so, dass ich das nicht machen würde und will. Anderer sieht das vielleicht anders. Also wenn, muss es schon sehr eindeutig sein, bevor ich dann sage, nee, komm her, da logge ich jetzt auch. Ich will mal hier kurz zwischendurch einwerfen, weil das sonst ein bisschen untergegangen ist. Das hat nämlich TJ auch gleich reingeworfen hier. Es gab ja immer diese Diskussion in Köln, dass da Geocaching-Verbot eventuell droht, ne? Ja, was ja auch eine falsche Überschrift war, aber ja. Genau, und das ist wohl vom Tisch. Die haben wohl heute Abend im Stadtrat diesen Landschaftsplan beschlossen und da ist ein Verbot nicht mehr enthalten. Nur mal so für die Leute aus der Gegend da scheint es nicht zu dem gekommen zu sein. Sowieso relativieren muss, da ging es niemals um Verbot. Das war wieder gern Clickbait. Es ging um Regeln, glaube ich, die alles. Ja, genau. Clickbait, Überschriften, vergiss es. Das ging nie wirklich um Verbot. Also das stimmt so einfach nicht. Nee, ich glaube, es sollte eine Verordnung geben, wie das zu handhaben ist in öffentlichen Flächen da, ne, in den Parkanlagen und so. Ja. Was ja auch grundsätzlich vom Ansatz nicht verkehrt ist. Das machen ja hier die Landesforsten genauso. Es gibt quasi eine Guideline, eine Richtlinie, wie man Caches pflegen kann und dann darf man sie auch legen. Ne? In den Wäldern. So. Oh Mensch, Mika, schon während des Podcasts schreibt er schon Kommentare hier. Oh meine Fresse. Nein, also wie gesagt, es ging gar nicht um die Diskussion. Also die kann man ja auch gerne führen, um Gottes Willen. Diskussionen sind immer schön, die helfen immer weiter. Gibt einfach ein anderes Bild, das finde ich immer gut. Aber es ging hier erstmal wirklich drum, wie gehen die damit um? Und da war doch sehr gestreut, muss ich echt sagen. Aber es war interessant. Also das müsst ihr euch im Blog mal nachlesen. Gibt verschiedene Meinungsansätze. Ja, auch die Kommentare fand ich, also wirklich, das fand ich auch schon mal richtig gut, dass es so querbeet ging. Ich fand auch zum Beispiel mal richtig geil, bei dem weiß ich auch immer, bei Mario kann ich mich immer darauf verlassen, dass der auch sagt, was er denkt, wenn er dann mal einen raushaut. Der hat zum Beispiel als Kommentar, für mich waren genau solche Caches ganz frech quasi am Rande der Legalität damals das Hauptargument, um überhaupt mit dem Cachen anzufangen. Ich unterschreibe. Ich war, also bei mir war es ein anderes Hauptargument, aber das fand ich auch damals echt so, ja, stark. Also das stimmt, ja. Unter einer Brücke hier in Hamburg rumzukriechen, weißt du, darfst du auch nicht. Haben sie alle gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, unter der Autobahn, da kurz vom Elbtunnel, darfst du eigentlich auch nicht drunter sein, glaube ich, ne? Also, ja, absolut nicht, da stehen sogar Schilder. Ich könnte mir auch hier, alle, die jetzt hier sagen, oh, das geht nicht, ist verboten. Ich möchte mal am liebsten mal die Loks so durchforsten von den Caches, die sie gemacht haben. Und ich verwette fast meinen Arsch drauf, dass ich bei jedem einen finde, ja, wo ich dann später höre, oh ja, da, das war, aber das ging, weil, und, Wer nur ein Lost Place gelockt hat, ne? Ja, der genau. Definitiv schon. Genau. Füße in der Scheiße. Ne? Ja. Also da wäre ich auch immer sehr vorsichtig, um das zu sehr abzuurteilen, bevor ich nicht nochmal vorher durchgeguckt habe, was ich selber alles so gemacht habe. Aber ich muss bei mir sagen, ich bin tatsächlich oftmals auch, dass wenn ich mir nicht so richtig sicher bin, denke, Mensch, irgendwie ist das hier, dass ich tatsächlich oftmals auch sage, ich lasse es dann. Ne? Also keine Frage, ich habe auch schon genug Lost Places gelockt oder auch genug Caches, wo du sagen musst, das war vielleicht jetzt nicht so in Ordnung und das war auch garantiert nicht genehmigt da. Aber ganz oft sage ich auch, gerade wenn es so ein bisschen so am Rande von Ortschaften ist, wo du dann guckst und denkst, oh, jetzt sind doch vielleicht mal Leute um die Ecke, ich lasse es dann einfach. Ne? Ja. Wobei ich immer unterscheide. Also für mich ist tatsächlich immer das Wesentliche, wer verbietet das? So, wie soll ich das formulieren? Ich würde niemals Privatgrund, wenn er einen eigener angeschrieben hat, er will das nicht. Ende. Das kommt für mich nicht mal annähernd in die Tüte. Wenn Vater Staat da irgendwas ranschreibt, ja, dann so wie hier bei unserem Bundeswehrgelände steht draußen überall dran, ja, darf nicht mehr betreten werden, gehört der Bundeswehrvermarktungsgesellschaft, hau mich blau. Weißt du, das ist so Schilder, wo ich denke, ach, leck mich. Ja, ihr wollt euch doch sowieso nur versicherungstechnisch absichern, um nichts anderes geht das da. Also, ja. Ich bin immer vorsichtig dann, wenn irgendwas steht von Sprengstoffen, Altlasten, dann würde ich immer umdrehen. Ne? Echt? Nee, das stört mich überhaupt nicht. Ja, doch, das ist. Ja, aber das ist das, was ich sage. So, jeder baut sich da so seine eigene Realität auch letztendlich zusammen. Ich würde mir auch nie herausnehmen zu behaupten, dass ich da oligarch unterwegs bin oder dass meins da die Maßgabe ist, aber das ist einfach für mich, ist das einfach so, das ist mir so eine moralische Sache, dass ich sage, wenn das echt, wo ich weiß, dass eine Privatperson, die das nicht will, ist das für mich beendet, sofort, unverzüglich, und da wende ich mich auch an Reviewer. Ja, ja. Da ist für mich sofort Ende, weil ich auch der Meinung bin, mein Privatbesitz hat keiner auch nur einen Finger dran zu packen. Nee, das ist auch so. Das würde ich definitiv, gerade wenn es da auch aktiven Widerstand gibt, muss das sofort gegessen sein. Dann muss man den Owner anschreiben, wenn der nicht reagiert, muss es von höherer Stelle kommen. Ja, das sehe ich auch so. Also da gibt es überhaupt kein Vertun, weil das geht nicht. Und Mika schreibt gerade, beim Lost Place immer eine Hundeleine dabei haben, das ist ja gut und schön, aber wenn du keinen Kackibeutel dabei hast, bist du auch wieder am Arsch. Ne? Du musst also Hundeleine und Kackibeutel dabei haben. Das ist wichtig. Ja, Ausreden findet man immer, also das ist nicht das Problem. Ich hab auch noch nie, obwohl ich ja jetzt wirklich lange cache und wir haben also wirklich reichlich auch Lost Places dazwischen gehabt, alles ohne Frage. Ich habe noch nie eine Ausrede gebraucht, wirklich, tatsächlich nicht. Und das einzige Mal, dass ich wirklich mit der Polizei überhaupt Kontakt, nee, zweimal hatte ich mit der Polizei Kontakt. Das mach's auch nicht glauben. Einmal an der Elbe, weil wir... Es gab hier in Hamburg in der Elbe so einen alten Pfosten von der Brücke und da oben drauf lag ein Cache. Und du musstest mit Warthose ein Stück in die Elbe rein und dann mit der Leiter hoch auf diesen Sockel da oben. Und da waren wir bei und dann kommt die Wasserschutzpolizei vorbei und ich konnte sie auch echt verstehen, dass sie ein bisschen irritiert waren, was wir da jetzt gerade machen. Ja, okay. Wir haben dann mit ihrem Boot auch angefahren und fragten auch so ein bisschen frech, ehrlich gesagt, was haben Sie denn da zu suchen? Also ein bisschen unhöflich fand ich das schon, das muss ich sagen. Und nebenan lag ein Boot mit zwei Rentnern drauf, die uns die ganze Zeit schon zuguckten, ne? So eine Yacht, eine richtig edle Yacht. Und dann bepöbelte diese Rentnerin die Wasserschutzpolizei, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, die wird gleich festgenommen. Haben Sie denn nichts Besseres zu tun? Können Sie die Verbrecher ja lassen Sie die Jungs auch mal machen? Das ist hochinteressant, sich das hier anzugucken. Die hat die ernsthaft, die sind nach 2 Minuten abgehauen. Die haben gesagt, ja, ist auch egal, ist nicht so wichtig und sind dann weggefahren. Das war denen echt zu viel, das ist gut. Ich hab mich bald weggeschmissen vor Lachen. Wir hatten die beiden Rentner vorher gar nicht so, ja, wir hatten gesehen, dass sie da sind, aber. Dran nicht wahrgenommen, ne? Ja, die gucken da halt rüber. Ist ja okay, auf den Cache, da kommst du nicht ran. Ohne dass du Kletterzeug hast, ne? Du musstest, die Leiter reicht auch nicht. Wir mussten mit so einer Stabrohr oben ranhängen und so. Mhm. Die hat diese Wasserschuss, das kann sich gar nicht vorstellen. Die sind echt nach 2 Minuten abgehauen, weil die kamen gegen diese Frau nicht an. Herrlich. Die wollten sie zur Ruhe kriegen und haben wohl auch gedacht, ist jetzt nicht angemessen, hier jetzt wirklich drauf zu hauen, ne? Und ist dann hat sich wirklich dann verzischt. War ein cooles Erlebnis. Das zweite Mal war tatsächlich bei einer Eibia in der Bushaltestelle, weil wir da gegrillt haben. Und seitdem weiß ich, du darfst in Deutschland tatsächlich in Bushaltestellen offiziell nicht grillen. Das ist nicht erlaubt. Also in der Bushaltestelle, die nicht mehr benutzt wird, wo gemerkt und aus Beton ist. Ich wollte gerade sagen, in der Eibia ist doch die Bushaltestelle aus Beton. Ja, also ja. Da haben wir drin gesessen, nachdem wir Eibia gemacht hatten und haben uns auf so einem kleinen tragbaren Grill noch mal ein paar Würstchen kurz gemacht. Ja, siehst du? Und da kam tatsächlich Polizei und ich sag's also mal, ich verstehe das, sage ich selbstverständlich, aber sag ich, ernsthaft, deswegen kommen Sie? Ja, sagt er, es hilft nicht, die Leute haben uns hier angerufen und vor kurzem waren hier viele Rechte und die haben gedacht, dass sie hier so, dass irgendwer Rechten hier grillen. Ja, und jetzt müssen wir alles, nein, grillen sie zu Ende, aber dann ist gut. Ja, das Problem ist, das ist die Bushaltestelle da an der Bundesstraße, ne? Ja, genau. Ja, und genau gegenüber geht eine Straße rein und da ist der Heisenhof, da waren die Rechten ja vor, keine Ahnung. Ja, genau, und das wussten wir nicht, genau. Ja, da hatten die wohl gedacht, dass wir auch, und da kam tatsächlich Polizei. Das waren die einzigen beiden Male, dass ich wirklich was mit der Polizei hatte. Ja, ich hatte ich hatte nur eine Begegnung und zwar waren wir in Nienburg, haben Cash gemacht. Und da musst du dich quasi im Parkhaus zwischen zwei Parkebenen, so in diesem Schlitz da, musstest du quasi, der war so 50 Zentimeter breit, musste sich einer abseilen, weil da unten ein Hinweis war. Und in dem Moment, wo sich einer von uns da abgeseilt hatte, kam eine Polizeistreife und hat gefragt, was wir da machen. Ja, das kann ich verstehen. So, und jetzt hing der Kollege da kopfüber im Seil und wir sind erstmal mit der Polizei weggegangen, weil wir gesagt haben, was wir gemacht haben. Und er hat wie geocachen und wollte erstmal wissen, wo es losgeht. der Kollege, der unten im Seil hing, wusste aber nicht, was jetzt da oben eigentlich Phase ist. Er hat nur gehört, dass die Polizei kommt. Ja, und er hing halt quasi da 20 Minuten über Kopf über im Seil, schon knallrote Birne. Und wir haben dem Polizisten immer gesagt, was Geocachen ist, ne? Ja. Ja, die sind ja meistens auch locker. Also muss man ja auch mal ehrlich sagen, wenn man mit denen ganz normal redet, sind die auch, das wird mir alles immer viel zu aufgeblasen. Ich finde die eigentlich, meistens sind die ganz verträglich. Naja, hatten wir, siehst du ja, Leute sprechen vom Krieg. Das war auch mal im früheren Podcast. Ja, es gibt so Podcasts, die berichten auch mal aus alten Podcasts. Manchmal nur kurz, manchmal sehr lang. So. Trifft auch so mal am Rande, das hatte ich mir mit aufgenommen, bei Nachtcaches auch immer so, da gab es auch letztens die Diskussion, eigentlich ging es darum, dass einer sich beschwert hat, dass wieder irgendein Nachtcache zugemacht wurde wegen der Flaggscheinwerfer, bla. War auch gar nicht so entscheidend, fand ich jetzt auch irgendwie gar nicht so interessant. Aber Nachtcache an sich ist auch eigentlich, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 2005 meinen ersten tatsächlich auch gemacht und fand das schon damals irgendwie komisch. Also ich sag mal so, ich habe jetzt neulich tatsächlich mal geguckt, ich wollte den Nachtcache mit dem Junior machen und habe mal auf die Karte geguckt, mal ein bisschen gefiltert. Die werden ja nun mal immer weniger. Also viele müssen wirklich. Ja, definitiv, ja. So, und das waren immer außergewöhnliche Caches, aber auch außergewöhnlich anstrengend, fand ich. Ja. Also gerade die guten großen Caches waren ja immer mit 3-4 Stunden, dann bist du nachts um 2 erst wieder im Auto und dann bist du zu Hause bist. Und aber so richtig, ich sag mal, naturverträglich ist das vorne und hinten nicht. Ne? Also da kann mir keiner was erzählen, es hat jeder halt eine Taschenlampe dabei. So, und das sind halt auch keine kleinen Taschenlampen. Ja, selbst wenn die Tiere hören, wenn das sind Tiere, die sind nicht auf die Augen angewiesen. Also ich fand es immer schwierig. Also ich habe immer welche gemacht, aber da war immer schon so im Hinterkopf, also so richtig, wenn mich jemand anhält, habe ich ein schlechtes Gewissen, obwohl ich noch nicht mal was Verbotenes tue, aber ich habe trotzdem erstmal ein schlechtes Gewissen. Du störst die Tiere, Punkt. Da kann man sich noch so gut reden. Ja, wir haben selten Licht an. Ja, die riechen euch, die hören euch. Mann, das sind Tiere. Die leben. Ja, aber auch gerade selten Licht an. Wir haben es grundsätzlich so gehandhabt, dass immer mindestens einer Licht an hatte. Und zwar vernünftig Licht. Wir hatten nämlich in Lüneburg beim Nachtcache mal die Erfahrung, da muss ich aber dazu sagen, wir hatten uns auch ein dämliches Datum ausgesucht, weil wir nicht auf die Mondphasen geachtet hatten. Und es war quasi fast Vollmond. So. War ein Fehler, okay. Ja, klar. So, und dann sind wir da durch die Gegend getapert und irgendwann, so nach anderthalb Stunden, hielt ein Auto neben uns an und das war ein Jäger und der sagte, ja, was machen Sie hier eigentlich? Vorhin waren Sie da an dem Teich, da waren Sie da hinten und der hat uns die ganze Zeit beobachtet. Ja, klar. Mit verschiedenen Kollegen und hatte dann gesagt, ja, und wenn wir jetzt hier schießen und einen Querschläger und so und dann habe ich gesagt, ja, ich sag, guter Mann, ich sag, wenn Sie jetzt hier schießen und hier von Querschlägern erzählen, ich sag, da hinten 300 Meter weiter sind Wohnhäuser. Also das kann jetzt nicht das Argument sein, ne? Ich sag mal, wenn Sie jetzt uns sagen wollen, dass Sie hier auf uns schießen wollen, ne? Also dann, wir haben dann halt auch natürlich sofort abgebrochen, weil, wie gesagt, der hat uns anderthalb Stunden beobachtet, der wusste ganz genau, was wir wo wann gemacht haben. Ja, klar. Also da habe ich dann schon gedacht, ey. Ja, ist einfach, man hat da nichts verloren, so richtig. Nee, also wir haben im Wald ja sowieso theoretisch, da wo wir Geocacher hingehen, ist es ja oftmals auch so abseits der Wege. Ja, wo man sagen muss, ja. Da hast du vielleicht auch nicht unbedingt immer was zu suchen, aber okay. Ich sag immer, also ich finde immer, wenn es so ein paar Meter abseits des Weges ist, ist es ja noch in Ordnung. Und wenn dann da sind wir wieder bei der eigenen Realität, ja. Naja, und ein paar Meter abseits meine ich wirklich, du hast den Weg, daneben ist ein Graben und dahinter ist eine Baumreihe und ich sag mal, spätestens am zweiten Baum ist der. So. Ich meine das jetzt nicht mal negativ, ganz im Gegenteil, ich laufe auch mal teilweise einen Kilometer durch den Wald, mir ist das scheißegal. Also, aber da ist für mich die Stelle, wo ich sage, nein, das überleben die Tiere. Natürlich soll nicht jeder machen und das ist auch nicht in Ordnung, was ich da mache, aber für mich, ich kann das für mich vertreten. Für mich selber. Ja, genau, weil tagsüber finde ich das halt dann auch vertretbar. Nachts ruhen halt auch viele Tiere. Ja. So, und da ist es dann wirklich, wo ich mal denke, das ist schon, also, ja, cool, aber so mittlerweile denke ich dann auch ganz oft, so richtig schön für die Tiere ist es halt nicht. Und du findest ja auch kaum Plätze, wo du Nachtcache legen kannst, wo keine Tiere betroffen sind. Also, wenn ich damals hier an den von Hoya denke, hier diesen, was war das hier, sein, wie heißt der noch? Der da unterm Flughafen, also ja, da war ja, da startet doch alle 2 Minuten die Flieger drüber. Nee, ich meinte hier diesen an dieser Hunde. Ach so. Da. Nee, das weiß ich nicht. Total Recall hieß der, glaube ich, von ihm. Ja, aber der ist das doch, der, ja, da fliegen doch die. Das, ja, doch, das stimmt, der Flughafen ist nicht weit weg. Und da ist es halt so, dass ich halt auch da so im Nachhinein denke, auch wenn das halt nur eine Hundewiese ist und so eine Art Parkanlage, aber auch da gibt es Tiere, ja, die sich gestört fühlen. Ja. So, und das ist halt immer nachts, ja. Ja, ist schwierig. Also das fällt für mich dann auch wieder unter dieses. Wie gesagt, bevor man dann auch auf andere die großen Steine schmeißt, sollte man sich mal überlegen, ob man sich nicht auch so seine eigene Realität so baut. Ja, und ich glaube halt, dass er auch einen Grund hat, warum es halt auch immer weniger gibt, weil das halt einfach, das führt immer zu Problemen. Ja. Das ist so. Also wie gesagt, als das ein Kescher im Monat war, habe ich auch gesagt, kann man vertreten. Das bringt die Tierwelt nicht um. Aber irgendwann waren es dann 50 Kescher am Tag und gerade Nachtkescher ist völlig überlaufen. Eigentlich gehen die für mich in meinen Augen, ehrlich gesagt, fast gar nicht mehr. Ja, weil es auch zu viel Geocacher mittlerweile gibt. Ne? Früher war das halt alles, war es halt überall weniger, dann war das vielleicht noch in Ordnung. Ne? Ja. Jetzt hast du halt wesentlich mehr User und dann kommt es. Ja, Gleider schreibt gerade, Landesforst Niedersachsen, vermeiden Sie als Owner die Platzierung der Caches in mehr als einer Baumlänge Entfernung, ca. 30 Meter abseits von Fahrreit- und Wanderwegen, um eine flächige Beanspruchung und Störung der Natur so weit wie möglich zu minimieren. Nachtcaches nicht gewünscht. Ja, dann kommt noch, der Jäger hat noch einen Wunsch, der Polizist hat noch einen Wunsch, der Bund hat noch, die NABU hat noch und irgendwann sind wir raus aus dem Wald. Nö. Das mache ich dann irgendwann nicht mehr mit. Also ich muss tatsächlich sagen, so zu Nachtcaches nochmal eben, die Nachtcaches in der Stadt, die ich gemacht habe, die fand ich eigentlich auch alle ganz gut. Ja, wenn ich nicht gerade wieder an Häuser ranleuchten muss, das ist ja auch wieder so. Ja, und wenn du nicht gerade durch Gegner geschickt wirst, wo nachts die Junkies hängen. Ne? Ja, genau. Aber ansonsten waren die, ich finde halt, ein Nachtcache in der Stadt ist eine gute Alternative. Ne? Ja, ich gestehe, ich schmeiß die ehrlich gesagt alle mittlerweile auf Ignore, also wenn die rauskommen. Ich habe keine Lust. Ich bin dann morgens so müde, ich habe auch keine Lust mehr. Ja, der nächste Tag ist hin, das ist so. Ja, das ist so, wo ich denke, nee. Weil die wenigsten Nachtcaches hast du in der Gegend, das heißt, du fährst immer mindestens, sag mal, eine Stunde. Ja. Dann fängst du auch abends erst, damit du deine Ruhe da hast. Gut, im Winter geht's ja noch, aber wenn du jetzt so im Frühjahr bist, dann fängst du halt um 9 an. Ja. So, und wenn es schwieriger ist und scheiße läuft, gehst du bis um 1 bist du dabei, du bist um 2, vielleicht halb 3 zu Hause und dann, Ja, es ist einfach, wir machen auch kaum welche. Früher haben wir noch, Heike ist dann auch meistens mitgekommen sogar, aber irgendwann hatten wir auch so, lass mal gut sein, das müssen wir nicht machen. Hilft ja nichts. Es gibt Nachtcache mit Erlaubnis der Jägerschaft. Ja, ich kann mit Jäger nichts anfangen, deswegen wird es bei mir nicht so passen. Aber wenn es genehmigt ist, klar, warum nicht? Dann ist das abgesprochen. Es wird trotzdem nicht optimal sein. Also ich finde immer, nachts kann man den Wald auch mal in Ruhe lassen. Aber muss jeder wissen. Also ich will da gar nichts vorschreiben, Gottes Willen. Wir müssen aber jetzt auch mal langsam hier, wir sind schon wieder vor 2,5 Stunden. Ich weiß auch nicht. Ja, wir sind, ja. Ich habe aber versprochen, er hat uns das geschrieben, er hat mir das gleich zweimal geschrieben und dreimal kommentiert. Ja, wir sollten das erwähnen. Ja, finde ich auch. Also auch wenn ich es hohl finde, hohl ist falsch. Wenn ich's, ich glaube nicht, es funktionieren wird. Zakir. Unser guter Zakir, weiß nicht, manche, ja, Newbies werden ihn nicht kennen, die alten Hasen werden ihn kennen. Wir haben früher mal ein Riesen-Event mal mit ihm gemacht, mit 100 Teilnehmern. Ist ein Hamburger Original, kann man sagen. Liegt auch viele Caches. Und jetzt hat er was Neues sich ausgedacht, den TB-Coin-Friedhof, das Kondolenzbuch. Das findet man, das ist also als TB gelistet. TB, also der ist tatsächlich der Kürzel, TB30Y0F. Nochmal, TB30Y0F. TB-Coin-Friedhof, Kondolenzbuch. Ich habe das nicht vollständig durchschaut. Wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, dass man, wenn man Coins, die verschwunden sind, hat man die ja irgendwie so im eigenen Inventar. Habe ich auch irgendwelche. Die sind halt irgendwann verschwunden. Und um die da rauszukriegen, übergibt man die irgendwie an dieses Kondolenzbuch oder kann das da rüber transferieren. Genau. Er würde dann quasi eine Adoption annehmen und dann hat man die toten TBs aus seiner Liste raus. Genau. Er beschreibt das auch kurz im Listing, wie das geht. Und dann hat man die Toten aus der eigenen Liste raus und dann liegen die da in diesem Kondolenzbuch, wozu auch immer. Das gibt es jedenfalls. Den haben wir jetzt genannt, das habe ich ihm gesagt, das machen wir auch gerne. Haben wir zwar nicht mehrfach, aber immerhin einmal. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben, das mehrfach zu machen. Ich habe dann aber mal ein bisschen rumgeguckt, weil ich erst gar nicht verstanden habe, um was das da geht. Das liegt jetzt aber auch echt an mir, weil ich TBs und Coins ist mir alles, das geht echt. Ich habe zwar auch mal welche gehabt, aber eigentlich geht das Ganze ziemlich an mir vorbei. Auf jeden Fall kann man sie da jetzt beerdigen sozusagen. Und dann habe ich aber irgendwann bin ich dann drauf gestolpert über Kochereiter. Der hat ja nun auch einen relativ bekannten Blog. Kochereiter-geocaching.de. Der hat dann schon 2013 im März TB Friedhof TB Hotel geschrieben, einen Artikel. Und da schon drei aufgeführt von den zwei. Einen gibt's nicht mehr, zwei sind wohl noch da. Aber die sind wohl nicht so gerne gesehen. Bei Groundspeak habe ich mir auch irgendwo sagen lassen. Naja, ich sag mal so. Also, mich stört er nicht, wenn ich ihn in meiner Liste noch habe, als Owner. Also, ich wüsste jetzt halt auch nicht, warum man das halt irgendwie wegmachen soll. Ne? Also, einzig, was ich verstehe, weil Gleider fragt auch gerade, also nicht nur virtuell ablegen, Ringling fragt auch nochmal. Ich glaube, es ist tatsächlich so gemeint, wenn ich jetzt, also, das ist jetzt aber auch viel geraten. Wie gesagt, 2013 war das tatsächlich auch schon ein Thema. Das fand ich schon alleine schon sehr überraschend. Aber wenn ich jetzt mal auf mein gehe, habe ich da jetzt auch so ein paar Leichen liegen. Was virtuelle TB-Friedhöfe nicht, was nicht? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall auch welche. Wie finde ich da überhaupt hin? Selbst da tue ich mir schon schwer mit, ehrlich. Auf dem Profil unter Trackables, ne? Ja, ich habe irgendwie auf dieses Neue umgestellt. Das ist ja noch schlimmer. Trackables. Own Trackables, da ist das. Ach so, und sind nicht gern gesehen. Ja, das können wir vorstellen. Und jetzt habe ich hier 26 Trackables drin stehen, die sich über die Jahre so angesammelt haben. Mhm. Ich habe die dann für mich immer umbenannt in ZZZ, damit die ganz nach hinten sortiert werden. Ah, okay. Und das reichte mir so. Aber ich habe tatsächlich zwei Seiten mit Trackables, wovon anderthalb Seiten tot sind. Ne? Die sind einfach mal weg. Guck gerade mal, die Coin, die ich mit Tracer mal losgeschickt habe, die ist eigentlich auch noch die. Da meldet sich einmal im Jahr ein Amerikaner und sagt, ich schicke die jetzt bald weiter und das macht er seit 5 Jahren, so ist es auch nicht weiter. Und hab die jetzt unter ZZ. Und um die loszuwerden, habe ich das, verstehe ich das so, kann ich die jetzt auf unbekannten Ort stellen und dann kann ich die bei dann kann ich die jetzt bei Zaki einstellen und dann abonniert er, dann übernimmt er die sozusagen und ich bin die raus, hab die nicht mehr in meinem Bereich liegen und kann mir die bei ihm angucken. Wie viel Sinn das jetzt macht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich kann das überhaupt nicht. Also ich persönlich gucke ab und zu ja bei mir auch mal rein und denke so, ach, den hat das ja auch mal. Also der und das, dieser Effekt wäre ja weg dann. Deswegen wäre das für mich jetzt nicht interessant. Aber nee, also einige dient das dafür. Der einzige Sinn, den ich darin sehe, ist, wenn du Datensparsamkeit haben willst. Das heißt, du willst da in deiner Liste nur Caches oder TBs sehen, die du noch hast. So, dann kannst du den so loswerden. Dann kam mir gleich eine Marktlücke gefunden. Ich möchte meine archivierten Caches loswerden. Ja. Das müsste ein. Nee, die kannst du ja nicht adoptieren lassen. Ne? Nee, die sind ja dann gesperrt irgendwann. Ne? Das wäre halt noch eine Lücke, ne? Ja, das wird eine technische Mühe. Aber mit TBs geht jedenfalls. Wie gesagt, er hatte das irgendwo kommentiert. Ich habe gesagt, klar, das können wir mit aufnehmen hier. Wer sowas sucht, vielleicht, dann berichtet uns das gerne auch mal. Ne? Also ich finde das immer ganz spannend. Wir berichten ja vieles und bei manchen wissen wir mal gar nicht, wie das ankommt, ob das irgendwem hilft oder. Also wenn ihr das benutzt, berichtet auch ruhig mal, wüssten wir auch gerne. Ja, gibt ja vielleicht manchmal eine echt gute Erklärung, wenn man sagt, da macht das Sinn, dass man das tatsächlich dann raus hat. Ja, ne? Genau. Wir wissen nur gerade keine. Nee, also mir fällt, also aber gut, ich bin auch jetzt nicht der TB-Freak, deswegen bin ich da vorsichtig. Dann kommen wir nochmal zu, weil jetzt müssen wir mal langsam hier zu Potte kommen. Ich habe mir jetzt auch das Logbook gekauft. Dieses Buch vom Kapuziner A heißt der irgendwie. Wer sagte das bisher gar nichts? Das ist so ein Buch, das ist wieder irgendwie durch etliche Blogs getrieben worden und Podcasts und wurde überall so mittel bis gut bewertet. Mhm. Wobei ich ich muss das jetzt vorsichtig machen. Also es gibt Kapuziner Logbook, das ist, der hat die E-Mail-Adresse, den Webauftritt Kapuzinera, also kapuzinera.wordpress.com. Ist jetzt nicht so gerade das Professionellste, aber ist halt WordPress. Wenn man auf die Seite geht, dann hat er da sein Buch vorgestellt. Wie kommt man da eigentlich hin? So, ich habe was über die Seite gar nicht so genau gemacht. Ach, jetzt hat er es jetzt hat er eine eigene Domain. Jetzt hat er das auf kapuzinera.de. Da erfährst du alles über Geocaching. Also das würde ich schon mal nicht unterschreiben. Aber er hat ein Buch geschrieben. Oh mein Gott, jetzt fragt er, ich kann hier noch so oft auf OK klicken. Der fragt mich immer wieder, ich kann das nicht benutzen, weil ich leider nicht, unten dieser Abruf wegen der Dings kommt immer wieder. Ja, ja. Okay. Und zwar ununterbrochen in der Schleife. Also das ist alles sehr unprofessionell, ehrlich gesagt. Er hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben. Ein junger Blogger und langjähriger Cacher erzählt spannende Geschichten von erschreckenden Überraschungen beim Cachen. Ah. 9,99 € und als E-Book 4,99 €. Ich habe das Buch gekauft als Papier, weil ich gesagt habe, ein E-Book will ich nicht haben. Ich interessiere mich sowieso nicht so sehr für die Geocaching-Bücher. Die finde ich meistens nicht so gut. Deswegen habe ich es auf Papier gekauft, damit wir es auf unserem nächsten Event verlosen können. Mhm. Also es hat dann erstmal 2 Wochen gedauert, bis es überhaupt kam. Auf seiner Seite waren so Vorschläge, kauf das. Und dann bin ich zu Firmen geführt worden, zu denen ich ganz gewiss nicht wollte. Jetzt steht hier drunter Buy on Amazon. Warum da nicht steht, kauf es bei Amazon, weiß ich nicht, ist auch egal. Und da gibt's das jetzt für ein Kindle für 4,99 € oder mit Papier, da habe ich es bei Amazon bestellt für 9,99 €. Weil ich keinen Bock hatte, die 87. Einrichtung zu machen bei Huggendubbel oder wie die komischen da alle heißen. Mittlerweile gibt's da ein paar mehr, also ist schon besser geworden. Und habe es mir jetzt bestellt, auf jeden Fall. Kostet 9,99 €, ist dann jetzt auch gekommen heute. Ist kein Witz, ich war nach 3/4 Stunde durch. Komplett durch? Ja, das Buch hat, ich habe es gezählt, weil es nicht mal eine Seitennummerierung hat, so rund 70 Seiten. Oh. Davon gehen schon mal, wenn ich alleine so 1, 2, 3 Vorwort nehmen wir mal nicht mit, 4, 5 Seiten gehen schon mal weg, bis es überhaupt anfängt. Mhm. Dann kommen Kurzgeschichten. Und dann gehen hinten nochmal so für Danksagung, Bilder, Logbuch, ein Bild von seinem Gesicht, nochmal 4 Seiten ab. Dann gibt's noch ein Glossar, das besteht aus exakt, da werden Geocaching-Begriffe erklärt. Ja, DNF, ja. Also ich lese mal kurz vor, den gesamten Glossar, also die Kürzel, die da erklärt werden. DNF, D-Wertung, GC, Giga-Listing, Multi-Mystery, Nachtcache, Powertrail, Trade-Items, Tradi, T-Wertung, das war's. Mensch, klasse. So, das heißt, dann gehen noch diverse Seiten weg, da ist dann immer so ein Bild drauf. Also Bild würde ich es noch nicht mal nennen, so eine handgezeichnete Biene und darunter steht tot. Das ist eine ganze Seite. Die Geschichten haben so 3 bis 4 Seiten meistens und keinen Inhalt. Also anders, ich kann es auch nicht netter benennen. Ich weiß nicht, was die anderen, ich habe das bei anderen Podcasts und auch bei Blogs gelesen und gehört. Ich weiß nicht, was die da gelesen haben. Ich habe scheinbar ein anderes Buch. Ich überlege mir tatsächlich, ob wir das überhaupt verlosen, ob ich es einfach wegschmeiß. Also tut mir leid, auch wenn er erst 17 ist und vielleicht macht er eine ganz große Karriere, aber ich würde an seiner Stelle nicht darauf gehen, Schriftsteller zu. Sind das nur Geschichten, die er erlebt hat? Ja. Nee, das sind ausgedachte Geschichten. Also um mal eine zu erklären, die wirklich über 5 Seiten oder so geht, ne? Da, also, und die ist schon ausführlich jetzt von mir beschrieben, ganz kurz. Da bricht einer in Häuser ein, wenn die Geocacher in Urlaub sind, dass er ja an den Loks erkennen kann. Und bei diesem Einbruch gerade kommt er die Treppe runter und der ist doch zu Hause. Mit dem Messer in der Hand. Und sie rangeln um das Messer und er sticht ihn aus Versehen und flüchtet. Und meldet sich dann bei der Polizei, weil ihm das doch zu schlimm war. Und das war's. Also ernsthaft, das war der gesamte Inhalt der Geschichte. Also mehr kommt nicht. Über 4 oder 5 Seiten. Dazu ist das muss ich auch noch sagen, ich glaube so in Schriftgröße 16 gedruckt. Oha. Also pro Seite, also pro Zeile, ich nehme mal so ein typisches, Trotzdem würde alles auf seinen Befehl. Das ist eine gesamte Zeile. Mehr passt da nicht rein. Sechs Worte. Aber das ist halt doch normale Taschenbuchgröße, oder? Ja. Hat aber einen Abstand in den, also der Zeilenabstand ist derart hoch, dass du die einzelnen Blöcke gar nicht erkennst. Also gut, ich kann das ohne Brille lesen, so groß ist das alles geschrieben. Und der Abstand dazwischen ist so, dass ich eigentlich jeden Satz darunter nochmal per Hand dazwischen schreiben könnte, ohne mich sonderlich anzustrengen. Kleiner Schreibgrad, das ist extra für alte Leute, genau. Ja. Ja, aber er hätte eigentlich den Text noch weglassen können, nur die Bilder drin, wäre auch nicht viel besser gewesen. Also wirklich, ich kenne ihn mal nicht, dass mir wieder einer glaubt, ich will ihm an den Kahn pissen oder so, aber sorry, wenn einer 10 Euro für ein Buch, das ist ein Büchlein, das ist noch nicht mal ein Büchlein, das hat weniger Inhalt als meine Mittwochszeitung, die ich hier kriege. Ja, und ich wollte sagen, hat schon 10, was zu bedeuten. 10 Euro, dafür kriegst du aber auch wirklich auch einen guten Roman, ne? Also, ja. Guten also gut, als E-Book nur 4,99, aber selbst das, sorry, das ist kein Buch. Das ist noch nicht mal eine Broschüre, das ist gar nichts. Und entgegen aller anderen Blogs und Podcasts, sorry, das kann ich niemandem empfehlen, da kann ich sogar nur von abraten. Das, wenn du das selber hören solltest, lieber Autor, tut mir leid, aber zu dem Buch kann ich mehr sagen. Und siehst so, auch schlechte Werbung ist Werbung, aber das ist für mich, also sorry, aber ich lese echt viel und gerne Bücher, aber das ist unfassbar. Das Buch empfinde ich schon fast als, nee, ich will gar nicht, also reicht. Ich dachte, also ja, was ich so schade finde, ich dachte, es geht halt tatsächlich um Geschichten, die er so erlebt hat oder so. Nein, ich meine, das gab es ja schon mal, das hat ja der Hohecker auch versucht damals, mit seinem, wo er Geschichten gesammelt hat. Und das war ja, ich sag mal, das fand ich durchaus noch okay. Es war jetzt auch nicht so ein Buch, wo ich nachher sagen würde, das würde ich mir nochmal kaufen oder jemand sagen, oh, musst du unbedingt kaufen. Nee, ist hier alles, ist nicht der Fall. Ja. Das kannst du dir nicht, also die erste Geschichte schon, klettern. So, und dann, die gehen zusammen klettern und seine Kumpels gehen schon mal vor und er will hinterherkommen, biegt aber an der Kreuzung falsch ab, weil er gerade keinen GPS-Empfang und keinen Telefonempfang hat, was man immer Telefonempfang meint, aber dieses beide, so. Und dann hört er was schreien und läuft weg, weil er jetzt denkt, er sein Kollege ist abgestürzt und er ist schuld. Warum, habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann, nach 3 bis 4 Tagen, geht er dann doch ins Krankenhaus gucken, wie es dem geht. Also allein der Ablauf ist schon ziemlich wirr. Ja, es ist schon. Ja, und der sitzt im Rollstuhl und er heult und dann erzählt ihm sein Kumpel, nein, er wäre ohne Sicherung geklettert und abgestürzt, er wäre selber schuld. Und das war's. Das ist die Geschichte. Ja, also, gut, das ist schon sehr. Und fucking fassbar zum Teil. Und wenn es denn wenigstens noch schöne Sprachnutzung wäre, aber auch das ist eigentlich eher so. Naja, gut, ja. Dafür ist er wahrscheinlich dann eher zu jung, ne? Aber wie gesagt, also wenn der Inhalt so ist, dann ist das schon sehr hochpreisig, muss man schon sagen, ne? Das ist völlig zu teuer. Ja, ja, ja. Nee, also es ist wirklich, kann das nicht. Ich denke mal, als Einblick, wer da Interesse hatte bisher, in welche Richtung das geht, soll da jeder selbst entscheiden, ob er sich das kaufen möchte. Kauft das nicht. Das ist eines der wenigen, wo ich ohne Wenn und Aber sage, nein, kauft das nicht. Ich würde es mir jetzt so von dem, was ich gehört habe, auch nicht kaufen. Aber zum Beispiel, weil ich Geocaching-Bücher immer schwierig finde. Verlosungsfragezeichen, schreibt der Chat. Ja, ich habe schon Samstag, Angst, beim Sonnenuntergangsevent, was nicht stattfindet. Ja, ich habe schon Angst, dass das einer beleidigt ist, wenn ich das verlose. Das geht als letztes. Nee, ehrlich, der macht sich Mühe geben, kann ich alles nicht beurteilen. Will ich auch gar nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe. Und viele werden mir jetzt wieder unterstellen, nee, da muss ich mir gleich so drauf rumhacken. Ja, ich habe 10 Euro für was bezahlt, wo ich mich wirklich seit langem mal wieder ärgert, dafür Geld ausgegeben zu haben. Weil das ist nix. Das kann ich nachvollziehen. 10 Euro finde ich dann für das viel zu viel. Und da würde ich mich auch ärgern. Also ich kenne jetzt die Leseprobe nicht, aber die kann nicht gut sein, weil ich, wenn sie aus dem Buch stammt, ich hab's durch. Ernsthaft, ich war nach guten Stunde war ich durch mit dem Lesen. Also und für die 10 Euro hättest du dir eine 5 Meter Angel kaufen können. Ja, stimmt, da hätte ich die ersten Meter kaufen können. Nee, also wie gesagt, da werden wieder viele sonst was unterstellen. Ich weiß nicht, wenn es der Autor selber, tut mir leid für dich, aber du gehst natürlich auch mit 10 Euro jetzt in den Markt, du verkaufst ein Buch und damit bist du für mich nicht der 17-jährige Junge, sondern ein Profi, der Geld verdienen will mit seinem Buch. Und das passt dann nicht. Nee, was ich mich tatsächlich so ein bisschen frage, also natürlich der 17-jährige Junge und das es gibt aber ja einen professionellen Verlag dahinter. Nein. Nee? Nee, das ist ja so ein Selfmade-Verlag, den er da gemacht hat. Das merkst du auch deutlich, weil jeder professionelle Bereich, also das hätte kein professioneller Verlag verlegt. Punkt. Ich wollte gerade sagen, weil das im Verlag würde ich dann eher sagen, also wer das dann verlegt hat für den Preis und sagt, das ist gerechtfertigt, der hat seinen Beruf verfehlt. Ne? Aber okay, wenn das ein Selfmade-Verlag ist, dann ist es. Ich hätte es für klug gehalten, ganz ehrlich, auch gerade als Einsteiger. Und dann so ein Büchlein mit so kurzen Geschichten. Ich weiß, ich habe die Wörter jetzt nicht gezählt, die Mühe werde ich mir jetzt nicht auch noch machen, aber bring das für 99 Cent raus und guck mal, wie die Leute es annehmen oder so. Finde ich völlig okay. Aber wenn du für 10 Euro Buch rausgibst, dann musst du auch damit leben, dass du beurteilt wirst wie ein Autor, der für 10 Euro ein Buch verkauft. Und dafür ist das schlecht. Richtig, ja, richtig schlecht. Wenn du für ein Taschenbuch für 10 Euro kaufst, dann bist du schon bei Bestsellern. Ja. Na, selbst für 4,99 für das E-Book. Selbst dann ist das noch viel Geld für das, was du da bietest, Junge. Das tut mir leid, aber es ist, also das traue ich mir noch zu, sowas zusammenzuschreiben. Und das ist schon ein schlechtes Zeichen. Wir haben uns da sogar Drehbücher getraut zu schreiben, ne? Ja, aber wir reden ja auch nur drüber, vielleicht, wie gesagt, auch schlechte Werbung ist Werbung, vielleicht verkauft sich sogar noch besser. Es sei dir auch gegönnt, dein Geld. So ist es nicht. Es ist nicht, dass ich das, ich kenne die Person ja auch nicht. Also ich ist ja auch nicht, dass ich mir das Geld missgönnen würde. Nur das Buch kann ich tatsächlich niemandem empfehlen. Ich werde dir das ja auch nochmal geben, dann, wenn wir das nächste Mal irgendwo sehen, dass du es auch mal lesen kannst. Du wirst sehen, bin mal gespannt, wie du es dann siehst. Also ich war schockiert darüber. Wirklich, ich lese da andere Rezensionen, die sich überhaupt Rezensionen nennen, aber und höre da auf weg und denke, das kann doch nicht wahr sein. Sind wir denn irgendwie Alkoholiker oder zu doof oder zu alt? Aber nee, sorry, das Buch gibt nichts. Vielleicht haben die Rezensionisten von den 10 Euro ja was abgekriegt. Nee, die einen haben sogar extra darauf bestanden, dass sie das sogar bezahlt haben. Die anderen, wo ich das, weiß nicht, irgendwelche hatten es gekauft, andere hatten es wiederum als Rezensionsexemplar bekommen, was ich sowieso schon mal schwierig finde. Wenn ich als Rezensionsexemplar von dem Jungen mir das jetzt so ein Ding hole, na klar, stelle ich mich genau wie die dann auch hin und sage, ja, da lasse ich mich aber nicht von beeinflussen, dass ich es umsonst gekriegt habe. Nein. Das tust du immer. Nee, wegen dem Geld nicht mal, weil das für die 4,99 kaufen, das glaube ich ihnen sofort. Und ich glaube ihnen auch, dass sie das so denken. Aber in dem Moment, wo du da was geschenkt kriegst und noch mit dem am besten geredet hast, bist du genauso, dann bist du sofort, du verhältst dich anders, weil du den kennst, weil du mit dem vielleicht noch nett geredet hast. Das, würde ich sagen, bewertest du dann anders. Immer. Ja, definitiv. Du bist da voreingenommen. Das ist so. Kann keiner erzählen. Das ist so. Deswegen, ich habe es gekauft, bestellt, ich habe es mal durchgelesen. Ich habe es echt auch mit dem Ansatz gekauft, zu denken, Mensch, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, können wir auch mal was vorstellen, können wir das nachher noch verlosen, da haben wir richtig viel. Aber das ist wirklich so wenig und so dünn, dass ich das nicht mal mit Überwindung könnte ich das empfehlen. Also das tut mir so leid, aber da hinten drauf steht auch, sehr realitätsnahe und kreative Kurzkrimis, in welchem sich jeder begeisterte Geocacher hineinversetzt und mitfiebern kann. Hat geschrieben, Kalisa, GC-YouTuber. Ich noch nie gehört, den Empfehlenden. Oh Gott, GC-YouTuber, da geht's schon mit los. Das oh, dachte Mann. Ich auch so, ja. Ja, also ich weiß nicht. Ich denke, wir lassen das einfach dabei, dass das keine Leseempfehlung gibt. So. Wir sind ja sogar noch fair, wenn einer von unseren Hörern das auch mal liest, wo er das auch mal gekriegt hat, und da ganz anderer Meinung ist, gerne in die Kommentare. Also es geht's echt nicht drum, irgendwie diesen Jungen da niederzumachen oder so, oder dieses Buch, sondern vielleicht sieht's einer auch ganz anders. Ich würde gerne auch andere Meinungen dazu mal hören oder lesen. Aber bitte nicht so ein Schleimkram, so, ja, vielleicht ist er, der ist ja noch ausbaut. Nein, mir geht es nicht um ausbaufähig, mir geht es um dieses Buch. Die Verlosung, Dr. Ringding, werden wir beim nächsten Event mal machen, keine Sorge. Ich glaube, der fragt so oft danach, dass wir das Dr. Ringding so in der Hand drücken. Ist der Einzige, der das verträgt, weil er das bei weiß, Verlosung, was auf die zukommt. Bei Verlosung, ne, gerade bei diesem Buch, bei Verlosung steckt schon Losung mit drin, weil du bist schon Bescheid. Ja. Nein, also wie gesagt, er hat sich bestimmt einer Mühe gegeben, das will ich alles gar nicht bestreiten, aber lest es selber auch. Vielleicht genug sagen bestimmt jetzt, wenn der sagt, das Scheiße, kaufe ich das Recht. Leider schreibt oder beim nächsten Mal eine kurze Geschichte vorlesen. Ja, müssen wir, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, aber das darf ich, glaube ich, nicht. Aber wir können mal nett fragen. Dann machen wir auch Werbung für ihn. Nein. Wir können auf unseren heutigen Podcast verweisen und sagen, wir wollen da noch was rausreißen, ob wir vielleicht was vorlesen dürfen. Nee. Dann lieber eine Furzgeschichte. Ja, stimmt. Dann hatten wir noch, den hatten wir letztes Mal ja kurz angesprochen, da kamen wir irgendwie über diesen, ich weiß gar nicht, wie wir da letztes Mal hingekommen sind. Wir haben ja nochmal nachgeguckt, dieser Dr. TB oder wie er heißt, P-H-U-R-Y-H-R ist sein Kürzel. Der sich immer seine Coins poliert. Genau. Oder auf deine Coins. Pur Rühr. Das hört sich auch an wie so eine Darmkrankheit. Ja, das ist der die TBs einfach mal aufarbeitet, ohne dass er irgendeinen Owner dazu mal befragen würde. Ich finde es ja immer noch faszinierend. Ich habe jetzt tatsächlich gefunden, ein Cache GC52CB7. GC52CB7. Und wenn ich das richtig verstehe, ist er das wohl, der da auf diesem Kinderding sitzt und reitet. Also sehr humorvoll. Das ist gar nicht jetzt böse gemeint, um Gottes Willen. Und da... Ja, humorvoll sieht es aus, ja. Ja, ja. Ja. Und der wurde auch, ich hatte das erst mitgekriegt, nachdem wir da schon selbst darüber berichtet haben, dass da wohl auch schon etliche andere, dass alle sehr positiv über ihn so berichtet haben. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie die Hörer das sehen. Wir haben ja letztes Mal schon kurz was dazu gesagt, dass da so einer beigeht. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel sagen, um da nicht die Meinung irgendwie zu beeinflussen. Der greift sich TBs und überarbeitet die und macht die sauber oder die Kettchen in Ordnung und einen neuen Zettel ran und so. Laminiert das alles, genau. Er fragt da wohlgemerkt exakt niemanden nach. Ja, weil so wie ich das mitbekommen habe, ist das ja irgendwie ein TB-Hotel, was er auch hat, ne? Der hat ja, quasi genau. Nach Rüstung ein TB-Hotel und ja. Da werden die reingelegt und die bearbeitet dann. Die ihm was liefern wollen, ja, genau. Genau, da ist immer die Frage, wer liefert das? Also ist es dann der Owner selber, der dafür sorgt, dass das Ding... Nee, irgendwelche Leute. Genau, das heißt, irgendeiner schmeißt das Ding da rein und stellt nachher, vielleicht heißt, oh, jetzt wird er aber ja auch gewaschen. Das ist ja gar nicht schön. Genau. Ne? Und vielleicht sollte der Teddybär gar nicht gewaschen werden, weil da doch die Asche von Oma drin steckt. Chris, ne? Sowas in der Art, das habe ich auch da. Das ist wieder so in Richtung, das ist Privatbesitz und er geht da einfach bei und macht da was mit. Da habe ich so. Das Problem ist, ich habe ihn im Internet gar nicht so richtig gefunden, sondern auf Instagram. Da konnte man das dann irgendwie sehen. Da läuft er unter diesem @phurryhr. Und wenn ihr euch das mal anguckt auf der Seite, dann wisst ihr, was der so in etwa, also da reden wir nicht von 3 TBs oder so. Nein, der hat ja richtig, das macht er ja richtig professionell. Mit ja, wir reden schon einen dreistelligen Bereich an TBs hat der da zu Hause liegen, um die dann zu überarbeiten. Ja. Wohlgemerkt, ohne danach zu fragen. Also, ja. Davon kommentiert mal gerne. Ich wollte sagen, da würde ich auch mal andere Meinungen gerne hören, weil ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Ja. Also wenn er mein TB in die Hände nehmen würde und da würde ich dann sagen, du... Wir hatten letztes Mal auch schon deutlich, glaube ich, unsere Meinung. So. Aber das, also da würde ich gerne mal Resonanz hören. Einfach echt frei von der Leber weg, was ihr davon haltet. Diesmal sind wir sehr kommentarlastig. Ne? Wir battlen diesmal sehr viel nach Kommentaren. Ja, aber wir sind ja ein Mitmach-Podcast, ne? Und entweder kommentiert man bei uns. Eigentlich machen wir ja alles und interessieren uns wenig für die Hörer, muss ich auch zugeben. Aber diesmal interessiert es mich tatsächlich sowohl die TB-Geschichte als auch das mit dem Buch. Wenn das noch einer so gelesen hat und der jetzt nicht einen eigenen Blog oder Podcast hat, dann würde mich mal interessieren, wie der das so empfunden hat. Kann ja auch netter formulieren, aber wirklich mal so, vergib gerne eine Schulnote oder sowas. Weil ich war echt ein bisschen schockiert von dem Buch. Also gerade auch, weil ich mir ganz anders nach den ersten Rezensionen erwartet hatte, muss ich sagen. Und Traveling Jack schreibt es gerade, das ist natürlich auch so ein Argument, wenn er meinen künstlich gealterten TB aufhübscht. Das macht er. Ja, sowas genau, kannst du halt auch haben, ne? Ja, genau das macht er, ja. Und das fanden aber alle, die über ihn berichtet haben, scheinbar richtig gut. Na gut, manche berichten auch über alles Positive von ab, das wissen wir ja auch schon. Na gut. Jetzt kommen wir so langsam endlich mal zum Ende. Ja, aber wir haben ja noch so ein paar kleine Anekdoten hier. Was haben wir mit dem ein? Was kommt als nächstes? Das ist hier, Moment, ich muss auch gerade hier. Ach, Tetramatt, unser Hörer. Genau. Unser Hörer Tetramatt. Ist heute gar nicht da, ne? Nee, nichts für Schwachen. Dann können wir ja ordentlich vom Leder ziehen. Guck mal, wir können immer beweisen, dass das bei uns nicht so viel zählt, ob man uns kennt oder nicht kennt. Obwohl das unser Hörer ist, oder zumindest war, vielleicht nach diesem Podcast nicht mehr. Er hat auch einen Cash liegen. Und zwar GC4FN2K. GC4FN2K wurde uns von irgendwo mal so durchgemeldet. Ja, aber der ist doch gar nicht von dem. Hier steht Quality Friend. Oder, Moment, das ist ja wieder, kann man ja irgendeinen Namen. Nee, das ist gar nicht von Tetramatt. Aber der hat uns den, glaube ich, geschickt, ne? War er das oder war das nicht Louis Cypher? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben auf jeden Fall irgendeinen gekriegt. Ich weiß nicht, ob es unser Hörer ist oder nicht. Auf jeden Fall ist der nichts für schwache Nerven. GC4FN2K. Sieht man das auf dem Cache eigentlich auch irgendwo? Ist ein Mystery? Nee, man sieht es hier. Ah doch, für die Dose solltet ihr euch Zeit mitbringen. Ist nicht so im Vorbeigehen zu öffnen. Ja, jetzt spoilern wir natürlich was, ne? Ja, und also wer jetzt nicht gespoilert haben möchte, ja. Hör mal eben eine Weile weg. Genau, hör mal 3 Minuten weg. Ja. Der liegt nämlich in der Nähe von, wo ist denn das hier? Ich weiß gar nicht. In der Nähe von Achim an der Weser bei Bremen. Ja. So. Also jetzt haben wir lange genug gewartet, jetzt habt ihr genau. Weggehört oder hört bitte noch weg. Anders können wir es nicht machen, weil wenn wir das da nicht beschreiben, dann funktioniert das nicht. Genau. Der hat quasi einen Kasten gebaut. Ja. Wie viele Schrauben waren es dran? So, ich glaube 250. 250 Muttern, ne? Ja, 250 also Muttern oder so. Überall Gewindestangen durch und 250 Muttern da durchgenagelt. Aber nur eine müsste man eigentlich lösen. Ja, doch, nee. Hat der Louis geschrieben. Ist das der so? Das nicht? Doch, das ist der, glaube ich. Sei nicht, kriege ich jetzt durcheinander. Das ist, glaube ich, der den Louis Cypher geschickt hatte. Stimmt. Der hat 250 Schrauben, aber eigentlich musst du nur eine einzige lösen, du weißt aber nicht welche. Genau, und er hat gefühlt 180 gebraucht, bis er, oder 230, bis er sie hatte. Ja, genau. Ja, und egal, wo das so auf Twitter lief und so, eigentlich, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, 99% der Leute sagen, ja, das ist scheiße. Da, wenn wir schon im Kommentierwahn sind, dann könnt ihr gleich auch mal ein großes Kommentar schreiben. Gibt's irgendeinen, der die Dinger ernsthaft mag? Also ich hatte eher das Gefühl, da waren doch ein paar mehr, die das geil fanden. Jetzt nicht 99%. Also ich, wenn ich mich ja entsinne, waren da doch einige, die sagten, wäre cool, aber also der Großteil fand das scheiße. Ich persönlich gehe einfach weiter bei so einem Ding. Also das tue ich mir nicht an. Das, du hast es ja letztens in der Light-Version quasi auch in der Hand gehabt. Ja. In Hannstetter irgendwo. Ja, ich genau. Der geht auf Ignore. Das ist mir zu blöd. Also natürlich ist das schön gebastelt, aber es wäre auch schön gebastelt, wenn er sich was anderes ausdenken würde. Wenn ich 3 Minuten brauche, um den Cache zu finden, aber 3 Stunden, um ihn auseinander und zusammenzubauen, irgendjemand schrieb dazu, ich glaube, das war Huya, der hat dann geschrieben, einfach alle Muttern in den Eimer werfen und den Need Maintenance trocken. Ne? Und das ist tatsächlich so eine Antwort da drauf. Ne? Aber das sehe ich schon so im Chat, guck mal, also so eine Art Ü-Ei-Dosen-Cache, ja. Wobei die Ü-Ei-Dosen finde ich nicht so schlimm. Da drücke ich drauf, das geht ja schnell. Aber die Schrauben, das geht ja schon auf die Finger richtig, wenn du 250 Schrauben abdrehst. Guck mal, Sterlinger sagt auch, Ignore, ja, sehe ich auch so. Damals, der Mistvieh hatte hier Leitplankenmöglichkeiten, war ja auch so ähnlich. Den konntest du aber allerdings durch abwiegen, ne? Ja. Da waren halt die mit dem Logbuch waren halt schwerer. So. Also wenn es halt eine Möglichkeit gibt, dass du es umgehen kannst, okay. Ja, dann ist es okay, ja. Aber so. Ich frage mich immer, weißt du, und dann, also ich finde immer, dass ich weiß doch so schon, was kommt. Im halben Jahr lesen wir dann wieder das Gejammer, dass der kaputt gemacht wurde. Ja, überleg mal, warum. Weil ja, das ist ja auch letztlich eine Verarschung der Cacher. Muss man ja mal sagen. Man fühlt sich ja auch leicht verarscht dabei und dann wird schon schwierig. Das ist halt so der Punkt, wo ich mal denke, da will einer so einen richtig geilen Cache basteln, kann aber nicht basteln. Ich zum Beispiel kann auch nicht gut basteln. Captain Kriegstrom zum Beispiel kann gut basteln. So, und denn, wenn ich das nicht gut kann, dann lege ich halt einen normalen Cache an eine schöne Stelle oder vielleicht auch eine Runde irgendwo im Wald. Aber den bastel ich halt nicht. So, und das ist halt kein Basteln, das ist einfach scheiße, weil Löcher in eine Kiste bohren und Gewindestangen durchstecken, das schafft sogar ich. Ja, stimmt, da ist auch wieder was dran. Ne? So, und das ist immer so der Punkt, da versucht sich einer, der eigentlich nicht so richtig handwerklich gut drauf ist. Ja, stimmt. Und denkt dann, er hat eine geile Idee. Und ich kriege ja schon über diese komischen Flaschen, wo dann irgend so ein Rohr drin ist, wo du dann nur durch eine Öffnung und so, weißt du? Ich hatte das letzte wieder, da war eine Schatzkarte drin und so aufgerollt auf den Stab, ne? Ja, sehr intelligent, weil du steckst in die Flasche rein und dann öffnet sich sozusagen das Papier. Ja, das war aber nicht so gedacht. Du kriegst das einfach kaum raus. Das Papier sah auch dementsprechend schon aus, weil du es einfach nur mit Gewalt rauskriegst. Da hat er einfach nicht nachgedacht, der das versteckt hat. Das war gar nicht so gemeint. Na gut, aber manche, wenn sie es dann brauchen. Ja, Stickstoff ist auch beim ersten Mal nur witzig. Das stimmt allerdings. Leider. Ja, da muss ja ein Logbuch nebenliegen, sonst ist es ja nicht erlaubt, Gott sei Dank. Ja, aber früher war das, glaube ich, mal anders, ne? Ja. Wusste das nicht. Ja. Ich habe das, glaube ich, einmal gemacht und auch dann gedacht, ach, naja. Er hat genau, aber es trifft schon. Einmal ist er wirklich witzig, finde ich. Ja, ja. Beim zweiten Mal weiß man auch, wenn man den Namen liest, dass man da nicht unbedingt hin muss. Ne? Das stimmt, das stimmt. Och, ich nehme alles mit, ich bin ja schmerzbefreit. Es sagt ja auch niemand, dass ich in dieses gestickte Ding, diesen Stofflappen, nicht meinen Stempel drücken kann. Ne? Oh, gestempelt. Ja, obwohl, da würde ich es angebracht finden. Ja, und zwar diagonal. Ja, dann haben wir, den anderen lassen wir wieder, den verschieben wir wieder, aber den vorletzten können wir noch wegnehmen. Genau. Da muss ich überlegen, was war das denn noch? Ja, das war der Doofe, der seinen... Also ach, genau, ich lese mal den Log vor, ja. Der Log ist GL11HJ4Q6. GL11HJ4Q6. Da hat jemand in einem Bonus-Cache einen Brief gelegt für eine Person, die am nächsten Tag kommen sollte. Und leider hat aber vorher jemand den Brief mitgenommen. Und das ist natürlich, wenn man so einen Bonus-Cache hat, wo eine Runde vorher wahrscheinlich, ich glaube, mit mehreren Dosen, die stark frequentiert ist, dann lege ich da natürlich kein persönliches. Alleine, leider wurde der sehr persönliche Brief, wie kann man denn einen sehr persönlichen Brief? War es wahrscheinlich eine amtliche Zustellung, ne? Einschreiben. Ich meine, ich hätte es ja noch verstanden, wenn das so ein, so wie es gibt ja diese, wie heißt die noch, Cashbox hier, Cashpostboxer ja, das gibt von Enzyklia. Ja, es gibt ja auch diese Geopostämter oder so. Ja, genau, das finde ich ja alles, da kann ich aber sehr persönlichen Brief in Cash zu tun. Also manchmal geht auch was an mir vorbei. Manche Menschen verstehe ich einfach nicht mehr. Ja, die Bräutigam-Eiche kenne ich auch, aber das ist aber eine andere Ebene irgendwie. Ja, aber es gibt ja auch die Urlaubsbäume und sowas. Das ist ja auch wieder was anderes, ne? Okay, ich sehe aber gerade Joint 27.03.2020. Ah, okay. Okay, Joint ist vielleicht auch noch, vielleicht meinte sie das auch noch anders. Ich weiß es jetzt nicht genau. Oh, die ist aber noch sehr jung, wenn sie das ist. Ich weiß nicht, ob er oder sie das ist. Aber, ja. Aber wie gesagt, also ja, das muss ja wirklich ein sehr persönlicher Brief gewesen sein. Das ist natürlich, ja, nicht so nachmachen. Nicht nachvollziehbar. Also keine Briefe, ne, in Cash. So, jetzt genau. Gucken wir mal. Jetzt haben wir schon 3 Stunden. Scheiße. Knapp unter 3. Also, machen wir kurz. Der Gründel hat wieder zugeschlagen. Könnt ihr auf seinem Blog nachlesen. Und zwar BirdNet. Das fand ich wirklich gut. Hat jetzt nichts mit Cachen direkt zu tun. Aber genau wie so PlantNet, so erweiterte Cache-Ausrüstung für mich fast schon, habe ich tatsächlich immer dabei. BirdNet. Damit kann man über die Geräusche der Vögel rauskriegen, welcher da gerade singt. Das fand ich wirklich, ich habe es auch ausprobiert. Das funktioniert sogar, das Tool. Das ist von irgendeiner Uni. Ist eine App für Android. Empfehlung. Guckt beim Gründel oder guckt bei BirdNet. Genau. Das war, hast du wieder rausgefunden. Genau, es gibt jetzt, sehr beliebt sind ja diese Yigidi-Puzzles in den ganzen Rätsel-Caches. Und es gibt jetzt beim Quicksilver-Puzzle-Tool in der neuen Version ein Update. Und zwar, wenn ihr die Anmeldedaten von Yigidi hinterlegt, kann man, wenn das Tool das Puzzle gelöst hat, sich das danach auf Yigidi angucken. Und da muss man quasi auf die Pause-Taste oben rechts drücken. Und dann bekommt man den Kommentar angezeigt mit den Koordinaten, die meistens dann in diesen Pop-ups hinterlegt sind. Wie geil. Das habe ich getestet, das funktioniert wunderbar. Ich puzzle jetzt nicht mehr selber. Am Arsch, Leute. Ich mache das immer selber, weil ich viel Zeit dafür habe, aber ansonsten echt ein geiles Tool. Ich habe das vorher schon gehabt, weil ich dann dieses Bild als Vorlage genommen habe zum Puzzeln. Ne? Ja. Weil du halt ein hoch aufgelöstes Bild hast. Ja, mache ich. Und jetzt wird, wie gesagt, jetzt geht es tatsächlich, dass es in Yigidi hinterlegt ist, und dann kannst du dir halt diesen Kommentar anzeigen lassen. Ne? Dann also oben rechts auf die Pause-Taste drücken und dann kann man die Kommentarblase anklicken. Also ich habe es mir aufgelegt, ich werde es mir auch mal angucken. Link kommt Link, nachher in den... Link gibt es nicht. Wir sagen nur, dass das gibt, das ist geheim. Wer einen Link haben möchte, unsere Kontoverbindung steht im Impressum. Nein, klar gibt es einen Link, keine Frage. Kommt in die ich weiß allerdings nicht, wann der Podcast fertig wird, weil so lange haben wir noch nie gemacht. Das wird ja, mein Gott. So. Ja, Adobe will den Flash Player aufgeben. Das ist zwar richtig. Da habe ich die Tage aber auch was zugelesen. Da geht die bieten doch aber HTML5 auch an. Nee, das Problem ist, dass Yigiti den Flash-Player braucht, aber da werden sie eine andere Lösung finden. Da gehe ich auch von aus, weil... Also ich denke mal, dass dieses Quicksilver-Tool vielleicht sogar da unabhängig von ist. Ja, werden wir sehen dann. Ja, müssen wir gucken, was da... Aber noch gibt es sie ja, von daher... ich habe schon einige Rätsel wieder gelöst mittlerweile. So, Empfehlung. Achso, ich fange ja an. GC8NZCF, so nochmal. GC8NZCF im Banne Ganeshas. Das ist eigentlich langweilig. Das ist eine ganz pillepalle Dose, die auch noch angebunden ist und so bald wasserundicht sein wird und ähnliches. Aber die Location ist einfach geil. Das ist, wer das nicht kennt, dem sagt das jetzt nicht viel, die anderen aber vielleicht ein bisschen wenigstens. Harburger Berge, dann gibt es den Ehrsdorfer Heuweg, das ist so eine ganz nette Gegend, da ist noch viel Grün und so. Da gibt es viele kleine Häuschen so am Rande und mittendrin findet man Ganesha. Mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Vor Ort ist einfach cool. Also man rechnet nicht mit dem, was man da mitten im Ort findet. Nee, mitten im Ort ist falsch. Es ist ein kleiner Seitenweg. Aber trotzdem, also man rechnet nicht damit. Ja. Nächste ist von dir, glaube ich. Genau. GC4AQQ4. GC4AQQ4. Das ist der Bücherschrank Winzler in der Nähe vom Steinhuder Meer. Den werden vielleicht auch schon einige gemacht haben, weil der halt der Steinhuder Meer so einige Runden ja liegen. Aber es ist mal endlich mal ein Bücherschrank, wo ich sagen muss, der ist gut gemacht. Nicht dieses typische irgendwie ins Buch gesteckt, ein Logbuch oder so, sondern wirklich geil gebastelt. Sind wir nach dem Dino-Park vorbeigekommen. Wer da in der Nähe ist, einfach mal hinfahren, der ist gut gemacht. Ich gucke gerade, was hat Kleider hat von Poilettentab hier den Stefan Heidetour gemacht. Ja, der taucht nichts, den nehmen wir nicht auf. Waldbadenrunde. Da machen wir es mal einfach. Guckt einfach im Blog, sucht nach Waldbadenrunde. Da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Das ist einfach eine schöne kleine Runde. Ich glaube, 4-5 Kilometer. Und wenn man die nebenliegende Runde noch mit dranhängt, dann kommt man so auf 7 Kilometer. Dann macht es auch noch ein bisschen mehr Spaß. Der zweite Teil, die kleinere Runde von, wie heißt das da? Diese alte Nazi-Grundstelle da. Bossard. Bossart-Caches. So, die haben so gut wie keine Wege, da ist dann so ein bisschen Abenteuer. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Verlinken tun wir ja eh alles. Genau, die Waldbadenrunde, die hätte ich auch empfohlen. Die habe ich auch abgelaufen am selben Tag, nachmittags. Ach ja, stimmt, da warst du ja auch unterwegs. Genau. Dann kommt die Krelinger Heide. Das ist GC8QE9. GC8QE9. Wie beschreibe ich es mal? Das Versteck selber, der Behälter ist cool. Ja, der ist einfach nett gemacht. Den sieht man, eigentlich ist er gar nicht so schwierig, wie man im ersten Moment denkt, aber wenn man ihn dann doch vor Ort sieht, dann sieht man, dass da echt einer viel Arbeit, Liebe und Mühe reingesteckt hat. Ich fand das jedenfalls sehr gut. Der Owner macht einige gute Caches eigentlich. Also, es ist auch keiner, wo ich sage, oh, da knie ich nieder, muss ich unbedingt hin, aber ist schon einer, wo ich sage, doch, der kriegt auch einen Favoritenpunkt. Also, den nächsten habe ich ja auch noch gemacht. GC7YHQM, GC7YHQM, der Weg zum See, TB-Hotel. Meins ist das überhaupt nicht, aber ich weiß, dass viele auf so Bastelspielarbeiten stehen und dann ist der nett. Also da auf jeden Fall ist es ein besonderes TB-Hotel mit ein bisschen mehr Aufwand gebaut. Ja. Der nächste ist deiner wieder. Genau, ich bin im Wald bei Oerl, das ist zwischen, grob Richtung zwischen Soltau und Uelzen, bin ich eine Runde gelaufen. Und das wäre genau deins, Jörg. 12 bis 14 Kilometer. Das las ich schon. Ich habe genau einen Waldarbeiter mit dem LKW getroffen und einen Förster in seinem Jeep bei der Mittagspause. Ansonsten war ich die ganzen 3 Stunden alleine. Und das sind quasi, da ist tatsächlich, die Caches sind alles normale Paddlinge, kann man ganz klar so sagen, das ist nichts Besonderes. Aber der Weg ist einfach geil, weil du bist wirklich komplett alleine und läufst zick, zack, kreuz und quer durch den Wald. Zum Beispiel das ist meine Liste, glaube ich. Aber hier, ne? Die Liste ist am einfachsten immer. Genau, die verlinken wir sowieso, die Liste. Ich verlinke die Liste dazu mal, genau. Die Liste ist auf jeden Fall https://cord.info/bm 83G67. Kommt aber in die Links rein. Ja, aber du hast vergessen, mir die zwei Fragezeichen zu schicken. Zwei Fragezeichen? Ja, da sind zwei Bonus-Caches bei. Da brauche ich ja die Koordinaten. Nein, das kriege ich, glaube ich, hin. Ja, ja. Also das ist wirklich eine Reise wert, definitiv. Und dann kommt eine absolute Empfehlung von mir, das ist vom selben Owner wie von der Krelinger Heide, den du gerade empfohlen hast. Ja. Und da ist tatsächlich die Dose Pillepalle, aber die Location ist einfach der Hammer. GC8-TPQ7. GC8-TPQ7. Das ist auch quasi fast mitten in der Stadt, aber da stehst du einmal davor und denkst, das gibt's doch gar nicht. Also ich bin da in der Gegend, habe ich lange gewohnt, ich hätte nicht gedacht, dass es da in dem Bereich sowas noch gibt. Ist das dieses Bild, das du da gepostet hast? Ja, ah, okay. Ja. Das ist, und ich habe tatsächlich gedacht, als ich da hinkomme, oh scheiße, jetzt musst du warten, da stehen welche und locken schon. Muss man da rein? Nee, man soll eigentlich nicht rein. Ich bin jetzt nicht reingegangen, weil ich, als ich reinleuchtete, mir Mücken in Tausenden entgegenkamen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt vielleicht ein andermal. Ne? Das muss man nicht haben, kann ich verstehen. Aber also ich glaube, wenn man da einmal kurz reinguckt, schadet das nicht. Leider P-Mock, achso, Premium-Männer. Ja, nö, das kann ich verstehen. Ja. Dann haben wir, bin ich wieder dran, ja. GC8MK2E. GC8MK2E. Im Auge des Horster Dreiecks. Der Cache ist ja sogar 10 Meter im Off und ein bisschen schwer dadurch zu finden, weil er wirklich sehr gut getarnt ist. Das geht aber alles. Da entscheidend ist die Location. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal warst. Da waren über die Jahre, sind da immer wieder mal Caches gewesen. Nee, ich bin bisher immer nur dran vorbeigefahren. Okay. In allen Richtungen. Vorbeigefahren ist, glaube ich, schon fast jeder auf der Welt, hätte ich fast gesagt. Also das ist Horster Dreieck. Wer das nicht kennt, das ist Autobahnkreuz. Und da gibt es eine Stelle, da ist ein See, ein wirklich großer See. Das wäre ein Traumbadesee. Wenn nicht rundherum im Abstand von so, ich weiß nicht, 50 Meter maximal in die Autobahn fahren. Also rundherum. Das ist echt geil, man geht da hin, also erstmal muss man den Weg dahin finden, da führt ein ganz alter Landweg nur hin, da ist eine Schranke vor, da muss man also schon mal erstmal das erste Kilometerchen laufen, bis man überhaupt bis zu der Brücke kommt, durch die man da reinkommt, denn der See ist wirklich komplett umrundet von Autobahnen und dann kommt man da rein, ein fantastisch schöner See, es ist geile Landschaft, man sieht die Autobahn gar nicht, weil dieser 50 Meter Streifen bis zur Autobahn wirklich komplett grün ist. Und man hat das Gefühl, die ganze Zeit in so einem Motodrom zu stehen, so laut ist das. Das ist wirklich eine abgefahrene Location. Also wer hier in der Ecke mal ist, kann ich echt empfehlen, da mal reinzugucken. Das ist irgendwie cool. Wie gesagt, lag über die Jahre immer wieder mal ein Cache. Lohnt sich zu besuchen. Ja, ich glaube, da muss ich auch mal hin. Ich habe das Bild auch bei Twitter gesehen. Irgendwie fand ich das beeindruckend. Das ist wirklich, also wenn du alleine auf der Karte anguckst, wie der da liegt, ist schon einfach geil. Das muss ich mal ehrlich sagen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. So, dann haben wir zu guter Letzt von Louis Seifert Empfehlungen noch bekommen. Die geben wir wie immer dann natürlich erstmal jetzt so weiter. Wir können da nichts zu sagen. Er hatte aber Bilder, die sahen schon sehr vielversprechend aus und ich glaube, er hat auch so grob unseren Geschmack, also müsste das auch so in unsere Richtung passen. Da gibt's eine Liste, ich habe da eine Liste von gebaut, weil das ist mal besser als die einzelnen Caches und die Liste verlinken wir, das ist BM82V2R, BM82V2R, die ganze Runde heißt irgendwie Lange Heide. Und der erste Cache ist zum Beispiel GC8PJPF. GC8PJPF, Lange Heide 1 Ausweg. Das wäre der erste Cache davon. Das sind 17 Caches insgesamt. Ein Multi dabei. Und er schrieb, glaube ich, 3-4 Stunden. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Jetzt siehst du, ich muss zu meiner Liste nur noch sagen, das waren, glaube ich, 32 Caches oder so. Und, oh, okay, ja. Ne, ich war da auch irgendwie so, ja, so drei Stunden war ich da stramm dabei. Ja, und schon haben wir es irgendwie. Knapp die 2 Stunden. Ja, heute war echt extrem, ne? 3 und eine Viertel bis jetzt. Ja, Das stimmt. Heute ist es wirklich ausgeufert. Aber wir haben wieder nicht alle Themen geschafft, verdammt. Immer bleibt eins hängen. Ja, aber irgendwann kommt das dafür gewaltig. Also tut uns leid, lieber Zag hier, wir haben die Stunde wieder nicht ganz eingehalten. Aber wenn du das in drei Stücke schneidest, dann hast du dreimal eine Stunde, ist ja auch gut. Und ich wollte gerade sagen, jetzt mit dem kurzen Nachgeplänkel noch, dann kann er sogar jede Woche ein das Stück hören. Ne? Wollte ich gerade sagen, das wäre mein Vorschlag gewesen. Kannst du jede Woche einen hören und dann ist das, als wenn wir jede Woche eine Stunde senden. Genau. Ja, Freunde, und ich bin erstaunt, wie viel Live-Zuhörer wir noch haben. Es ist Viertel nach elf. Ich möchte mich heute mal echt nochmal explizit bei 3, 6, 9, 12, 13 Live-Hörer. Also, ihr seid nicht ganz dicht, ist jetzt mal nett gemeint. Also, sich das 3 Stunden 15 mindestens anzuhören, das ist schon eine wirklich gewaltige Leistung. Ja, das muss ich auch mal sagen. Hut ab, es ist schon spät. Tut mir leid für die es immer eigentlich kürzer haben wollen, aber wir irgendwie schaffen wir das nicht. Mit Wein geht's ja. Das möchte ich auch gerne mal, Traveling Jack. Ne? Ich habe immer noch Wasser hier. Ne? Aber ich befürchte, aber ich befürchte, kürzer können wir nicht. Das würde das irgendwie nicht so schön sein. Ich finde tatsächlich, wir haben uns heute auch schon echt beeilt, weil die Liste lang war. Ja, also ich habe das auch schon sogar gedacht. Ich habe immer schon so ein bisschen die Uhr im Auge und denke, Mensch, irgendwie müssen wir, aber schneller ging auch nicht. Ich will ja auch nicht so gehetzt haben. Das ist auch nicht schön. Wir wollen ja auch nicht nur einfach hier erzählen und dann das nächste Thema wieder erzählen und wenn wir immer noch ein bisschen was darüber berichten, ne, und unsere Meinung austauschen. Ich denke auch. Und jetzt habe ich auch platte Fresse, wirklich. Also jetzt merke ich schon, ist das auch Kratz im Hals. Jetzt muss ich schon immer mehr trinken zum Schluss. Ich habe das schon mal mit Holger hatten wir auch schon mal fast 4 Stunden. Und mehr geht auch einfach nicht. Also alles über 3 Stunden, da wird es dann auch anstrengend, ne? Muss man sagen. Ja, der hat das zum einen. Zum anderen ist es natürlich, ich habe 9 Stunden Arbeit hinter mir, ne? Ja. Du wahrscheinlich hast heute auch gearbeitet. Also ich habe diese Woche 9 Stunden Arbeit. So könnte man das sagen. Ja, nein, schön. Bei mir ist das immer echt, das ist nicht so, das haut bei mir nicht so rein. Heute der Einsatz durch das auflaufende Wasser hier. Ich muss gleich mal rausgucken, wie das bei uns hier aussieht, nicht dass hier. Nee, hier fängt schon wieder an zu reden. Ich hatte mich so gefreut, weißt du, morgen kann ich nochmal was machen und bei Heike ist auf Weiterbildung noch. Wir fahren ja Sonnabend erst, also wir fahren ja übermorgen nach Kappeln. Mhm. Und morgen kann ich nochmal schön cashen. Und jetzt hat tatsächlich noch einer 13 Caches bei mir vor die Haustür hier auf die Panzerringstraße gelegt. Echt? Ja, 11 Caches und 2 Bonis. Irgendwie 11 Letterboxen, alle in kurz natürlich. Das ist so ein Mega-Cacher. Der cacht extrem viel und der liegt auch dann so in der Art. Und da habe ich mich schon gefreut und so. Und jetzt rate mal, was der einzige Tag sein soll, wo es hier richtig schütten soll. Ja, morgen. Ja, heute sollte es gar nicht regnen. Heute kam ja irgendwie 50 Liter echt drauf. Ne? Das war ja schon absurd. Und morgen soll es tatsächlich den ganzen Tag regnen. Ja, ich habe bei uns sieht's von der Karte her genauso aus, was das Wetter angeht. Und ab Samstag wird's dann so langsam wieder besser. Sonntag soll wieder gut werden, ne? Ja, ich sag dir auch, ich werde morgen mir einen Regenanzug oder Kombi oder sonst was, ist mir scheißegal und gehe morgen hier cashen. Wird jetzt später, als ich erwartet habe, weil ich ja jetzt so spät ins Bett komme, aber. Ja, aber bei mir wird es halt so sein, freitags ist ja immer mein fester Homeoffice-Tag und eigentlich gehe ich freitags mal joggen morgens. Ich denke mal, morgen gehe ich einfach nackt joggen, weil ich werd eh nass. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ja, und dann geht's bei uns, ich hoffe mal in 2 Wochen, also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, dass ich mal mit dem Sohn mal Zelten fahren kann. Also die Campingplätze sind ja wieder so weit offen, dass man da hin kann. Und dann vermute ich, wer noch einen Tipp hat, wir suchen einen Zeltplatz am Wasser. Also ich würde den See bevorzugen, irgendwo im Mittelgebirge. Einen schönen Zeltplatz oder halt am Meer an der Ostsee. Ne? Wer da so einen Tipp hat, so im Bereich, ich sag mal, hier von der Lüneburger Heide, 2, 2,5 Stunden Autofahrt, weiter nicht, bitte. Der kann mich gerne mal kontaktieren. Fahr doch nach Krautsan. Und da mit dem Boot rüber ist ja schon ein Erlebnis. Ja, ich tendiere tatsächlich eher so zum Edersee oder so im Moment. So tendenziell. Ja, okay. Mal gucken. Allerdings als Proarier. Kriegt ein schöner See, ja. Das stimmt, aber das Zelten wird schwierig. Allerdings, die Poamera redet man ja nicht so viel. Stimmt, nach dem Podcast bin ich immer ruhig bis zum nächsten, da kommt kein Wort mehr. Da, Stellinger kann Samstag erst los. Ja, da kann ich dann nicht los, da fahren wir leider. Obwohl, nach Kappeln ist glaube ich nicht so weit, da fahren wir nicht so lange. Dann kann ich den Tag tatsächlich auch noch ein bisschen cashen mal sehen. Ich wollte sagen, es sind ja genug grüne Punkte da gewesen, habe ich gesehen. Ja. Ja, eigentlich. Ich hatte jetzt auch der Besitzer noch angeschrieben, dass er uns das Boot noch zu Wasser lassen will. Ich mag das immer nicht, wenn Besitzer mich anschreiben. Deswegen gehe ich immer gerne in ein Hotel. Ey. Das ist alles viel professioneller. Ich mag dieses ganze Soziale, ist nicht meins. Ja, genau. Aber jetzt wollen wir es auch nicht unnötig in Länge ziehen. Sonst beschwert sich wieder einer. Bleibt uns treu und wohl auf. Ne? Also nochmal vielen Dank auch wirklich, dass ihr so lange durchhaltet, weil das ist auch immer eine Motivation, wenn man sieht, dass noch so ein Chat echt da ist. Ich finde das immer wieder... Ja, und an die Konserve hören, auch euch vielen Dank, dass ihr in vierfacher Geschwindigkeit die Stunde ausgehalten habt. Ne? Ja, obwohl die haben wir jetzt auch heute in vierfacher Geschwindigkeit gehört schon. Ich befürchte aber auch, dass die Schlemmer Kescherin, wenn sie jetzt diese Länge sieht, nächstes Mal wieder nicht da ist. Aber es hilft nichts. Ich hoffe, wir haben nicht allzu vielen auf die Füße getreten, außer mit dem Buch, da tut es mir aber auch echt nicht leid, weil da fühle ich mich echt schon fast... Ja, betrogen ist zu viel gesagt, aber das ist ärgerlich. Habe ich mich richtig drüber geärgert, muss ich echt zugeben, ja. Aber wie gesagt, geht auch nicht gegen den Autor, den kenne ich nicht, den kann ich gar nichts haben, sondern jetzt nur gegen das Buch selber. Haben wir sonst noch was, wen wir beschimpfen müssen? Eigentlich müssen wir noch mal ein paar Mal Kacke sagen, weil Roja hat gesagt, wir wären zu brav. Genau. Das geht ja gar nicht. Vielleicht sagen wir nochmal Kacke, Pisse und Penis. Ja. Und auch die Leute, Titten kommt immer gut, bringt mal viele Leser. Leser. Genau. Denke, ne? Aber also irgendwas war mir jetzt gerade noch. Ach so, was mich hier tatsächlich interessiert, jetzt wird sowieso irgendeiner unterstellt sowieso mal irgendwas, ist mir auch langsam egal. Wir haben diesmal so viel ums Kommentieren gebettelt. Liegt mir aber wirklich am Herzen dieses Mal, die Themen. Und wenn ihr dann schon das alles schreibt, dann schreibt ruhig mal drunter, was euch gefällt, was nicht. Glaubt nicht, dass wir uns da groß nachrichten, aber interessiert mich tatsächlich. Also es ist einfach eher so ein Interesse. Es ist nicht so, dass wir werden nichts umstellen. Wir werden Boulevard bleiben. Wir werden überhaupt Kleinigkeiten vielleicht. Ja, das weiß ich immer nicht. Kommt auf die Vorschläge an. Vielleicht lesen wir auch eine und sagen, boah, geil, das machen wir. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir Boulevard bleiben. Anders können wir gar nicht. Ich muss noch mal eins sagen, was mir so auffiel. Ich weiß, es wird jetzt wieder ewig lang, aber das fiel mir noch auf, das habe ich vergessen. Was ich faszinierend fand, ne, als wir uns im Sommer unterhalten haben, ob wir wieder anfangen. Kannst du dich entsinnen? Ja, ein Grund zu sagen, es gab eigentlich fast irgendwie nur noch ein oder zwei Podcasts und die waren halt nicht unser. Also gar nicht büss, sondern irgendwie einfach, die sind anders als das, was wir uns gewünscht hätten. Und deswegen haben wir wieder angefangen. Ne? Und seitdem gibt das Podcast. Also reichlich. Ja, irgendwie hat das so einen Hype gekriegt. Ja, ne? Aber ich glaube, also nicht, dass jetzt wieder Angst hat, dass ich glaube, dass das wegen uns ist, um Gottes Willen. Aber das ist mir echt aufgefallen. Also da sind ja etliche zugekommen in der Zeit wieder. Ich hoffe, dass das dadurch, vielleicht sind die Hörer dann auch ein bisschen müde schon langsam, dass sie zu viele kriegen, weiß ich auch nicht. Naja, man weiß es nicht. Fiel mir nur so auf, wollte ich nochmal erwähnt haben, wenn wir jetzt schon, ob wir nun 3 Stunden 17 oder 3 Stunden 18 haben, ist dann auch egal. Das ist dann auch egal. Ja. So, dann vielen Dank. Genau, vielen Dank, Leute, macht's gut und denkt dran, Holger liest gern Karten und wir auch. Ja. Mit Koordinaten, Karten mit Koordinaten. Genau. Und jetzt, oh, guck mal, wir bilden Grisou 1000, das muss ich natürlich vorher vorlesen, geht mir auch so, GC-Podcast höre ich gar nicht mehr, DSM bildet die Ausnahme. Das ist eine, also vernünftige Einstellung. Ja. Sonst hätte ich auch gesagt, Hörer, wir wissen, wo euer Auto steht. So. Vielen Dank nochmal. Allen jetzt eine gute Nacht. Wir haben jetzt echt mehr als genug gemacht und sagen jetzt, glaube ich mal, tschüssi, ne? Ja, tschö. Jo, ciao.